Transparenz für die Ohren. Ja, drei dürfen reichen. Jo, vielen Dank. Dann sage ich mal Hallo. Wie gesagt, ich verweise noch mal ans Pad, wenn ihr da noch mir Kontaktdaten geben wollt. Schreibt die unten halt in die Liste rein oder wenn mir irgendwie noch Sachen fehlen oder wie auch immer Namen falsch geschrieben sind, schaut da einfach mal rein und korrigiert dann fleißig. Das ist halt das, was ich so zusammengesucht habe seit Sonntagabend. Wenn ihr, ja, als Ankündigung habe ich eigentlich nur den 5. und 6.7., da wollen wir halt ein Vernetzungswochenende machen in Düsseldorf. Wir haben da die Schule reserviert, die, also bei der schon mal der TDPA war. Da gehen halt viele Leute rein. Haben da eine große Aula und diverse Klassenräume, denke ich mal, wenn wir da irgendwie noch kleinere Gruppen, falls wir kleinere Gruppen machen wollen. Wenn ihr da Themen habt, die ihr da gerne vielleicht angesprochen haben wollen würdet oder Workshop zu haben würdet, da könnt ihr da gerne noch mit drunter schreiben. Das wäre ganz toll. Und ich kann schon mal ankündigen, jemand hatte zum Beispiel danach gefragt, dass es einen Workshop gibt zum Thema Arbeiten eines Fraktionsgeschäftsführers. Da wird die Fraktionsgeschäftsführerin von der Piratenfraktion im Stadtrat von Braunschweig kommen und dann da was zu sagen und einen Workshop machen. Das kann ich schon mal sagen. Ja, wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel rechtliches Gedöns, was der LAFO euch sagen kann, da werden wir heute sammeln im Pad und da werde ich morgen zusammen mit dem Jens drüber gucken und die zusammen dann schriftlich bearbeiten. Ihr solltet also euren Namen dabei schreiben. Der Jens kann heute nicht kommen, der lässt sich entschuldigen, der hat Familiengedöns, deshalb musste er kurzfristig absagen. Genau, und ansonsten würde ich nämlich mal für alles Weitere und was ihr besprechen möchtet, an den Hajo übergeben. Das nur von meiner Seite. Nochmal, ja, herzlichen Glückwunsch an alle, die gewählt wurden. Juhu! Von mir auch ganz herzlichen Glückwunsch. Vor allem an die, die Fraktionsstärke erreicht haben. Es sind ja jetzt doch 5 geworden. Oder 6, glaube ich, in neuester Stand. Es hat die letzten Tage so bei verschiedenen Leuten Anrufe gegeben. Beim Hans-Immanuel Herbers, bei mir. Ich nehme mal an, auch beim Thomas Hengbart. Mit zig Fragen, was jetzt alles zu beachten wäre bezüglich Fraktionsgespräche mit anderen Gruppierungen oder überhaupt zur Organisation der Arbeit jetzt in den ersten Tagen, wo muss man überall hin, zu welchen Verwaltungsstellen und sonst wie. Auch dazu würde ich vorschlagen, dass die Fragen eben ins Pad mit eingetragen werden und wir die dann abarbeiten können, beziehungsweise vielleicht schon das eine oder andere, was jetzt euch dringend unter den Nägeln brennt, weil ihr vielleicht morgen schon entsprechende Gespräche habt, dass ihr das hier vorbringt, dann wird sich wahrscheinlich auch so ein bisschen rauskristallisieren, was jetzt so die Themen sind, die viele jetzt betreffen. Denn das scheint doch immer wieder das Thema jetzt zu sein, Fraktionsbildung mit anderen Gruppierungen und wie gehe ich mit der Verwaltung um. Also das sind die Sachen, die mir jetzt in den letzten beiden Tagen am meisten untergekommen sind. Aber können wir gerne gerade nochmal ein bisschen so einholen, wie das bei euch vor Ort ist. Jörg, darf ich ganz kurz was ergänzen? Ganz kurz nur, die Aufstellungsversammlung am 8. ist auch relativ wichtig. Ich habe dazu einen Anruf der Linken bekommen. Die schätzen, dass wir 2 für die Landesversammlung bekommen. Nur so als Info schon mal. Ja, ich denke, das müsste auch, ich habe jetzt nur für den Regionalverband Ruhr gesehen, die haben das bereits gepostet, als vorläufig allerdings noch, dass dann da eben auch 2 Plätze vorgesehen sind. Ich nehme an, dass das bei allen Landschaftsverbänden und Regierungsbezirksversammlungen und so weiter, dass das da auch online stehen dürfte schon. Habe ich aber jetzt nicht überprüft. Jetzt hast du die Info fürs Rheinland. Vielleicht können wir das gerade mal für die anderen abklären. Hat da noch jemand Info zu? Bin ich draußen oder hat keiner Info dazu? Keiner Infos, glaube ich. Ich habe nicht zugehört. Ich war gerade mal ganz kurz beschäftigt. Gut, dann werde ich mal... dann werde ich auch Folgendes tun, dann notiere ich mir als Arbeitsaufgabe, dass ich am Freitag, morgen ist ja Feiertag, die einzelnen Regionen da entsprechend die Verwaltungen anrufe und auch schaue, wie wir in den Regionalparlamenten vertreten sein werden. Dann können wir das auch gleichzeitig noch als Info einstellen. Kann ich vielleicht noch kurz noch eine Info weitergeben? In dem Gespräch mit den Linken hat die auf den gewissen Zeitdruck hingewiesen. Wir haben die Aufstellungsversammlung, glaube ich, am 8. in Dortmund, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie sagte mir was, ich muss das jetzt einfach mal so weitergeben, dass das spätestens am 13. oder am 16. formal abgegeben sein muss. Das ist ein sehr, sehr kleines Zeitfenster, weil da sehr viele Formalien erfüllt, also Unterschriften, den ganzen Quatsch. Also denkt da dran. 22 Tage nach der Kommunalwahl muss das abgegeben werden. Das wäre dann der Montag der, 9., 10., 17., wenn ich das richtig im Blick habe. Das ist wiederum nur, ich habe es jetzt für unseren Verband hier geguckt, für den Regionalverband Ruhr, auch das kläre ich ab bis Freitag und stelle es ein. Da gibt es entsprechenden Informationen sonst vom Hans Emanuel auch in einem Blog zusammengetragen. Die prüfe ich aber alle nochmal nach, ob die korrekt sind. So. Okay, das war's. Danke. Dann würde ich mal vorschlagen, dass wir sind ja eine überschaubare Zahl von Teilnehmern jetzt. Ne? Wenn ich das hier so, ich schätze mal, dass wir etwa 30 sind. Wo vielleicht auch nicht jeder jetzt sofort ein Thema hat, wo er sagt, ich habe da schon eine Frage, die brennt, dass ihr, wir können jetzt, können es jederzeit unterbrechen, wenn es ausartet, aber dass wir vielleicht mal Fragen sammeln, die sich jetzt aus der unmittelbaren Wahl ergeben. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir dann hier nach der Liste dann eben im Mumble hier nach dem Alphabet vorgehen. Hier ist Manuel aus Fabingen. Hallo. Also eine Frage. Gibt es bei euch schon Ideen zum Thema Fraktionsvertrag? Aua. Kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf. Es gibt aus Neuss einen. Ich habe akustisch nicht verstanden, was gesagt wurde. Eine Frage aus Ratingen. Gibt es schon Ideen zu Fraktionsverträgen? Gibt es da schon Entwürfe oder Ideen dazu? Wir haben heute einen verhandelt. Ich tue das am Freitag. In Troisdorf ist auch schon einer fertig. Es gibt einen aus Neuss, der liegt auch schon beim Vorstand. Wieso musst du was an den Vorstand? Weil der die Vorlage haben wollte. Ach so, ja, alles klar. Wir machen keinen Vertrag, sondern eine Vereinbarung und auch nicht im Piratenstil mit 17 Paragraphen und 23 Unterpunkten. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich rede am Freitag mit den Linken und habe dann verschiedene Punkte auf der Agenda, die zu verhandeln sind. Und dann sehe ich weiter. Den Vertrag, der beim Vorstand ist, als Neues, den kann ich auch gerne nochmal, wer auch immer da Interesse hat, weiterschicken. Ich habe den halt da kann ich die Namen rausnehmen und dann, ja. Der war auch schon beim Justiziar und ist da geprüft worden. Genau. Beim Justiziar einen Vertrag zwischen zwei Gruppen, eine Fraktion zu bilden? Genau das. Warum? Weil wir einfach nur sicher gehen wollten, dass wir nicht über den Tisch gezogen werden und dass alles korrekt ist in dem Vertrag. Wir machen das ja auch zum allerersten Mal. Und es interessiert mich nur gerade, welcher Justiziar jetzt? Der von der Fraktion im Landtag. Ach, okay. Vielleicht ist es auch wichtig, Dinge in den Nachrückern zu klären. Darf ich mal eine Frage stellen? Ich weiß nicht, ob das jemand weiß. Also ich habe die Information bekommen, solange wir keine Ratsherren oder Ratsfrauen sind, dürfen wir keine Verträge unterschreiben. Ist das richtig? Es ist kein Vertrag im zivilrechtlichen Sinne. Nein, ich wollte nur sagen, also wie gesagt, mich haben sie heute darauf hingewiesen, da wir erst zum, oder wir in Düsseldorf zum 1.6. offiziell im Amt sind, dass keinerlei Sachen vor dem 1.6. unterschrieben werden dürfen. Also bei uns konstituieren sich alle Fraktionen von allen Parteien jetzt in dieser Woche schon. Und unsere gemeinsame wird sich nächste Woche konstituieren formell. Auch dazu nochmal, weil es da gab es heute die Frage, wie das überhaupt mit der juristischen Natur von Fraktionen ist. Fraktionen sind keine juristischen Personen. Also alles, was ihr aus dem Privatrecht kennt, könnt ihr vergessen. Mich würde an dieser Stelle aber mal interessieren, weil auch das heute untergekommen ist, gibt es welche unter euch, die alleine im Rat sind und noch überhaupt keine Vorstellung haben, ob und mit wem sie was zusammen machen möchten? Wir sind bei uns zu zweit im Rat, aber da wird bald einer alleine sein oder gar keiner. Bei uns werden massiv interne Mails rausgeleitet und wahrscheinlich sind die Piraten in Bochum bald mandatslos. Wie geht denn sowas? Du, das frage ich mich auch. 20 Mails von unserem internen Verteiler sind zur WAZ geschickt worden. Da ist dann aber auch klar, dass die Leute, die da im Rat sind, dann keinen Bock haben mitzuarbeiten. Ja, gut, es werden sich sowieso alle daran gewöhnen müssen, dass wir nicht schlicht und einfach alle Ratsdinge in unsere Gesamtmailinglisten und sowas setzen können. Dafür sind viel zu viele Dinge, die da drin sind, nur auch schlicht nicht öffentlich. Nee, das war ein extra Wahlkampfverteiler, der nicht öffentlich war. Also das war nichts Öffentliches, was da irgendwie verbreitet wurde, sondern da haben Leute aus den eigenen Reihen extra, um Stunk zu machen, Sachen zur Watz geleitet und damit ist die Vertrauensebene schon im Arsch, bevor wir angefangen haben. Gut, vielleicht sollten wir das Bochumer-Problem an anderer Stelle mal besprechen. Ich denke, das würde das jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen sprengen. Also ich würde gerne die Frage, die du gestellt hast, Hans-Jörg, nochmal stark machen, weil bei mir jetzt von den Kommunalpolitik-Seminaren und weil das dabei immer auch mein Thema war, jetzt mehrere angerufen haben die letzten Tage, die überlegen, können wir mit wem und mit wem können wir überhaupt reden und so weiter und so fort, dass die jetzt nochmal sagen, wo es keine Kontakte gibt zu anderen oder keine Perspektiven, eine Fraktion zu bilden oder sie nicht richtig wissen, wie sie das einstehlen, dass die sich mal melden. Ja, ich sitze alleine im Kreistag im Rhein-Sieg-Kreis, habe jetzt ein Gesprächsangebot der Linken bekommen, die aber eine Fraktion haben. Die würden mich dann, das habe ich ja auch ab Zeile 46 als Frage gestellt, als Hospitant mit dazu nehmen und vielleicht in die Ausschüsse mit entsenden. Der Status ist der Hospitant, der ist mir noch nicht ganz klar. Und ich habe ein Angebot der Freien Wähler, das ist aber auch nur eine Person, die mit mir eine Gruppe bilden möchte. Wo es ja dann etwas mehr Gelder gibt, die man dann für die Geschäftsführung benutzen kann. Aber dieser Hospitantenstatus ist mir nicht ganz klar, wenn die mich jetzt damit reinnehmen, weil die mich jetzt in der Fraktionsbildung nicht brauchen, dann habe ich nur davon halt das Stimmrecht in den Ausschüssen dann, wahrscheinlich in den nicht wichtigen Ausschüssen irgendwie zu was aus. Ja, hallo, hier Franz Rudolf aus Wuppertal. In Wuppertal ist die Lage noch ziemlich unübersichtlich. Es gibt einen Patt, sprich Rot-Grün, wollte zusammen mit Gelb eine Koalition bilden und die große Koalition damit überwinden. Die haben aber nur 33 von 66 Sitzen. Wir sprechen jetzt also Olli spricht heute mit der SPD, am Montag mit den Grünen, ein Gespräch mit den Linken in der Opposition steht an. Hier ist, glaube ich, noch alles ziemlich offen. Fraktionenbildung habe ich jetzt noch nicht gehört. Wann die sich hier konstituieren. Mit wem werdet ihr denn jetzt in Wuppertal, also ich habe das jetzt, was war das jetzt, Grüne und Linke, war das korrekt oder war das Grüne und FDP? Heute Abend spricht Olli mit der SPD, die hatte am Wahlabend erst groß gejubelt, weil sie lange davon ausging, mit 20 Sitzen Fraktion zu sein. Es sind dann letztlich doch nur 19 geworden, so wie die CDU. Und damit war dann auch die Mehrheit für die Ampel weg. Und jetzt reden wir mal. Sagst du nochmal bitte eben, von wo das ist? In Wuppertal. Ich hätte noch eine Rückfrage gerade zum Rhein-Sieg-Kreis, ja. damit wir die sozusagen die Datenlage richtig haben. Sehe ich das richtig, dass es im Rhein-Sieg-Kreis eine Liste Volksabstimmung gibt mit einem Sitz, Piraten mit einem Sitz und Freie Wähler mit einem Sitz und NPD mit einem Sitz? Ganz genau, so sieht es aus, ja. Und da kommen bei mir sowieso nur die Freien Wähler in Frage, um eine Gruppe zu bilden. Das ist für mich indiskutabel. Ich kenne die nicht. Liste Volksabstimmung kommt nicht in Frage. Nein, auch viel zu Recht. Ja, mit Freien Wählern kannst du keine Fraktion bilden, weil das nur ein Sitz ist und ihr habt einen und ihr braucht aber drei. Das ist mir klar, aber eine Gruppe kann man bilden. Damit kriegt man etwas mehr Mittel. Ein Drittel der Mittel, die die kleinste Fraktion bekommt für Büroaufwände und Drucker oder sonstiges. Ja, aber das kann ja nicht das Ziel sein, weil auch eine Gruppe nicht stimmberechtigte Mitglieder in die Ausschüsse entsendet. Da macht ihr euch die nächsten 6 Jahre die Arbeit schwer. Also wenn es irgendwie vor Ort denkbar ist, dann versucht bitte Fraktionen zu bilden. Ja, dann ist natürlich Düsseldorf noch als großes Problem. Ich würde gerne nochmal auf den Rhein-Sieg-Kreis zurückkommen. Ich habe die Möglichkeit, alle anderen Fraktionen im Kreistag sonst was sehen. Du bist ganz schlecht zu verstehen. Kannst du da ein bisschen was an deinen Einstellungen ändern? Ja, Moment, sofort. Besser? Das war schon besser, ja. Ja, ich mache nochmal was am Mikro, dann kann erstmal der Herr aus Düsseldorf reden. Ich frage da jetzt, ich hoffe, das nervt nicht alle, ich frage da jetzt öfter nach der konkreten Situation. Stadt Wuppertal hatten wir gerade, wenn ich das Wahlergebnis da richtig sehe, ist es in der Tat so, dass wenn man mal Rechte gleich ausnimmt, es keinen Partner gibt, der nicht selber Fraktion ist, der in Frage käme, um mit ihm zusammenzugehen. Piraten ein Sitz und pro NRW und REP und AfD kommen ja nicht in Frage. Ja, richtig. Das macht es schwierig. Die WFW, die gilt, ist eine Wählervereinigung, recht ordentlich angesehen, auch nicht, also ja, stehen schon auch relativ weit rechts, aber es geht. Damit könnte man eine bilden, aber jetzt eine kleine Gruppe, mit der man mitberechtigt zusammengehen können, die gibt es leider nicht. Ich könnte zur Frage des Hospitantenstatus was erklären, wenn wir dich jetzt erstmal weitersammeln. Ja, gerne. Versteht man mich jetzt besser? Nein, leider nicht. Immer noch nicht, so? Ein wenig, doch. Doch, ja. Es ist sehr hallig, ne? Das ist das Problem. So, jetzt nochmal. Für mich wäre das okay. Okay, dann machen wir weiter. Also ein Hospitant ist nochmal ein anderes Thema. Da muss man verdammt aufpassen, die Begriffe hier nicht zu vermischen. Ne? Fraktion, Gruppe und Hospitant. Ein Hospitant ist nicht Fraktionsmitglied, zählt nicht mit bei der Größe der Fraktion, hat auch keine weiteren Rechte, als dass ihn eine andere Fraktion einlädt, an ihren Sitzungen teilzunehmen. Wie das Wort schon sagt, ist Fremdwort heißt Gast. Das heißt, ihr kriegt mehr Informationen, als wenn ihr nirgendwo drin seid, habt aber keine weiteren Rechte. Und ob diese Fraktion, wo ihr Hospitant seid, dann eure Anträge als Fraktionsantrag stellt, damit die auf die Tagesordnung kommen, liegt im Einzelfall ganz an dieser Fraktion, ob sie das jetzt will oder nicht. Das heißt, das, was ihr gewinnt, um es positiv zu sagen, gegenüber gar nichts, ist mehr Informationen. Aber ihr habt damit viel weniger als in der gemeinsamen Fraktion oder wenn ihr irgendwo auch nur eine Gruppe wärt. Okay, das ist klar. Ich dachte schon, dass ich mir mit der Gruppe besser stehe, ja. Auch wenn man da nicht so viel bewegen kann, ist klar. Es muss nicht unbedingt auf die Tagesordnung genommen werden. Gruppe ist eine grobe Notlösung. Die stellt sich ja auch nur dort, wo man drei braucht. Dort, wo in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, wo man zwei braucht, stellt sich Gruppe sowieso nicht. Aber da, wo man drei braucht, ist es denkbar. Nach meiner Einschätzung, Hans-Jörg hat recht, ums Verrecken Fraktionen bilden. Wo das aber nicht geht, ist Gruppe besser als wo zu hospitieren, ist meine Einschätzung. Danke, so habe ich mir das auch schon für mich selbst gedacht. Ja. Also ums Verrecken würde ich jetzt nicht gerade sagen, eine Fraktion bilden. Weil bei uns in Bielefeld kommt das nämlich ganz aktuell gerade zum Tragen. Es könnte sein, dass wir hier eine Gruppe bilden. Und das aus relativ gutem Grunde. Natürlich wäre eine Fraktion grundsätzlich besser, nur eine Fraktion wäre mit der FDP möglich. Das sehe ich hier als relativ schwierig an. In der Gruppe hat man, das ist vollkommen richtig, in den Ausschüssen kein Stimmrecht zum Beispiel. Jedoch das Wichtigste für uns, das kommt natürlich auf die jeweiligen Mehrheitsverhältnisse im Rat an, das Wichtigste für uns ist, glaube ich, aber nicht das Stimmrecht, sondern das Rederecht. Und das Rederecht bleibt im Unbenommen. Das ist nämlich für mich ist das tatsächlich ein Privileg, dass ich bei Tagesordnungspunkten, zumindest hier in Bielefeld, 6 Minuten reden darf, zum Beispiel als Gruppe, auch in Ausschüssen reden darf. Und das ist das Entscheidende. Meine einzelne Stimme, die wird bei den Mehrheitsverhältnissen hier vor Ort sowieso nichts bewirken, egal ob ich die jetzt im Ausschuss hätte oder nicht. Das ist hier vor Ort einfach so. Es mag woanders anders sein. Aber muss verreckende Fraktionen bilden, das finde ich ein bisschen zu hart ausgedrückt, Hans-Emanuel. Ja, das war zu hart ausgedrückt. Wenn ich die Bielefelder Lage sehe, dort ist es ja so, die Bürgernähe mit einem Sitz, Piraten mit einem Sitz kommen in Frage, miteinander zusammenzugehen, reicht nicht für eine Fraktion. Bielefelder FDP kenne ich auch, steht am konservativen Rand der FDP, schätze ich so ein. Man muss sich aber überlegen, ob man, wenn man eine Fraktion mit einem Partner bildet, die mehr als eine gemeinsame Fraktion betrachtet, die sozusagen ihre Arbeit zusammentut. Das ist das, was wir etwa in Iserlohn machen werden. Oder ob man das, was gerne technische Fraktion genannt wird, macht. Das wäre auch mit der Bielefelder FDP wahrscheinlich möglich. Eine Fraktion, wo man klare Vereinbarungen darüber trifft, wie die einzelnen Bestandteile der jeweiligen Seiten dann in der Fraktions- und Ratsarbeit unterkommen. Beispielsweise wäre denkbar für Bielefeld ja auch eine gemeinsame Fraktion von FDP, Bürgernähe und Piraten, aber das hängt jetzt an den örtlichen Verhältnissen. Vollkommen richtig. Wir gehen tatsächlich alle Optionen derzeit durch. Das ist so, diese Gespräche haben wir derzeit. Das Wichtigste meiner Fraktion für mich ist die Entsendungsmöglichkeit von sachkundigen Bürgern. Das heißt, dass man tatsächlich als Ratsmitglied entlastet ist. Was man als Gruppe natürlich nicht hat. Das ist wirklich ein grobes Manko bei der Geschichte. Aber ansonsten, also die FDP hat hier in Bielefeld fundamental programmatische Unterschiede zu uns, Bildungsbereich, Wirtschaftsbereich und das ist wirklich schwierig bei aller Liebe. Und eine technische Fraktion, das gebe ich auch nochmal zu bedenken, glaubt nicht, dass man einfach sagt, man will eine Fraktion, das kann auch abgelehnt werden, sowas geht auch. Es ist in den letzten 20 Jahren, wenn ich das richtig sehe, eine einzige Fraktion in NRW abgelehnt worden. Das war die, manche erinnern sich und du aus Bielefeld noch ganz sicher, in Bad Salzuflen von den Ex-Piraten und den Rechtsradikalen. Es ist ja auch die Sache, sowas wie eine Gruppe hat ein paar Vorteile, die sind aber nicht allzu schwerwiegend. Das muss man nicht jetzt direkt am Anfang machen. Man kann sich also auch den Gegenüber zuerst mal 1, 2, 3 Monate anschauen, bevor man jetzt mit irgendwem eine Gruppe macht und nachher dann jemanden hat, an dem man gebunden ist, der im Rat nicht anerkannt ist oder da negativ irgendwie belastet ist, das bringt's nicht. Dann sollte man eher als Einzelkämpfer weitermachen, denn ansonsten zieht das einen mit runter. Genau, das ist zum Beispiel auch der Stand hier in Köln, da muss ich die Bude recht geben. Wir haben ja eine Gruppe hier und die bei uns in Frage kommen, also die Freien Wähler und deine Freunde, das ist hier so eine Wählervereinigung, die haben beide weniger Stimmen und zum Teil auch nur einen Sitz. Also insoweit wären wir bei einer Beteiligung, sagen wir mal, auch die in der stärkeren Position. Da tun sich die natürlich ein bisschen schwer, aus mehrerlei Hinsicht. A, kennen wir die persönlich auch zum Teil gar nicht. Also insoweit gemach. Man muss auch nicht unbedingt jetzt in den ersten Tagen oder Wochen unbedingt eine Fraktion erzwingen. Wir haben die Optionen, wir haben die Möglichkeiten, der Kölner Rat ist groß genug und wir haben 6 Jahre vor der Nase. Ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass früher oder später bei uns eine Fraktion klappt. Aber wichtig ist, der persönliche Kontakt aufbauen und nicht unbedingt was brechen, nur weil man unbedingt jetzt was haben will. Das kann ich nur empfehlen. In Köln hat ja deine Freunde Erfahrung mit gemeinsamer Fraktionsbildung, weil sie in der Landschaftsversammlung Rheinland gemeinsam mit den Freien Wählern eine Fraktion bilden. Ja, wenn ich da kurz noch eingehen kann, das ist aber auch eine Ausnahme. Während die, ohne jetzt zu sehr das Kölner Thema hier auszudiskutieren, aber deine Freunde haben wirklich ein Problem damit, mit einer anderen Partei zusammenzugehen, weil für die ist die Identifikation als Wählergruppe sehr wichtig. Aber in dieser Diskussion bin ich gerade drin. Das ist aber eine sehr sensible, muss man wirklich mit Samthandschuhen mit denen reden. Ich würde gerne auf einen Aspekt aufmerksam machen, weil Thomas das jetzt auch sagt, natürlich kann man das jederzeit machen und man kann es auch jederzeit beenden. Es gibt ein Argument, natürlich dann, wenn es geht, ist klar. Wenn man eine Fraktion bilden will, ist eventuell möglichst schnell zu machen. Das ist der Grund, warum wir es in der Salon jetzt sofort machen und wird vor allem in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wegen der Größe zutreffen. Es werden jetzt die Gespräche zwischen den Fraktionen geführt über die Bildung gemeinsamen Wahlvorschlag aller Fraktionen zu Ausschüssen und anderen Gremien. Da wird dann die Größe der Ausschüsse festgelegt und das hängt dann damit zusammen, wie viele Fraktionen darin berücksichtigt werden sollen. Und da möchten wir gerne von Anfang an dabei sein. Der zweite Punkt ist, wenn man Sitze haben will oder ein oder zwei oder sowas in Gremien, die nicht ein Ausschuss sind, bestimmter Aufsichtsrat, bestimmter Verwaltungsrat und solche Gremien, das gehört mit in diese Einigung rein. Und man kann, wenn man jetzt in der Runde dabei ist mit einer Fraktion, nicht allzu dick pokern, das sind ja in der Regel dann, wo wir bei sind, die kleinste Fraktion, aber immerhin schon mal sagen, also wenn wir in dem Verwaltungsrat des Rechenzentrums einen Sitz kriegen, stimmen wir dem Ganzen zu, wenn nicht, dann wird es schwierig. Da hat man jetzt ganz gute Karten, später nicht mehr. Dazu noch eine Ergänzung. Deswegen ergibt sich womöglich auch die Möglichkeit, mit einer Fraktion zusammen, mit einer Partei zusammenzugehen, die man noch nicht im Blick hatte. Die meisten gucken jetzt so auf die Kleinen nebenan, die Freien Wähler oder sonst wen, wer gerade so 1, 2 Stimmen hat, selber keine Fraktion bilden kann und man könnte vielleicht gemeinsam. Es mag durchaus auch mal eine Konstellation geben, wo man mit einer Partei, die für sich Fraktionsstärke hätte, zusammengeht. Nämlich genau aus dem Argument, was der Hans Emanuel gerade gebracht hat, dass es für die dann insofern vorteilhaft ist, weil sie bei der Verteilung dieser ganzen Aufsichtsrat- und Verwaltungsratsposten mit einer größeren Fraktion eher zum Zuge kommen. Wir haben in Witten gerade ganz konkretes Angebot von den Linken bekommen, obwohl wir selber Fraktionsstärke haben, die auch. Und die würden gerne mit uns, weil wir eben gerne in diese Gremien rein möchten. Wir werden das wahrscheinlich nicht machen, vielleicht doch, aber ich denke mal nicht, aber es wird bei uns jetzt noch besprochen werden alles. Aber es gibt also auch die Möglichkeit, ein bisschen weiter über den Tellerrand zu gucken, nicht nur auf die ganz kleinen Partner möglichen, sondern vielleicht auch an Fraktionen, die für sich Fraktionsstärke schon haben. Ja, ich habe mir das gerade für Bielefeld mal angeguckt, weil das ja eben aufgebracht wurde. Und da gibt es ja durchaus noch andere, die kann ich nur aus der Ferne halt nicht beurteilen. Ja, da gibt es diese BFB, ich weiß nicht, wie die orientiert sind, ob man mit denen kann oder nicht. Das ist natürlich für sich schon von der Größe her eine Fraktion, aber das wäre eben mal anzudenken, ob man mit denen oder den Linken oder sonst so in die Fraktionsstärke hätten was machen kann. Das ist, wenn ich das kurz ergänzen darf, natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, der unabhängig auch ein bisschen von der Fraktionsdiskussion ist. Auch wieder ein kleines Beispiel aus Köln. Die ersten, die uns hier angequatscht haben, war die FDP-Fraktion. Der Hintergrund ist der, die haben hier 5 Ratssitze und das bedeutet, sie können jetzt nicht mehr automatisch, das kann man ab 6, also die Größenordnung hier in Köln ist ab 6, kann man nicht mehr automatisch ein stimmberechtigtes Mitglied im Ausschuss benennen. Ohne denen jetzt zu nahe zu treten, aber ich vermute, dass das der Grund ist, warum sie mit uns jetzt reden wollen. Also wir haben am Freitag mit denen einen Termin, das ist erstmal ein komplett inoffizielles Kennenlerntreffen, aber ich freue mich schon drauf. Aber genau zu dem Thema, auch mal mit größeren Parteien. Also wir reden ja jetzt mit der SPD, sprich, die haben 19 Sitze. Wir werden dann einer von 20, sprich, komplett geschluckt. Kriegen wir es hin, dass wir als Piraten noch wahrnehmbar bleiben? Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt ist in dem Zusammenhang, es ist insofern spannend, als es darum geht, werden wir dann Teil der regierenden Parteien hier im Wuppertal? Genau zu der Konstellation möchte ich auch noch was ergänzen. Genau, das ist nämlich die Frage, die jetzt hier in Wuppertal eigentlich jetzt mal ist. Mal angenommen, man könnte sich mit 2 Fraktionen aus diesem Bündnis, was es da gibt, beide gleich gut vorstellen. Hier gibt es irgendwie wirklich so ganz unterschiedliche Meinungen dazu, ob man sich dann eher lieber für die größere oder für die kleinere Fraktion entscheiden sollte. Sprich, was gegen die kleinere spricht, ist weniger Information. Sprich, in der großen hat man größere Information, geht aber auch schneller unter. Was würde mich einfach mal so hören, was hier so vielleicht zu der Konstellation für Meinungen sind? Also Freunde, wir haben bei uns in Duisburg auch diese unseriösen Angebote. Größere Fraktionen wollen unser Mandat haben und das führt eigentlich nur dazu, dass sie das Mandat haben wollen, damit sie größer rauskommen können. Ansonsten wollen sie, geben sie nichts ab. Und das würde ich aus dem Kollegen in Köln bescheinigen, man will die nur benutzen. Also mehr sage ich hier in Duisburg nicht, weil wir sind gerade in Verhandlungen. Mehr sage ich nicht. Ich würde gerne. Darf ich dazu mal was sagen? Darf ich? Ja, bitte. Wir wollen ja irgendwo vielleicht auch noch als Piraten erkennbar bleiben für Transparenz und Bürgernähe und Bürgerbegehren etc., Open Government und Ähnliches. Das war für mich eine Überlegung. Wir haben in Ostwestfalen, also im Kreis Paderborn, ich bin dann ja im Kreistag, eine sowieso übermächtige CDU, die von den 60 Sitzen schon mal 30 hat. Und dann gibt es 3 FDP-Hanseln, die da aus alter Gewohnheit auch mitziehen. SPD hat 13, da würde ich untergehen, würde ich auch gar nicht hinwollen. Die Grünen haben 7, würde ich auch untergehen. Die Linken haben 2. Und seitdem wir 60 sind, brauchen wir auch 3 für eine Fraktion. Ich werde also am Freitag mit denen Fraktionsgespräche haben. Und ich denke auch mal, dass es dabei bleiben wird. Denn ansonsten haben wir 2, wie heißen sie? AfD. Widerlichen, Dingsbums, AfD. Und einen aus irgendeiner Wähler-Bürger-Initiative, Wählergemeinschaft. Der ist alleine. Und da ist für mich die beste Konstellation, um auch wirklich gehört oder gesehen zu werden, eine Fraktionsbildung mit den Linken. Und ich legte auch eigentlich ganz großen Wert drauf, das mit denen zu machen, die ja häufig verschrien werden wegen Politikunfähigkeit oder Ähnlichem mehr. Entschuldigung. Weil die hier zwar ganz gut sichtbar sind, aber häufig genauso wie wir auch von der Presse totgeschwiegen werden. Und bei den Verhandlungen wird es dann vor allen Dingen darauf ankommen, dass wir in welche Ausschüsse wir gehen und wer wen wo vertritt. Das muss gleichberechtigt sein. Genauso wie Fraktionsvorsitz gleichberechtigt irgendwo im Wechsel stattfinden muss. Das sind so Sachen, die ich im Moment bedenke. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist mir, nicht bei irgendeiner Fraktion unterzuschlüpfen mit mehr oder weniger Einfluss, sondern irgendwo noch sichtbar zu bleiben. Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, nicht, dass wir den Aspekt vergessen, wir haben ja auch Bezirksvertreter. Zumindest in den kreisfreien Städten sind wir in viele Bezirke auch reingekommen. Und dort sind die Parlamente ja deutlich kleiner. Und dann hat auch so ein Einzelvertreter, und ich glaube, wir haben nur überall Einzelvertreter reinbekommen, ausgesprochen viel Einfluss. Es ist ja so, dass wir mindestens in einem Bezirk in Köln fast dran gewesen wären, also mit unserer Stimme Teil dran zu haben, den sogar den Bezirksbürgermeister zu stürzen. Also insoweit, da ist auch der Aspekt, sagen wir mal, der Parteinähe zu anderen spielt auch nicht so eine große Rolle. Da ist also ausgesprochen thematische Diskussionen wichtig und da hat man noch mehr Einfluss. Also die Einzelvertreter in den Bezirken haben deutlich mehr Einfluss, als das in den Räten der Fall ist, zumindest bei uns in Köln. Ich würde gern was zur öffentlichen Rezeption solcher Fraktionen sagen. Also Thomas, du hast sicher recht, Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten werden auch von der lokalen Öffentlichkeit noch ganz anders wahrgenommen. Auch wenn sich da Leute zusammentun, wird völlig anders wahrgenommen als in Räten, auch in kreisangehörigen Räten. Auch deswegen, weil die Bezirksvertretungen ganz oft ja die Situation haben, dass da Parteien, die sonst im Stadtrat mit einer Fraktionsstärke sind, nur einen drin haben. Das ist eine andere Konstellation. Was die Räte der Städte angeht und Gemeinden und die Kreistage, macht das einen Riesenunterschied in zwei Punkten, ob man Fraktionen mit einer Partei hat oder eine Gruppe, die selber auch keine Fraktion bilden kann, oder ob man in eine größere Fraktion sozusagen aufgenommen wird. Hospitant lasse ich mal ganz außen vor, habe ich schon gesagt, halte ich gar nichts von. Wenn man Fraktionsmitglied in einer größeren Fraktion ist, die auch für sich Fraktion wäre, kann die Fraktion das jederzeit beenden. Die können dich jederzeit vor die Tür setzen, das schadet denen nichts. Sie brauchen dich nicht tatsächlich. Und deine Möglichkeiten, wenn du da drin bist, etwas durchzusetzen, sind natürlich sehr viel geringer als in der anderen Konstellation. Und es wird von der politischen Öffentlichkeit in aller Regel wahrgenommen als politische Entscheidung. Also das heißt, Beispiel jetzt, man würde jetzt in so eine grüne Fraktion als Mitglied reingehen, da wird man sagen, Piraten schließen sich jetzt den Grünen an. Und da das seitens der Grünen ja nicht nötig ist, ist es eben nicht als eine Notwendigkeit, sondern als eine politische Entscheidung gesehen. Wenn sich zwei kleine Gruppen zusammentun zu einer Fraktion, die sonst keine wären, wird das regelmäßig auch von der kommunalen Öffentlichkeit als solches wahrgenommen, dass man sagt, klar, wir sind jetzt beispielsweise mit den unabhängigen Wählern eine gemeinsame Fraktion, ganz klar deswegen, weil weder die UWG noch wir eine Fraktion bilden können. Das ist eine Fraktion, die auf gewissen gemeinsamen Grundsätzen beruht, aber eben beide Gruppen bleiben selbstständig. Das gibt es ja in der Vergangenheit auch, nichts beiden Gruppen an der öffentlichen Wahrnehmung der Eigenständigkeit. Also da muss man sich schon im Klaren sein, was man tut. Zweitens hast du dabei bei der Fraktion zweier Kleiner oder Dreier, ne, ist ja dasselbe, immer auch die Situation, dass jeder dieselbe Möglichkeit, dieselbe Stärke hat. Also wenn es in dieser Iserlohner Fraktion zum Beispiel so wäre, dass ich da austrete als Ratsmitglied, ist die Fraktion ja weg, weil sie aus zwei Leuten besteht. Zwei Ratsmitgliedern. Der andere natürlich auch. Der Einigungszwang ist größer. Keiner kann den anderen einfach vor die Tür setzen. Wie das wäre, wenn ich mich einer größeren Fraktion anschlüsse? Ja. Gut, das war ja auch für Sondersituationen wie zum Beispiel Bielefeld oder ich glaube im Kreis Viersen haben wir ähnliche Situationen angedacht, dass man, wo man entweder keine weiteren kleineren hat oder zu wenig oder total indiskutable, dass man da eben auch eine Option aufzeigen konnte. Ich würde jetzt gerade gerne mal hören, der Frank hatte sich vorhin mal zwischenzeitlich gemeldet und wollte aus Düsseldorf auch noch zu dem Thema was sagen. Ist das richtig? Zu welchem Thema jetzt? Ja, Sondersituation bei euch, Ansprechpartner für Fraktionsbildung, was wir eben hatten. Es ging ja darum, wo Städte sind, die definitiv höchstwahrscheinlich Einzelkämpfer sein werden. Ist das bei euch der Fall? Also ist da keine Fraktionsbildung möglich? Ja, also es ist definitiv so. FDP, Linke, Grüne, CDU und SPD haben alle eigene Fraktionsstärke, problemlos. Und dann ist es halt einfach so, dann haben wir insgesamt 5 Einzelbewerber, aber das Problem ist, davon ist 1 Pirat und 4 Rechte. 2 in unterschiedlichen Parteien, aber unterm Strich alles dasselbe. Und damit ist dann ja von meiner Seite oder auch von unserer Partei aus kein Gespräch möglich. So, jetzt ist die Großen, da kommt es halt natürlich drauf an, jeder umwirbt uns zwar, um die Stimme, auch um die Stimme zu kriegen. Allerdings geht es darum, wer stellt nachher, oder was ist am 15. bei der Stichwahl und welcher Oberbürgermeister wird gewählt, damit man dann halt entsprechend entweder einen Sitz mehr hat oder zu wenig. Rückfrage an Frank wegen Düsseldorf. Da kann man ja sehen, die Freien Wähler Düsseldorf sind ja eine sehr rechte Freie Wählergruppe, die gar nicht in Frage kommt, weil ja die mit der Unterwanderung, AfD und REP ist auch klar. ist die Tierschutzpartei in Düsseldorf ein möglicher Kandidat für eine Gruppenbildung, wenn sonst nichts geht. Ja, das ist ja leider die Ehefrau von dem vom Rechten von der NPD. Ah, das wusste ich nicht. Ihr armen Schweine, oh Gott. So, und das Einzige, was heute jetzt mit unseren Freunden aus dem Bundestagswahlkampf ist halt einfach so, im Moment ist man überlegen, ich sag jetzt mal, alle Parteien zusammen gegen rechts. Ja, das heißt, es würde eine große Liste gemacht werden, aber die Frage ist halt, ob man uns dann halt entsprechend überhaupt irgendwas abgibt. Das ist ja eine spannende Konstellation. Ja, vor allen Dingen ist es halt so, dass halt diese neue Stadtregierung, die kommen wird, halt nur eine Stimme plus hat, ne? Ja gut, plus die Stimme des Bürgermeisters, ne? Ja, wenn es der gleiche ist, ne? Da ist ja in Düsseldorf von auszugehen, oder? Nee. Ja, das, ich sag ja, das steht ja noch nicht fest. So einige spekulieren ja schon damit, es wäre doch schön, einen roten Bürgermeister, aber eine schwarz-grüne Ratsmehrheit zu haben. Ja, wobei der Bürgermeister ja auch nicht bei allen mitstimmen darf. Naja, die Ausnahmen sind in, ich glaube, Paragraph 40 Absatz 2 Gemeindeordnung geregelt und die sind extremst gering. Wir hatten das Thema auch neulich, weil wir in Witten auch 36 von 72 haben und dann kommt halt einer dazu, dass der Bürgermeister und das, wo er wirklich nicht mitstimmen darf, ist wirklich nicht relevant. Aber darf ich mal eine ganz andere Frage stellen, die eventuell auch wichtig ist? Ja, natürlich. Und zwar ist es ja generell so, dass zwischen Mandat und Partei grundsätzlich unterschieden werden muss, richtig? Ja. So, und jetzt habe ich mal eine Frage, da wir jetzt alle Mandatsträger, ich gehe mal davon aus, noch mit 90% schon ab Sonntagabend, Sonntag, den 1.6., welche Hilfe dürfen wir eigentlich von der Partei annehmen und welche dürfen wir nicht annehmen? Ist das irgendwo geregelt? Der Punkt, um den es bei den Vorschriften dabei geht, der Rechtsprechung, ist regelmäßig nicht der, was die Partei einer Fraktion an Hilfen gibt, sondern andersrum, was an Fraktionsgeldern und Mitteln für Parteizwecke genutzt wird. Da muss man vorsichtig sein. Ich habe noch nie gehört, dass es irgendwelche Debatten darüber gegeben hat, wenn Parteiressourcen für Fraktionsdinge genutzt wurden. Also kann ich bestätigen, zumindest aufgrund aus dem Landtag, die Partei darf die Fraktion unterstützen, so viel sie will. Umgekehrt darf überhaupt keine Unterstützung mit irgendwelchen Mitteln, die vom Land kommen, stattfinden. Also das heißt, das Land oder der Landesverband NRW könnte jetzt, ich sag jetzt mal, die ganzen vielen Einzelmandatsträger finanziell unterstützen. Finanziell? Ja, oder sachdienstmäßig oder sachleistungsmäßig. Was meinst du denn jetzt genau? Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Landesverband bei irgendwelchen strukturellen Sachen damit auf die Beine helfen kann, musst du da halt fragen, ja. Aber ich kann deine Frage jetzt nicht so ganz einordnen. Nein, es geht ja ganz einfach darum, dass, ich nehme jetzt mal das Beispiel, wie jetzt 81 Ratsherren brauchen den nächsten eigenen Internetauftritt. Die Frage ist, muss das jeder selbst machen oder können die komplett eingerichtet werden bei Servertechnik der AGs? Technik beispielsweise. So, bei einer Fraktion ist es, darf ja nicht irgendwo Geld fließen in die Partei, wenn ich das richtig verstehe. Naja, das Problem ist ja eher, dass der Landesverband jetzt nicht gerade, glaube ich, Geld dafür beiseite gelegt hat, die Fraktionen zu unterstützen. Und andererseits aber Fraktionsmittel von den entsprechenden Städten und Kreisen bereitgestellt werden und die wiederum nicht in die Partei fließen dürfen. Also in dem Moment, wo du eine geldwerte Leistung von der Partei annimmst, kann das eigentlich, ja, kann das nur als kostenlose Gabe erfolgen. Das darf nicht sein, wo du dann für bezahlst. Es geht ja um die Einzelmandatsträger, nicht die Fraktionen. Die Fraktionen sind außen vor. Ja, das ist aber genau das Gleiche. Also du darfst keine Mittel aus dem öffentlichen Haushalt deiner Gemeinde umleiten in die Partei. Die Einzelmandatsträger kriegen doch eine Entschädigung, wahrscheinlich Sitzungsgelder oder was Vergleichbares. So, das hast du sozusagen, das ist ja dein Entgelt für die Arbeit, die du sozusagen im Parlament oder für deine Anwesenheit oder für den Aufwand, den du hast. Was du dann als Abgeordneter mit diesem Geld machst, das ist dann wieder deine Sache. Ja, ich glaube aber, da ist noch was anderes gemeint. Also es ist natürlich schon so, dass einzelne Mandatsträger teilweise Mittel kriegen, aber nicht halt nicht alle. Also die meisten, ich kenne das aus Aachen, kriegen überhaupt nichts, wenn sie als Einzelmandatsträger irgendwo sind. Die Aufwandsentschädigung hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist halt wie für ein Ehrenamt oder sonstiges einfach eine Entschädigung. Die hat auch nichts mit der Parteienfinanzierung zu tun. Die dürfte man auch der Partei spenden. Das wäre alles überhaupt kein Problem. Hans-Emanuel, kannst du da was zu sagen? Es ist schon richtig gesagt worden. Ich habe es aber eingangs auch schon gesagt. Also kommunalrechtlich ist es piep mir egal, welche Parteiressourcen du für Fraktionsdinge nutzt. Was jetzt in der Partei angeht, welche Ressourcen es da gibt, ist wieder eine Frage der Parteibeschlüsse. Ansonsten ist es doch, glaube ich, so, dass Gruppen auch Anspruch auf Büro, Material und Sachleistungen sowas haben. Auch ein einzelnes Mitglied eines Rates hat Anspruch auf irgendetwas. Nur manche erinnern sich an die Auseinandersetzung, die es in Aachen darüber gab. Es ist immer mal die Frage, wie viel das ist und was das ist. Also es ist nicht so, dass man gar nichts kriegt. Es ist nur so, dass man fast nichts kriegt. Aber das hilft einem jetzt hier auch nicht weiter. Man kann auch... Ich kann das aus Aachen nochmal ganz kurz sagen. In Aachen hat man das maximal so viel wie ein Einzelmitglied einer Fraktion, also ein Drittel einer Fraktion, so interpretiert, dass minimal ja nicht definiert war, also nichts. Wir konnten das nur aushebeln, indem wir geklagt haben oder wenigstens angedroht haben zu klagen. Und irgendwann sind die dann eingeknickt und haben uns ein Büro oder wenigstens einen Teil von einem Büro gegeben. Aber man muss dafür kämpfen und man muss dieses Mittel der Klage auch durchaus mal mit in den Raum werfen. Also das ist durchaus legitim. Also in Iserlohn, wenn ich das gerade sagen darf, in Iserlohn ist es beispielsweise für ein einzelnes Ratsmitglied so, dass, das haben sie ganz gering gemacht, weil die NPD im letzten Rat vertreten war mit einem, dass die Sachfinanzmittel für eine Fraktion bei uns 113 Euro pro Fraktion im Monat plus 23 Euro pro Ratsmitglied im Monat sind. Allerdings wird das Fraktionsbüro komplett ausgestattet, da ist eigentlich die eigentliche Ressource und den Personal. Und ein einzelnes Ratsmitglied kriegt nun in dieser Logik 23 Euro im Monat an Sachmitteln von der Stadt. Es scheint dazu auch immer Ratsbeschlüsse zu geben, was der Rat Gruppen und auch Einzelkämpfern zubilligen will. Das heißt, man kann einfach mal... Ja, in Aachen war es halt, wie gesagt, noch weniger, die haben eben einfach gar nichts bezahlt. Darf ich? Genau. Dann kann man, ist eben eine Sache, die müsst ihr bei euch dann vor Ort klären, auch was in der Gemeindeordnung steht oder in der Ratsordnung, die sich da selber gegeben wurde. Und das kann überall unterschiedlich sein und wird auch noch überall unterschiedlich interpretiert. Kann das noch Thema reden? Kann mal jemand den Martin reden lassen? Der wird dauernd unterbrochen. Also man kann sich ans Oberbürgermeisterbüro wenden und die suchen einem dann auch den Ratsbeschluss raus, wo dann genau drin steht, wie viel man vor Ort als Gruppe oder Einzelkämpfer bekommt. Meistens kann man das auch durch eine Google-Suche rausfinden. Das ist doch recht gut versteckt, leider. Demnächst haben wir dann ja die schönen Zugänge zu den Ratsinformationssystemen, auch die internen Zugänge, dass man das mal alles sehen kann. De facto gibt es aber tatsächlich etliche Klagen vor den Verwaltungsgerichtshöfen der verschiedenen Regierungsbezirke. Auch da kann man nochmal gucken, da gab es Grundsatzurteile, daraufhin wurden dann wieder Ratsbeschlüsse mit erhöhten Zuwendungen für Einzelmitglieder gefasst. Aber das müsst ihr tatsächlich für eure einzelne Kommune jeweils ja, am besten bei der Verwaltung erfragen, die müssen es euch jetzt auch offenlegen, da ihr Ratsmitglied seid. Man findet das in den Haushalten auch teilweise. Da kann man gucken, welche Fraktionen die gleiche Stärke haben oder Gruppe, was die bekommen haben. Da kriegt man zumindest eine Größenordnung raus. Genau, in den Haushalten, wenn man eine Google-Suche macht oder in den Dokumenten selber, in aller Regel als Zuwendung für die Fraktionen und Gruppen. So, jetzt erstmal guten Abend hier aus Gelsenkirchen. Ich bin etwas später gekommen. Ich war nämlich gerade bei einem solchen Vorgespräch. Ich würde gerne die Diskussion nochmal zurückführen, wenn ihr mir das erlaubt, auf die Situation Gelsenkirchen und das, was sich eben gerade mir aufgetan hat in dem Vorgespräch. Und würde hier mal um einen Rat der Leute bitten, die hier wie Hans-Emanuel so richtig dick im Thema stehen. Wir haben in Gelsenkirchen, ich fasse es kurz zusammen, die Situation, dass ich alleine in den Rat hineingekommen bin. Die Ausstattung in Gelsenkirchen ist so, Glöckchen, du bist gleich dran. Die Ausstattung in Gelsenkirchen ist so geregelt, dass wir ein Büro bekommen, auch die Einzelmitglieder. Könnt ihr mich hören? Ja. Okay, dass die einzelnen, die Einzelmandatsträger also ein Büro im Rathaus bekommen und eine Jahresausstattung von 4.600 Euro. Ich denke, vermute mal, das wird für Kulis, Kugelschreiber und sowas sein. Die Ratsgruppe bekommt in Gelsenkirchen einen finanziellen Ausstattungsrahmen von 36.000 Euro im Jahr und die Ratsfraktion bei einer Dreiergruppe, die bei uns notwendig ist, bekommt 54.000 Euro im Jahr. So, das nur mal als Hintergrundinformation. Und natürlich dementsprechend größere Büroräume, die dazugehören. Und sie bekommen wohl bei Fraktionsstärke einen Fraktionsgeschäftsführer, den die Stadt bezahlt. Das ist das Erste. Nun haben wir in Gelsenkirchen eine ganz schwierige Konstellation, was heißt eigentlich auch eine ganz einfache. Wir haben wieder mal die absolute Mehrheit der SPD im Rat. Die CDU ist abgestürzt, muss ich euch jetzt nicht alles erzählen. Als Einzelkämpfer bleibe ich übrig. Dann bleibt übrig eine Bürgerinitiative, die nennen sich AUF. Die ist schon seit 15 Jahren im Rat, die dort arbeitet. Dann ist die FDP abgestürzt von Fraktionsstärke auf einen Einzelkämpfer. Und es bleibt übrig die WIN. Das ist auch ein Bürgerbündnis, was sich ausschließlich aus Migranten zusammensetzt, auch ausschließlich mit diesem Thema befasst, die also keine Parteien wollen. So, jetzt stehe ich natürlich da und muss mal versuchen zu schauen, was man jetzt macht. Die FDP ist von ihrem hohen Ross noch nicht runter. Die haben in der Zeitung verkündet, sie werden also mit keinem Kandidaten etwas machen wollen hier in Gelsenkirchen, weil die ihnen allen nicht passen. Ich kenne den FDP-Menschen, das ist auch menschlich nicht machbar, mit dem zu arbeiten. Die WIN wird ihren Gruppenstatus behalten und wird wohl niemanden aufnehmen wollen, weil sie sagen, sie werden sich als Bürgerbündnis etablieren wollen und nicht mit Parteien unterwandert werden wollen. Ich bin gleich auf dem Punkt. Wer war das jetzt, der hier dazwischen gerufen hat? Ich bin sofort auf dem Punkt. Die AUF ist eine Gruppe, mit denen haben wir schon zusammengearbeitet am runden Tisch. Das Problem ist, viele von denen sind Mitglied der MLPD. In Gelsenkirchen haben wir ja die MLPD-Landeszentrale sitzen. Es sind viele Parteilose drin. Und jetzt ist natürlich die Auftante immer sehr schwer unter Kreuzfeuer im Rat, wenn die da irgendetwas einbringen will, und wird da immer schwer torpediert. Jetzt ist die Frage, tut man sich da einen Gefallen, wenn man mit denen etwas macht, oder sitzt man dann automatisch auch mit dem Kreuzfeuer? Ja, sitzt man. Kreuzfeuer. Alles klar. Wenn ich dazu kurz was sage, wenn man sich das Wahlergebnis in Gelsenkirchen anguckt, ich brauchte etwas, weil auf der Vote-Manager-Seite haben sie Gelsenkirchen vergessen, habe ich festgestellt. Dann ist es tatsächlich so, dass es, wenn die WIN nicht bereit ist, so etwas zu machen, eine andere Alternative nicht gibt, als entweder alleine zu bleiben oder sich einer größeren Fraktion anzuschließen. Das heißt, die Frage wäre, ob es von dir aus die Möglichkeit gibt, musst du dann mit deinen Leuten in Gelsenkirchen sehen, mit der Linken, die 3 Sitze hat, und den Grünen, die 4 Sitze haben, jeweils zu reden, ob das in Frage kommt. Oder ob es noch einen Sinn macht, eventuell dann als kleinstes Übel doch mit der FDP gemeinsam eine Gruppe zu bilden. Also auf keinen Fall mit AUF. Ja, wie du sie beschreibst, wenn das ein MLPD-U-Boot ist, ich meine, ich tät sowas nicht. Das würdest du dir, glaube ich, einen Gruppe fallen mit. Also nach all dem, man nennt das Kind Politik. Da musst du jetzt schon selber wissen, obst du da eine politische Arbeit mitmachen kannst oder dich in die Schusslinie begibst. Das können wir dir nicht sagen. Jürgen, wie sieht es denn aus bei euch mit den Linken? Ja, schwierig. Ich meine, wir kennen uns natürlich. Schwierig. Also ich würde dir empfehlen, führ mal Sondierungsgespräche. Also von wegen, ich will mich mal vorstellen, dass man sich mal kennenlernt und dann mal gucken, dann siehst du dann nachher, was damit geht. Mit den Grünen, mit der Linken, mit der WIN auf jeden Fall nochmal und mit der FDP, und danach bist du vielleicht eine Runde schlauer. Ja, und wie gesagt, wir hatten auch gerade darüber besprochen, wenn Zweifel bestehen, macht es auch keinen Sinn, das alles irgendwie übers Knie zu brechen, da lieber ein bisschen Zeit lassen. Wie viel braucht ihr denn, Jürgen, um Fraktionsstärke zu haben? 2 oder 3? 3. Okay, ja. Ich habe auch noch eine Frage. In Hamm haben wir die Situation, dass wir nur einen im Rat haben. Ich habe früh schon Kontakt aufgenommen habe zu Pro Hamm. Pro Hamm hat nichts mit Pro NRW zu tun. Das sind im Gegenteil Migranten, Kinder und Abkömmlinge, die zwei haben im Rat. Da haben wir jetzt auch schon Fraktionsverhandlungen aufgenommen und jetzt muss ich schauen, welche Voraussetzungen die anbieten. Sie wollen, Ausschüsse gibt es 10, 6 wollen Sie haben, 4 gestehen Sie uns zu und haben sich aber zusätzlich noch die besten Stücke rausgesucht. Hauptfinanzausschuss, Schulausschuss, Soziales, Kinder-, Jugendhilfeausschuss und Stadtentwicklung. Dumm ist gerade Stadtentwicklung und Jugend, weil wir gerade einen Wahlkampf für Jugendliche und Studenten gemacht haben und auch den Ringbus hier gefordert haben, also auch eine Sache mit der Stadtentwicklung zu tun hat. Ja, meine Frage ist jetzt, ob man da jetzt noch härter verhandeln soll oder soll ich da froh sein? Ich meine, die können auch froh sein, dass sie mit uns zusammen eine Fraktion bilden können. Von daher, und wie sieht's aus mit Aufsichtsräten etc.? Da weiß ich noch gar nicht, wie viel es da gibt hier vor Ort. Wie viel sind denn das normalerweise? Kann man das auch noch in die Verhandlungen mit einfließen lassen? Wenn du Beiräte dazu. Wenn du auf der Stadtseite der Stadt Hamm guckst, da kommst du dann zum Ratsinformationssystem. Da wirst du auch jeden Fall eine Liste finden aller Gremien, die zu besetzen sind, auch der Verwaltungs- und Aufsichtsräte, die es in Hamm gibt. Wenn man das Hammer Wahlergebnis sich anguckt, ist rein rechnerisch ja nicht nur Hamm ein möglicher Partner, also diese Wählergemeinschaft, sondern auch die FDP, das müsst ihr halt überlegen. Alles andere ist dann schon entsprechend groß. Sie werden euch keine besonderen Rechte geben. Da werden sie sehr kniffelig sein in Hamm. Ihr werdet eher wie in Aachen dastehen und gar nichts kriegen mit einem Sitz, weil auch die Rechte einen Sitz hat. Und das sind ja nun die Randalierer von Dortmund. Dagegen ist die NPD ja noch harmlos. Das heißt, da wäre doch dringend auch angeraten, tatsächlich, ich sage immer nur, sondieren kann man mit vielen, man muss kein politisches Bündnis machen, in Hamm mit der Wählergemeinschaft Hamm zu reden und mit der FDP. Und wenn das nicht geht, siehe, was ich zu Gelsenkirchen gesagt habe, würde ich zumindest mal ein Vorstellungsgespräch, kann nicht schaden, mit der Linken und den Grünen führen. Das sind die nächstgrößeren Fraktionen. Aber das andere würde ich erstmal versuchen. Und natürlich ist auch Hamm, wenn ihr mit denen zusammengeht, also die Wählergemeinschaft, darauf angewiesen. Die sind auch keine Fraktion alleine. Nur wenn die zwei Sitze haben und du einen, sind die üblichen Usancen für solche Fraktionsgemeinschaften, die das dann die Piraten etwa ein Drittel der Ausschüsse besetzen und natürlich der Fraktionsvorsitzende, der sinnvollerweise auch derjenige ist, der im Hauptausschuss ist, von der Mehrheit bestimmt wird, sprich von der Gruppe Hamm, da musst du damit leben. Ich habe da mal eine Frage, darf ich mal eben? Hans-Emanuel, du hast jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal gesagt Verhandlungen mit der FDP aufnehmen. Soweit ich das beurteilen kann, jetzt abgesehen von kommunalen Besonderheiten, liegt die FDP, was und die Piraten betrifft, ja eigentlich ziemlich mit ziemlich wenig Schnittmengen da. Warum rätst du immer zur FDP? Ich rate nicht zur FDP, sondern ich gucke auf die Wahlergebnisse jeweils der entsprechenden Orte und gucke, wer ist da, der selbst keine Fraktion bilden kann. In Hamm beispielsweise ist die Linke eine Fraktion. Und man ist auf jeden Fall in den Gesprächen stärker und auch in der Fraktion, die sich dann bildet, habe ich vorhin schon mal erläutert, warum, wenn man eine Fraktion bildet mit einem Partner, der selber auch keine Fraktion sein kann. Das wäre in Hamm, diese Wählergemeinschaft Hamm und die FDP. Ich verweise nur darauf, dann müsstet ihr euch mal angucken, was in den anderen Bundesländern, wo Piraten schon länger in Kommunalparlamenten sind, beispielsweise Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen, es bereits an Fraktionserfahrungen gibt in Bündnissen. Das sind Freie Wähler, das sind Linke, das ist die FDP. Es geht nicht darum, ein politisches Bündnis zu schmieden und sich selber aufzulösen und mit der FDP zu fusionieren vor Ort oder mit den Linken, sondern es geht darum, ob man eine Art technische Fraktion bilden kann, wo man dann darstellen kann, dass man sich zusammentut, um dass jeder die Möglichkeit hat, im entsprechenden Rat zu wirken. Es geht jetzt nicht um politische Nähe. Es schließt sich für mich aus bei politischen Gegnern wie den Rechten und der NPD. Aber in die Kategorie würde ich bei allem Respekt die FDP nicht einordnen. Der Einwand, der gerade schriftlich kommt, wir können das natürlich jetzt hier politisch diskutieren, wie man will. Ich persönlich würde jetzt nicht mit den Linken in eine Fraktion gehen. Das muss aber jeder wissen, was er selber macht. Ich schildere nur, was in den jeweiligen örtlichen Verhältnissen sich anbietet. Ja, okay. Ist auch die FDP und auch andere Parteien regional abhängig. Das heißt, an manchen Orten kann man es jetzt vorstellen, anderen wieder gar nicht. Ich habe auch nur einfach deswegen daran gedacht, weil wenn man sich dann die Ausschüsse aufteilt, dann gibt es ja auch in den jeweiligen Ausschüssen Vertreter. Das heißt, wo ich in den Ausschuss gehe, hätte ich dann, wenn wir das machen, von der Linken die entsprechenden Vertreter drin und umgekehrt, da wo die Ausschüsse haben, wäre ich dann stellenweise als Vertreterin drin. Und da muss ja schon einigermaßen zumindest ein Einverständnis sein. Deswegen war das nur mein Einwand. Das war der einzige Einwand. Ich würde hier gerne an der Stelle mal kurz moderierend eingreifen. Denn wenn wir jetzt, den Bedarf ist sicherlich, die einzelnen lokalen Gegebenheiten durchsprechen, würde ich vorschlagen, dass wir das ein ganz klein bisschen verschieben. Es gab hier gerade, das seht ihr ja im Chat nebenan, die Wortmeldung vom Udo, die ich auch befürworten würde, dass wir jetzt wirklich nochmal technische Fragen erst klären, was jetzt mit der Verwaltung zu klären ist, wie entsprechend Fraktionen anzumelden sind, welche Formalitäten vielleicht auch noch in den nächsten Tagen zu beachten sind und dass wir im Anschluss daran dann nochmal auf die einzelnen Gegebenheiten vor Ort eingehen können. Würde das so angenommen werden? Jo. Yep. Udo, dann leg doch mal direkt los mit deinen Fragen. Ja, finde ich eine gute Idee. Es gibt eine Sache, die mich momentan unsicher macht. Und zwar, wann verrate ich quasi die Piratenpartei? Bei den Verhandlungen. Ich war heute Abend bei der Sondierungsgespräch mit der SPD, habe mich da quasi erstmal vorgestellt und die wollen jetzt mit der Fraktion darüber bereden und mich dann eventuell einladen, dass ich mich da nochmal gesamt vorstelle. Worauf muss ich achten, dass ich da keine Fehler mache? Das ist das Wichtige, was ich momentan wissen muss. Ich habe am Montag auch noch ein Gespräch mit den Grünen und ein Kollege ist gerade dabei, mit der FDP was anzuleiern. Wenn ich da ganz kurz was so sagen darf. Meine Meinung. Wenn man sowas wie mit MLP oder Ähnlichem zusammengeht, dann strahlt das auch auf die Gesamtpartei zurück. Das muss man sich irgendwo im Klaren sein. Das mag für die lokale Gegebenheit okay sein, aber das wirkt auch auf die Gesamtpartei zurück. Wenn das mit FDP, SPD oder sonst wie passiert, dann ist das da eher so, dass die einen assimilieren wollen oder halt über die Listen irgendwo mehr Einfluss gewinnen wollen. Listen Einfluss gewinnen ist okay. Für dich jetzt speziell musst du halt schauen, ob die dich einfach nicht nur assimilieren wollen, damit sie halt noch einen Sitz mehr haben. Das ist das, wo du dir das überlegen musst. Da können wir dir auch, glaube ich, nicht weiterhelfen. Aha. Du musst dir natürlich auch überlegen, das ist jetzt eine reine Frage der Zahl. Wenn wir uns einig sind, dass man Fraktionen nur mit demokratischen Parteien bilden kann und wir darunter weder die Rechte noch die NPD oder AfD noch die, wie auch immer zählen. Ja, pro irgendwas, ja. Dann, das sehe ich ja genauso. Dann ist es natürlich so, dass ansonsten es eine pragmatische Frage ist, wenn eine SPD in Wuppertal mit 19 Sitzen einen Piraten dazu holt als 20. Was der dann tatsächlich für die politische Arbeit der Piraten rein praktisch dabei rausholen kann, dann kriegst du irgendwo einen Sitz, kriegst sicher auch die Informationen über die Mitgliedschaft in der SPD-Fraktion, die man sonst kriegt. Hast aber letztlich relativ wenig politischen Einfluss. Die können dich jederzeit vor die Tür setzen, habe ich eben schon mal erklärt. Ja, ich bin erst später gekommen, wegen der Sondierungsgespräch soeben. Da ist aber auch ein Sonderfall. Ja, das wollte ich jetzt gerade. Olaf, ja, du bist da, schön. Okay, nee, also, Olli, dann sag du. Bei uns ist der Fall, dass wie heißt er jetzt noch? Jetzt komme ich ja noch nicht auf den Namen. Der Dietmar, wie heißt er mit Nachnamen, Bell. Olaf? Bell, genau. Dass der wahrscheinlich nächstes Jahr als Oberbürgermeisterkandidat antreten wird. Und deswegen mich in die Fraktion reinholen will. Das heißt, wir gehen als Identität Pirat da unter. Und das ist wohl die Befürchtung von einigen Piraten hier vor Ort, mit denen ich gesprochen habe. Deswegen ist die Frage, ob das so eine gute Idee ist. Nein. Also es ist jetzt da gibt's im noch, Sinne da gibt's von... Noch einen Sonderfall, da gibt es ja noch einen Sonderfall. Zumindestens bis er gewählt ist, hat diese Fraktion, die Bell anstrebt, keine Mehrheit ohne Olli. Also im Sinne des Einwands von Udo Pütz vorhin, will ich jetzt nochmal Hans-Jörgs Intervention verstärken. Das wäre jetzt eine Diskussion von Wuppertaler Eigenheiten. Können wir dann vielleicht anschließend führen. Grundsätzlich will ich nur eben sagen, der Einfluss eines Piraten und die Möglichkeit, eigene Dinge durchzusetzen, das halte ich für relativ allgemeingültig, ist halt am stärksten, wenn der andere Partner in der Fraktion ebenso auf die Fraktion angewiesen ist, wie man selber und gleich stark ist, beispielsweise 1:1 in der kreisangehörigen Gemeinde oder 2:2. er ist am nächststärksten dann, wenn es 2-1 ist, aber man 3 Sitze braucht, dann ist der andere auch auf einen angewiesen und der Einfluss wird schwächer bei Parteien, die von sich aus bereits eine Fraktion bilden und einen dazunehmen und dann natürlich, je größer die Fraktion ist, desto mehr. Aber nochmal technische Frage dazu. Jetzt nicht zu der Konstellation, da sollten wir jetzt wirklich mit aufhören, aber geht Olli jetzt alleine zu so einem Folgegespräch oder gehen Piraten, auch wenn jetzt nur einer in den Rat gekommen ist, zu zweit oder zu dritt zu einem weiteren Gespräch, um denn dann letztlich zu einer Vereinbarung zu kommen? Das sind keine Gespräche irgendwelcher Gremien, wo es auf die Mitgliedschaft gleich ankommt. Ich würde jetzt mal andersrum fragen, das kann man formell nicht sagen, aber würde mein Partner, mit dem ich jetzt erstmal ein Gespräch führen will, darauf bestehen, dass ich alleine komme und keinen mitbringe, wäre das schon genug Aussage dafür, was man denn in Zukunft an vernünftiger Zusammenarbeit hinkriegt. Und ich würde sagen, danke, den Termin können wir auch in ein paar Monaten machen. Tom, hau rein. Jo, hallo, schönen guten Abend. Wie gesagt, da geht's ganz kurz. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Ich beglückwünsche euch natürlich erstmal zu euren Mandatsgewinnen und so weiter. Danke. Und so fort. Ich bin hier von der Bundes-SG Social Media. Wir betreuen den Facebook-Account, den Twitter-Account und so ein Gedöns und bin ja aber auch ein bisschen in der Bundespressearbeit drin. Wir haben uns jetzt kurz nach der Europawahl gedacht, wir müssen jetzt ganz viel über politische Arbeit bringen, weil das ist ja das, was das Gute ist. Und da ihr ja jetzt ab jetzt ganz viel politische Arbeit macht, haben wir eine Bitte. Und das ist eigentlich eine Sache, die für uns interessant und gut ist. Und ich denke gerade auch für euch interessant und gut ist. Nämlich, dass ihr in Zukunft, wenn ihr irgendwas Sinnvolles oder irgendwas Schönes macht bei euch in den Kommunen, was auch eine, also sozusagen eine gewisse Strahlkraft haben kann. Also wenn es da um Probleme geht, die nicht nur in Wuppertal, Hamm oder Paderborn interessant sind, sondern eben auch für alle Kommunen in ganz Deutschland, dass ihr dann solche Sachen an die Bundespresse weitergebt, beziehungsweise das ist dann entweder Anita Möllering oder die SG Presse im Allgemeinen, dass ihr das an uns weitergebt und dann können wir nämlich da für euch ein bisschen Publicity machen, ein bisschen sagen, hier, coole Piraten machen coole Sachen in Kommune sowieso und wir können auf der anderen Seite ein bisschen eben zeigen, ah, die Piraten machen auch sinnvolle politische Arbeit auf der eben in den Kommunen, in den Städten und so weiter und so fort und das ist doch so eine Win-Win-Situation für alle. Wo sollen wir das bestätigen? Also es gibt einmal eine Mail, das ist die SG Presse. Ihr findet die alle Ansprechpartner dazu auch auf pirateninfo.de. Letztendlich, das ist halt eine Mailingliste. Ich kann euch das gleich hier nochmal in das Pad reinschreiben kurz. Und da könnt ihr es halt einfach nachschauen. Danke. Wer da hinterher Fragen zu hat, kann auch gerne mich fragen. Ich bearbeite damit. Hier sind, hier sind ein paar Fragen im Pad von Markus von Kreller, von Anja Mörsch. Und von Udo Pütz, die reine Sachfragen sind zu Verfahren. Das war auch das, wenn ich Udo richtig im Kopf hatte, was viele jetzt interessiert. Ich könnte zu den Fragen was erklärend sagen und vielleicht sie damit auch gleich beantworten. Kann den Pet-Link nochmal bitte jemand in den Mumble-Chat posten? Rein in den Mumble. Danke. Also, wenn das jetzt keinen nervt, würde ich das mal versuchen, die Fragen zu beantworten. Bitte. Ja, bitte, leg los. Also, Markus fragt, in welchen Ausschüssen können sachkundige Bürger nicht teilnehmen? Dann Hauptausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, damit trifft er es schon. Das gilt auch für Personalausschuss und das gilt für Finanzausschuss. Das sind die wesentlichen. Wir brauchen jetzt nicht zu reden über Wahl- und Wahlprüfungsausschuss, das ist ein Thema für sich. Das sind die wichtigen Ausschüsse, die Ratsmitgliedern vorbehalten sind. Wie das aussieht bei Aufsichts- und Verwaltungsräten, das liegt an der Gesellschaftskonstruktion und den jeweiligen örtlichen Regelungen. Da gibt es jetzt keine rechtliche, gesetzliche Vorschrift, sondern das muss man vor Ort erfragen. Das war diese Frage von Markus von Kreller. Hier steht auch in Klammern, Verfahren ist in Bornheim in der GO des Rates geregelt. Das ist genau richtig. Ist die Frage damit beantwortet? Könntest du gerade noch, weil wir an der Stelle den Rechnungsprüfungsausschuss haben, und wir hatten da gestern kurz drüber telefoniert, Hans-Emanuel, und zwar, dass das mal kurz als Einwurf ein sehr interessanter Ausschuss für uns sein könnte, für die, gerade auch für den Ausschussvorsitz, wenn du das kurz mal erläutern könntest, gerade ja, wenn es jetzt um die Ausschussauswahl geht. Also der RPA ist eine geile Nummer, das kann ich jetzt nur mal sagen. Nur wissen das auch andere. Also es ist so, ein Ausschussvorsitzender hat komplettes Akteneinsichtsrecht in alle städtischen Akten, die seinen Ausschuss betreffen. Das ist jetzt einfach beim Sportausschuss. Wenn ihr Sportausschussvorsitzender seid, dann könnt ihr ins Sportamt gehen und sagen, hier, ich will jetzt die Unterlagen zum Sportplatz Waldstraße sehen, ob sie das jetzt gut finden oder nicht, zeigen sie her. Das muss er dann sofort sehen können. Das gilt für alle Ausschüsse. Und nun kriegen Piraten ja normalerweise nicht die zentralen Ausschüsse. Also ihr kriegt kaum Planungsausschuss und solche Sachen als Vorsitz. Wenn man es aber schafft, einen Rechnungsprüfungsausschussvorsitz zu haben, dann hat man damit keine riesenpolitische Nummer geholt. Der tagt eh nicht so oft. Aber den genialsten Punkt, um sich zu informieren. Denn der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses hat das Recht auf Akteneinsicht in alle für die Rechnungsprüfung relevanten Akten der Stadt. Das sind alle Akten, die mit Geld zu tun haben. Und jetzt sucht mal irgendeinen Vorgang bei der Stadt, der nicht mit Geld zu tun hat. Also dafür ist der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, der sonst oft nicht so beliebt ist, eine absolut scharfe Nummer für eine Oppositionsfraktion. Wie wichtig ist der Personalausschuss? Sehr wichtig. Warum? Wie wichtig ist die Frage von Personal, wer Amtsleiter wird, wo irgendwelche Bewerbungen sind, wer irgendwelche wichtigen Verwaltungsstellen hat in der Kommunalpolitik? Antwort, eine der zentralen Fragen. Okay, gut. Hans Emanuel, ich habe eine Frage. Ich bin aus Ratingen, Jochen. Wenn wir jetzt loslegen wollen, was muss jetzt alles getan werden? Also, was brauchen wir alles? Müssen wir die Stadt anschreiben? Werden wir angeschrieben? Was müssen wir jetzt tun? Das möchte ich ganz gerne wissen. Vielleicht möglicherweise auch als Information auf dem DIN A4-Blatt, kurz und knapp, dass wir das machen können. Das kommt gleich, wenn ich eben also ich finde es jetzt auch ein bisschen fair, die Leute, die ihre Frage da ins Pad geschrieben haben, kurz zu beantworten. Da kommt das gleich bei vor. Wenn das okay ist, würde ich die gerne eben auch so beantworten. Ich versuche es kurz zu machen. Zweite Frage war von Markus von Kreller, wie berechnet sich, in wie vielen Ausschüssen man stimmberechtigt ist und in wie vielen Ausschüssen man den Vorsitzenden stellen kann. Vorsitzende ist nach Zugreifverfahren. Bei den vielen Fraktionen, die es in der Regel gibt, vor allem wenn wir als die kleinsten jeweils noch eine Fraktion bilden, kommen wir ganz am Schluss. Das geht im Prinzip, ich sag mal, wie im Sportunterricht damals, als man Mannschaften gewählt hat. Ich sag mal, die SPD kriegt den Hauptausschuss qua Amt, die CDU holt sich den Finanzausschuss, die SPD holt sich den Planungsausschuss und so weiter. Irgendwann ist dann mal die grüne Fraktion dran, holt sich den Umweltausschuss, ja. Und in dem Verfahren ist dann irgendwann unsere Fraktion dran und darf dann wählen zwischen dem Wahlprüfungsausschuss und dem Sportausschuss. Na, den wird man wohl nicht kriegen, da sitzen Vereinskumpels hinter. So läuft das mit den Vorsitzenden. Das kann man jetzt an der Fraktionsgröße und der Zahl der Ausschüsse abmessen. Die Stimmberechtigung in Ausschüssen geht zwar prinzipiell nach der Größe, aber ich weise nochmal darauf hin, es läuft jetzt in allen Städten im Grunde die in der Gemeindeordnung vorgesehene Versuch, dass alle Fraktionen sich einigen über die Besetzung der Ausschüsse, der Vorsitzenden und der sonstigen Gremien. Wenn sich alle Fraktionen einig sind, alle Fraktionen, nicht Gruppen, und dieser Einigung nicht 20% widersprechen nachher, das wird ja nicht passieren, dann gilt das. Und diese Einigung versuchen die ums Verrecken hinzukriegen, auch um sowas wie NPD, die Rechte und solche Kumpels außen vor zu halten. Sie versuchen nicht Piraten außen vor zu halten in demselben Sinne wie die NPD, das wissen wir ja auch. So, in diesem Prozess wird tatsächlich die Größe der Ausschüsse festgestellt. Es ist allgemein Konsens zwischen den verschiedenen Parteien. Ausschüsse sollen einerseits so klein wie möglich sein, um arbeitsfähig zu sein. Dann sollen sie die politische Mehrheit im Rat widerspiegeln. Ich sage gleich kurz, warum das zwingend auch das Interesse der großen Parteien ist. Und sie müssen natürlich die Größenverhältnisse der Parteien widerspiegeln. Es wäre einfach auch nicht fair, wenn in Paderborn, eine Piratenfraktion einen Sitz hätte und die CDU zwei. Das widerspricht einfach der Größenordnung der Parteien. So, wenn man das hinkriegt, ist das schon ein Kunststück. Und es machen tatsächlich die großen Parteien hier einen Kompromiss, indem sie letztlich auf ihr Gewicht verzichten. Das macht aber auch Sinn, auch für die Großen. Es haben ja alle Fraktionen Stimmrecht in dem Ausschuss, versucht man jedenfalls. Das Recht hat man nicht nach der Gemeindeordnung. für die Arbeit hat man aber nichts gewonnen, wenn man 10 Leute hat und die werden von SPD und CDU gestellt, da sitzt noch ein Grüner und 5 andere mit beratender Stimme. Warum tun Sie das nicht? Antwort. Der Pirat sitzt da jetzt mit beratender Stimme in dem Ausschuss. In dem Ausschuss beschließen die etwas, was nicht der Mehrheit im Rat entspricht. Du weißt genau, deine anderen 5 Kumpels mit beratender Stimme sind auch deiner Meinung. Und die Minderheit, die in dem Fall vielleicht die SPD ist, sieht das auch so. Dann ist die ganz einfache Lösung, das wissen die anderen Parteien auch, der Fraktionsvorsitzende der Piratenfraktion setzt sich eine Stunde nach der Sitzung an seine Maschine, schreibt den Antrag an den Bürgermeister, den Rat umgehend einzuberufen mit dem Tagesordnungspunkt, genau das, was gerade beschlossen wurde. Und der Rat kippt den Beschluss, wenn die Mehrheit im Rat anders ist. Das Spielchen macht man nicht öfters, das ist einfach ätzend für alle. Und darum versucht man, die politische Mehrheit wieder zu spiegeln. Schlussfolgerung, sitzt man jetzt in diesen Besprechungen mit dabei, wird man in aller Regel, wenn das nicht mathematisch undenkbar ist, werden alle Fraktionen Stimmrecht kriegen und der Ausschuss entsprechend groß sein. Die haben dann 13, 15 Mitglieder, je nachdem. Das heißt, es geht jetzt weniger um die Frage, die Markus gefragt hat, ob man das berechnet. Berechnet wird es einfach nach Verhältnisgleichung und man käme nirgendwo rein, ganz platt gesagt. Sondern es geht nach Einigung. Vielleicht ist das jetzt ausreichend. Darf ich mal nur eine kurze Bitte machen? Können wir vielleicht unterscheiden zwischen den vielen, die eine Fraktion haben oder den wenigen und die, die alle alleine oder zu zweit und wo eigentlich teilweise keine Fraktion möglich ist, dass du das immer unterscheidest? Das geht, ich habe jetzt ja von Fraktionen geredet, die Stimmrecht haben. Einzelne Ratsmitglieder haben sowieso nicht Stimmrecht in einem Fachausschuss, von extremen Ausnahmen mal abgesehen. Ich will jetzt da keinen nerven, da gibt es eine Ausnahme, aber das schaffen wir eh so nicht. Die Fraktionen wiederum sitzen in dieser Einigung. Also ich rede jetzt nur von Fraktionen an dieser Stelle. Ja, aber die Frage, ich weiß nicht, ob du das weißt. Also mir wurde heute gesagt, vom Links, so, jedes Ratsmitglied, auch wenn er alleine ist, hätte einen Ausschuss, den er sich aussuchen darf. Ja. So, jetzt ist die Frage, wer bestimmt das, welchen ich mir aussuchen darf? So, außer dem Hauptausschuss, und ich weiß jetzt im Moment ehrlich gesagt nicht, ob der Personalausschuss, ich glaube, der ist auch ausgenommen. Kannst du dir als einzelnes Ratsmitglied schlicht einen Ausschuss aussuchen, in dem du mit beratender Stimme Mitglied bist, einen einzigen. Personalausschuss glaube ich auch nicht, ne? Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine eigentlich, es ist Hauptausschuss, Finanzausschuss und Personalausschuss. Aber das will ich jetzt nicht schwören bei Personal. Bei der Haupt- und Finanz weiß ich es. In den anderen, also du kannst jetzt beispielsweise sagen, du gehst in den Umweltausschuss mit beratender Stimme, dann bist du dort Ausschussmitglied mit beratender Stimme, in einem einzigen Ausschuss. Das Recht hat natürlich auch das Ratsmitglied von der Partei, die Rechte in haben. Ja. Also Hauptausschuss komme ich als einzelner Mandatsträger nicht rein, richtig? Richtig, das sagte ich ja gerade. Hauptausschuss, Finanzausschuss und ich meine auch Personalausschuss sind davon ausgenommen. Dann so, mal kurz dazwischen. Ich würde mich nämlich für heute verabschieden. Ich möchte nochmal darum bitten, dass Leute, die noch ihre Daten noch geändert haben möchten, also Mailadressen, um die wir sie anschreiben, das ins Pad eintragen. Ansonsten mache ich mich jetzt vom Acker. Ich wünsche euch noch ein gutes weiteres Gespräch und danke, dass ihr alle da wart. Kannst du das Pad nochmal reinlinken? Ja. So, ich mache jetzt nochmal eben weiter mit den schriftlich gestellten Fragen, wenn das, ne, also es tut mir ja leid, aber es, wenn da die Zwischenfragen kommen, zieht sich's ein bisschen. Ich kann eben zwischenhaken, bevor die Maya geht. Maya, ich habe nur eben noch die Frage, wie ist das mit den, was muss man tun, wenn man da als Kandidat auftauchen will und diese, für Länderrat und diese Sachen und rein, ja, Länderparlamente und sowas. Da habe ich nichts weiter gesehen zu. Gibt es da noch irgendwelche Informationen? Kann man die noch rumschicken? Da gibt es einen Link für, gibt auch eine Seite Kommunalwahlen im Wiki, wo dann die Landschaftsverbände etc. und da kann man seine Kandidaturen eintragen. Okay, dann muss das jemand für mich machen. Arndt, machst du das? Ich suche auch den Link raus, aber erst möchte ich die Fragen beantworten, ehe ich den Link raus google. Also, in welcher Zeile sind wir? Ich wollte jetzt auch gar nicht so dazwischen, ich wollte mich nur eben verabschieden. Ich bin nämlich echt müde und ich brauche Schlaf. Macht's gut. Guten Abend, einen schönen Feiertag. So, die nächste Frage war von Manfred Götz aus Ratingen. Kennt jemand die Regeln für die Besetzung von Bezirksausschüssen? Ich weiß nicht, ob Manfred... Du hast eine Frage übersprungen. Welche? Die hattest du eben angefangen zu beantworten mit den Aufsichtsräten, hast aber nicht genau gesagt, wann die Gespräche stattfinden. Ach so, sorry. Ja, die Aufsichtsräte werden im Prinzip auch gewählt wie die Ausschüsse, sind in der Regel viel kleiner. Das Beispiel, ich weiß aus einer mittleren kreisangehörigen Stadt, da hat dann eben der die Stadt 6 Vertreter im Aufsichtsrat der Stadtwerke und davon ist einer automatisch der Bürgermeister. Da ist natürlich dann relativ logisch, dass von 5 kriegt eine kleine Fraktion wenig ab. Nun gibt es aber zig solche Ausschüsse, solche Beiräte, Aufsichtsräte und so. Und dazu dient, ich verweise auf diese Runde jetzt immer wieder, der Versuch, der die Gemeindeordnung vorsieht, dass die Fraktionen sich einigen zu Beginn der Amtszeit über die Besetzung von Ausschüssen, die Ausschussvorsitzende, die Besetzung von sonstigen Gremien etc. Das ist ein Paket, was jetzt verhandelt wird, kurz nach der Kommunalwahl. Bei uns in Iserlohn konstituieren sich jetzt alle Fraktionen diese und nächste Woche. Und dann hat der Bürgermeister mir auch schon mitgeteilt, wird er Ende nächster Woche einladen zu einem Gespräch der Fraktionsvorsitzenden, eine interfraktionelle Besprechung, wo man versucht, sich über diese Dinge zu einigen. Dort wird das dann verhandelt. Und wenn ich für die Fraktion UWG Piraten, die ich da vertreten werde, dann hingehen würde, ich nehme jetzt was, was es bei uns nicht gibt, ich will ja nur ein Beispiel zeigen, und sagen, es gibt da das Rechenzentrum und da sind 4 Leute von der Stadt. Wir stimmen ja gerne der ganzen Einigung zu, wenn Sie, liebe CDU, SPD und Grüne, da in diese Aufsichtsräte schicken. Wir möchten aber dort einen drin haben, dann haben wir gewisse Chancen, je nachdem, wie man verhandeln kann, das Verhandlungsgeschick und Konstellation, vielleicht den sogar zu kriegen. So geht das. Vielen Dank. Hans Emanuel, kann da auch ein fachkundiger Bürger rein? Das hängt, sagte ich vorhin auch schon mal, an den Gesellschaftsverträgen. Das muss man in der jeweiligen Stadt oder Gesellschaft nachfragen. Es kann sein, dass im Gesellschaftervertrag der Stadtwerke beispielsweise drin steht, dass der Rat aus seiner Mitte die Vertreter wählt. Dass seine Mitte heißt, sind Ratsmitglieder. Es kann aber auch sein, dass das für die Gesellschaft anders geregelt ist. Das ist von Gremium und Gesellschaft jeweils verschieden. Okay, danke. Wenn die Frage beantwortet ist, würde ich gerne... Dann gab es davor noch eine Frage, und zwar die Anzeige der Fraktion an die Verwaltung, in welcher Form die erfolgen muss. Ja, die steht ja auch gleich noch auf der Liste. Also nehme ich jetzt die, komme jetzt zum zweiten Mal. Die hat schriftlich zu erfolgen und anzugeben, und da kriegen Piraten gleich wieder das Geblinke und denken an ein 7-seitiges Dokument, ein Fraktionsstatut. Also ist das konkret für das, was ich jetzt hier zu tun habe? Ich werde nächste Woche dem Bürgermeister einen Brief schreiben, schriftlich, nicht per Telefon und sonst was, schriftlich, wo ich hier hinschreibe. Ich teile Ihnen hiermit mit, dass die Ratsmitglieder Hans-Emanuel Herbers und Reinhard Jobs sich geeinigt haben, die Fraktion UWG Piraten zu gründen. Fraktionsvorsitzender dieser Fraktion bin ich. Das Fraktionsstatut lautet folgendermaßen, da sage ich gleich einen Satz zu, das reicht dann als Mitteilung. Das ist, er hat dann den Namen der Fraktion, die Mitglieder der Fraktion und das Fraktionsstatut. Das Fraktionsstatut ist im Grunde ein bisschen witzig. Das Wesentliche ist, dass dort stehen muss, dass die Fraktion ihre Entscheidungen auf demokratische Weise trifft. Da wird also drinstehen, die Fraktion UWG Piraten trifft ihre Entscheidungen mit Mehrheit. Die Aufnahme von neuen Mitgliedern muss geregelt sein. Da wird dann stehen, die Fraktion UWG Piraten nimmt neue Mitglieder, also Ratsmitglieder, durch einstimmigen Beschluss auf. Der Ausschluss von Mitgliedern ist natürlich albern bei einer zweiköpfigen Fraktion, aber wird dann auch drinstehen, wird mit Mehrheit erfolgen. Was soll man da sonst reinschreiben? Diese Dinge muss man regeln, das geht in einem Dreisatzding. Wir werden als Fraktion UWG Piraten beispielsweise in Iserlohn auch nicht mehr in das Statut reinschreiben. Wir machen eine Vereinbarung zwischen uns, die nicht groß formal ist, aber das ist eine interne Sache, wie wir miteinander bestimmte Arbeitsweisen verabreden. Das geht aber dem Bürgermeister nichts an. Insofern kriegt der nur diese kurze Mitteilung und das reicht dann auch. Und die Fraktion ist dann genauso eine Fraktion wie jede andere Fraktion. Das heißt, die Fraktion wird mit Mehrheit, da wir 2 sind, sind wir uns da einig, ist logisch, dann bestimmen, wenn klar ist, wir haben in jedem Ausschuss einen Sitz, haben wir ja, ob stimmberechtigt oder beratend, dann werden wir für die entsprechende Ratssitzung eine Liste vorlegen von den Leuten, die sachkundige Bürger werden. Und auch dafür ist die Einigung wichtig. Wir machen das so schnell, damit wir dann auch teilnehmen können an diesen Gesprächen. Und zwar aus einem Grund, der meistens vergessen wird in der Diskussion. Also die Fraktion benennt dann Ede Schulte wird sachkundiger Bürger im Sportausschuss und Wilma Meier sachkundige Bürgerin im Kulturausschuss und so weiter. Wichtig ist, auf eines zu achten, jeder Ausschuss des Rates muss mehrheitlich aus Ratsmitgliedern bestehen. Wenn wir nun später dazu kommen und ich schlage nun vor, dass Ede Schulte dort im Sportausschuss Mitglied wird und die mir sagen, Leute, tut uns leid, der Sportausschuss hat mit Ihnen dann 13 Mitglieder und davon sind bereits 6 sachkundige Bürger, da geht nicht noch einer, dann habe ich Pech gehabt, dann muss das ein Ratsmitglied machen. Ist man aber am Anfang dabei, dann wird das in aller Regel berücksichtigt. Und zwar deswegen auch wieder gar keine große politische Sache, sondern gesunder Menschenverstand. Die Fraktionen von SPD und CDU und inzwischen auch von den Grünen haben in der Regel das Problem, dass ihre Ratsmitglieder auch gerne Ausschusssitze haben möchten. Und so viele haben die gar nicht, weil die verhältnismäßig weniger Ausschusssitze haben als die kleinen Fraktionen. Ich habe vorhin schon mal erklärt, warum. Und darum stellen die relativ wenig sachkundige Bürger. Also können wir in aller Regel überall sachkundige Bürger hinschicken, wo das erlaubt ist. Entschuldigung, das ist, mal, das ist auch eine Frage mal aus Köln. Wir haben jetzt zwei im Stadtrat drin und dann hat mich der Thomas Hegenbart gefragt, ob er, die ist ja gepasst ja jetzt, er hätte natürlich gerne auch so normale Piraten dann in irgendwelche Ausschüsse delegiert, ob das überhaupt geht. Das geht, wenn man das Recht hat, Mitglieder in Ausschüsse zu entsenden. Wenn also beispielsweise die Gruppe der Piraten im Rat der Stadt Köln, wenn das eine Gruppe wird, am Ende Mitglieder in Ausschüsse entsenden kann, das ist noch zu klären, dann kann sie dort auch Nicht-Ratsmitglieder hinschicken. Mit den Ausnahmen, die vorhin genannt wurden, Haupt- und Finanz- und Personalausschuss. Ja, nee, darum ging es ja nicht. Aber also, man braucht nicht unbedingt Fraktionsstärke. Das ist bei Gruppen ein schwieriges Ding. Du hast als Gruppe nicht das Recht, in jeden Ausschuss ein Mitglied zu entsenden. Also braucht man, wenn du ums Brauchen geht, brauchst schon Fraktionsstärke, dann hast du das Recht. Was du als Gruppe in der Hinsicht kriegst, ist noch unklar. Aha, gut. Ja. Es ist also Verhandlungssache, mehr oder weniger. Eddie, habe ich ja schon mal gesagt, brauchen wir Fraktionen in Köln, um das kurz zu machen. Ach so, du bist ja auch da, schön. Also wie so vieles ist auch dieses Verhandlungssache und ich versuche ja die ganze Zeit deutlich zu machen, dass die anderen Parteien ein Interesse haben, auch diese Verhandlungen über die Bühne zu bringen, aber als Fraktion ist man dort stärker, wesentlich als Gruppe, denn die Gemeindeordnung sieht vor, dass diese Einigung über dieses ganze Paket, was jetzt zu klären ist in den ersten Sitzungen, erstens von allen Fraktionen getragen werden muss und zweitens dürfen nicht 20% der Mitglieder des Rates oder Kreistages dem widersprechen. 20% haben wir eh nicht. Also ihr merkt, eine Gruppe ist hier nicht gefragt. Das war jetzt die Frage, was teilt man jetzt wie mit? Ist das jetzt beantwortet? Ich glaube schon, ne? Gut, nächste. Nächste Frage, wie hier steht. Kennt jemand die Regel für die Besetzung von Bezirksausschüssen? Kam aus Ratingen. Die Frage wundert mich jetzt. Ratingen ist eine kreisangehörige Stadt. Mit den Bezirksausschüssen ist das gemeint, nicht was die kreisfreien Städte jetzt unter Bezirksvertretung verstehen, sondern die Bezirksausschüsse, die früher Ortsausschüsse hießen, die in kreisangehörigen Städten und Gemeinden für die Ortsteile gebildet werden. Die Regel ist... Ich meine nicht Ortsausschüsse, sorry. Nein, das heißt ja heutzutage auch Bezirksausschuss, das ist schon richtig, nach der Gemeindeordnung. Der Begriff hat sich verändert. Diese Bezirksausschüsse werden folgendermaßen gebildet. Der Rat bestimmt ihre Größe, da gibt es allerdings auch bestimmte Regeln für. Das muss man dann mal bitte in der Gemeindeordnung und so weiter nachgucken. Und sie sind zu bilden entsprechend dem Wahlergebnis bei der Kommunalwahl in dem Stadtteil. Wenn wir also beispielsweise für Iserlohn-Lettmatte einen Bezirksausschuss bestimmen würden, noch gibt es den nicht, wir beantragen, dass sowas gemacht wird, und in Lettmatte ist die CDU viel stärker als in der Stadt, dann wird die CDU in diesem Bezirksausschuss auch entsprechend vertreten sein. Nach dem Wahlergebnis in dem Bezirk, dem Stadtbezirk, bei der Kommunalwahl. Anders als in den kreisfreien Städten werden die nicht direkt gewählt, aber sie werden nach dem Ergebnis der Ratswahl im Gebiet dieses Bezirkes zu besetzen sein. Von den Fraktionen wie übrige Ausschüsse auch. Ist das beantwortet? Ich habe noch mal eine Frage aus Ratingen dazu. Wie geht das denn genau? Also können wir denn jemand entsenden, zum Beispiel einen kundigen Bürger entsenden in so einen Ausschuss? Wenn ihr in diesem Bezirk nach dem Wahlergebnis bei der Ratswahl nicht so stark seid, dass ihr ein stimmberechtigtes Mitglied in den Bezirksausschuss kriegen würdet, das sieht man ja nach den Größenverhältnissen. Das ist dann nicht nach Einigung, sondern nach Verhältniswahl zu bestimmen. Wir sind nur zu zweit. Wir sind nur zu zweit im Rat und dementsprechend haben nicht genügend Kapazität. Ja. Warte bitte eben. Wenn dem so ist, es könnte ja sein, dass das ausgerechnet der Stadtteil ist, wo ihr 10% habt. Ja? Dann habt ihr vielleicht ein stimmberechtigtes Mitglied dort. Wenn dem aber nicht so ist, steht euch dort, genauso wie in jedem anderen Ausschuss, ein Mitglied mit beratender Stimme zu. Das heißt, auch wenn ihr da zwei Leute seid, ihr habt das Recht, in jeden Ausschuss, auch in Bezirksausschüsse, ein Mitglied mit beratender Stimme zu schicken. Und das können selbstverständlich auch sachkundige Bürger sein, müssen nicht nur Ratsmitglieder. Okay, und haben die eine Stimme oder können die nicht abstimmen? siehe oben, ich hatte es gerade schon mal gesagt, wenn Sie nach der Größe dieses Ausschusses und nach dem Wahlergebnis der Piratenpartei in diesem Bezirk sich das ergeben würde, dann ja, wenn der Ausschuss beispielsweise 9 Mitglieder hat, der Bezirksausschuss, dann bräuchtest du schon über 10%, um dort stimmberechtigt zu sein. Wenn ihr nicht so stark seid, dass euch das zusteht nach dem Wahlergebnis, dann habt ihr ein Mitglied mit beratender Stimme. Okay, danke. Soweit zu den Bezirksausschüssen in kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Ich hoffe, das ist damit jetzt beantwortet. Und dann würde ich jetzt weitergehen. Nächste Frage war von Klee, glaube ich. Sehe ich jetzt nicht sowas. Kann man für eine Sitzung auch mal einen sachkundigen Bürger ersetzen? Also selbst hin anstelle des sachkundigen Bürgers. Wenn der sachkundige Bürger nicht anwesend ist, geht der Stellvertreter hin. Richtig. Und es ist in vielen Städten üblich und auch klug, dass wenn man mehrere Stellvertreter bestimmen kann für jeden Fachausschuss, auch für diese Bezirksausschüsse, dass man schlicht sämtliche, sprich 2 oder 3 Ratsmitglieder, auch noch für überall als Vertreter hinsetzt. Dann können die nämlich auch überall den Ausschussvertreter dann als Stellvertreter vertreten. Dann fragt Anja Mörsch, was ist zu beachten, wenn man als Hospitant aufgenommen wird? Da habe ich vorhin schon mal was zugesagt. Ich würde da jetzt nicht weiter drauf eingehen, auf Hospitant. Nee, danke, hast du mir schon alles erklärt. Dann fragt Markus von Kreller nach Fraktionen, mit wie größer ist, kann es rechnerisch Sinn machen, mit einer Fraktion, Partei eine Fraktion zu bilden, die bereits Fraktionsstatus durch ihre Sitzzahl hat. Dazu ist, glaube ich, auch schon genug gesagt worden, brauchen wir jetzt hier nicht zu wiederholen. Dann ist hier die Frage von Mary. Im Kreistag bei uns ist man ab 3 eine Fraktion. Nun haben wir eine Regelung gefunden, dass man entweder Einzelkämpfer ist oder auch zu zweit eine Gruppe bildet. Zur Gruppe wurde, glaube ich, auch schon einiges gesagt. Es ist eben sehr wenig festgelegt. Hier wird gefragt, ist es nur ein Label oder bringt nichts? In der Regel hat eine Gruppe bessere Möglichkeiten als ein Einzelmitglied und wesentlich schlechtere Möglichkeiten als eine Fraktion. Wir sind aber dazu eben schon mal ausführlicher geworden. Ich würde da jetzt nicht mehr zu sagen. Dann war die Frage von Mary ebenfalls, wie sehen wir Piraten das mit Fraktionsnamen? Es gibt die Möglichkeit einer Fraktion, aber der Partner will seinen Namen nicht verwässern. Die Fraktion soll also weder, wenn es CDU wäre, CDU noch Piraten heißen. Was wäre ein guter Name? Das ist jetzt Poesie. Also wir bilden gerade die Fraktion UWG Piraten. Man kann eine Fraktion auch benennen, Fledermaus-Fraktion. Das ist dann eure Sache. Da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht groß diskutieren. Es gibt da keine Regeln für. Die Fraktion muss nur einen Namen haben, der sich von anderen unterscheidet. Jetzt gibt es dann die Frage von Ria aus Mettmann. Ihr sprecht den Zugang zu Ausschüssen an, als Einzelnen und so weiter habe ich nicht viele Möglichkeiten. Nun bin ich aber unabhängig von den Piraten auch direkt gewähltes Mitglied des Integrationsrates. Der Integrationsrat hat Zugang zu allen Ausschüssen, wisst ihr darüber mehr? Der Integrationsrat, aber nicht jedes Mitglied des Integrationsrates. Das heißt, das muss im Integrationsrat geklärt werden, wer dann für den Integrationsrat in Ausschüsse geht. Und dann fragt Astrid Schumann, und dann wäre ich jetzt mal durch, wenn ich jetzt nicht oben wieder anfange zu lesen, kann der Fraktionsvorsitzende in regelmäßigen Abständen zum Beispiel jährlich rotieren? Ich enthalte mich jetzt jeder Äußerung zur Frage, wie sinnvoll all sowas ist. Die Frage war nur, ob es erlaubt ist. Erlaubt ist es. Du kannst theoretisch wechseln, so oft du willst. Was Sinn macht, möge nun jeder für sich selber entscheiden. Das waren die schriftlich gestellten Fragen. Sorry, dass das jetzt so lange gedauert hat. Vielen Dank. Ja, danke schön. Danke. Kann ich da gleich mal bei der letzten Frage was nachfragen? Und zwar wegen des rollierenden Fraktionsvorsitzes. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit den Linken, das sind 2 und ich bin eine, aber die sind abhängig natürlich davon, dass ich das mache, weil sie dann nämlich erst Fraktionsstatus haben und wir sind für 6 Jahre gewählt, dann ist es ja eigentlich nur fair, würde ich annehmen, dass die ersten 2 Jahre einen Vorsitz stellen, dann 1 Jahr ich oder so. Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, oder? Es ist dort, wo gemeinsame Fraktionen gebildet werden, zwischen verschiedenen Kräften, nicht üblich und selbstverständlich, das zu wechseln. Aber es ist natürlich möglich. Ich sage jetzt nichts zur Sinnhaftigkeit. Ich sage nur, ich habe jetzt nämlich genau angesehen, alle möglichen Vereinbarungen verschiedener demokratischer Gruppen, die miteinander Fraktionen gebildet haben. Ein Wechsel im regelmäßigen Fraktionsvorsitz ist eher die Ausnahme. Okay, danke. Hinzu kommt ja noch, dass man als weitere zu vergebene Stelle noch den Fraktionsgeschäftsführer hat. Das kann man ja vielleicht zwischen den Partnern entsprechend aufteilen dann. Um das mal eben zu verstärken, ich sage euch das Beispiel der Stadt Iserlohn, die Zahlen habe ich gerade, anderswo sieht es aber auch nicht aus, anders aus. Wenn es jetzt um die Finanzen geht, muss man sich klar sein, wir sind eine Stadt mit 100.000 Einwohnern. Der Fraktionsvorsitzende kriegt 550 € im Monat zusätzlich zu der normalen Aufwandsentschädigung. Die Fraktion hat an Personalmitteln für Fraktionsgeschäftsführer 2.500 Euro im Monat entsprechend Durchschnittssätzen der KGST, also Arbeitgeber brutto. Das ist eine ganz andere Größenordnung als der Vorsitz, was jetzt die Finanzen angeht. Ist aber auch wirklich in jeder Kommune komplett unterschiedlich, ne? Richtig. Das sagt euch aber das Bürgermeisteramt oder Hauptamt, also die Dienststelle bei der Stadt, die für die Ratsangelegenheiten ist, wird jedem Ratsmitglied diese Zahlen sofort vorlegen. Gilt das auch für den Kreis? Ja, genau. Es wird übrigens auch jetzt gerade geändert. Da darf man sich auch nichts vertun. Die neuen Verhandlungen über die Zuweisung in den jeweiligen Höhen, die werden jetzt natürlich auch gerade wieder neu verhandelt. Und es wird natürlich bei jeder neuen Legislaturperiode versuchen, die Großen immer wieder die Kleinen möglichst kleiner zu halten und Gelder zu kürzen. Also konkret so in Bielefeld war es so, dass zum Beispiel eine Gruppe tatsächlich insgesamt Sach- und Personalzuwendungen in Höhe von 58.000 Euro im Jahr bekommen hat, bis jetzt. Das wird wahrscheinlich weniger werden. Das würde ich so pauschal, stimmt das nicht, was du sagst, dass die das immer versuchen. Es gibt genauso gut die Beobachtung, dass große Parteien kleine, wenn sie kleine als Bündnispartner regelmäßig brauchen, damit wohlgesonnen stimmen, dass sie sie üppig ausstatten mit Fraktionspersonalmitteln. Also beide Beobachtungen lassen sich empirisch belegen. Das kann man so eindeutig nicht sagen. Also, aber wenn ich das anmerken darf, aufgrund der zugenommenen Fraktionen und Gruppen überall in den verschiedenen Räten, schon in die Richtung gehen. Zum Beispiel haben wir das in Köln. Wie gesagt, wir haben ja gerade besprochen, dass sehr individuell geregelt ist, das mit den Rechten. Wir haben hier in Köln, dass sogar Einzelmandatsträger Antrags- und Rederecht haben und Anfragen stellen können. Das ist ja nicht überall so, sondern das ist ja oft geregelt nach der Anzahl der Ratsmitglieder oder Fraktionen. Das soll hier in Köln eben jetzt geändert werden, weil eben Piraten und AfD dazukommen und angeblich dadurch die Arbeit in den Räten erschwert wird. Das ist hier gerade so ein bisschen Politikum. Könnte ich mir vorstellen, dass das an anderen Städten die Diskussion auch aufkommt. Genau, Hans-Emanuel hat natürlich gerade recht gehabt, das mag tatsächlich in anderen Städten auch anders sein oder wirklich sehr individuell sein. Wichtig ist nur, die Verhandlungen finden jetzt oder werden jetzt in diesem Moment tatsächlich stattfinden bei der Konstituierung der Räte. Das heißt, versucht da tatsächlich dabei zu sein, bei den das ist auch recht unterschiedlich, wann man im ältesten Rat mit dabei sein kann. Da geht es auch gar nicht mal unbedingt um Stimmrecht, sondern eventuell einfach seine Stimme zu erheben. Das reicht unter Umständen aus, beziehungsweise unter Umständen das auch medial als Ungerechtigkeit irgendwie ja zu beeinflussen oder zu nutzen irgendwo. Beobachtet das einfach mal. Also die Verhandlungen darüber finden jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich statt, wenn nicht nächste Woche schon. Hans-Emanuel, meine Frage ist eben, die ich nachgesetzt habe, gilt das auch für Kreise mit den rollierenden Geschichten und den anderen Sachen? Ja. Ja, auch mit Fraktionsgeschäftsführer? Ja. Okay. Es ist aber auch, glaube ich, einfach Verhandlungssache, wie gut man sich in den Verhandlungen anstellt, wie viel man da jetzt rausholen kann. Ja, klar. Es gibt ein ganz kreuzbürgerliches, uraltes Sprichwort, was bei diesen Dingen mehr greift, als viele Piraten sich klar machen. Wie man in den Wald reinruft, so schallt es heraus. Ich würde nicht generell unterstellen, dass die uns in unseren Rechten beschneiden wollen, klein machen wollen, die kleinen Parteien platt machen wollen und sonst was. Wenn ihr so in diese Gespräche reingeht mit den anderen Parteien jetzt zur Konstituierung, dann habt ihr gleich im Sinne von Self-Fulfilling Prophecy schlechte Karten. Zuerst mal würde ich unterstellen, ob das jetzt eine berechtigte Unterstellung ist oder eine hoffnungsvolle, ist ja egal, dass sie bestrebt sind, jeden auf demokratische Weise in die Arbeit einzubeziehen. Und erst wenn man mit dieser Herangehensweise nicht in die Hufe kommt, kann man ja dann mit der Faust auf den Tisch schauen und in die Öffentlichkeit gehen. Aber damit würde ich nicht gleich anfangen. Das ist klar, ne? Auch nochmal ein Tipp, Hans-Emanuel, du hast das häufiger während der Seminare erwähnt. Für die Dinge, die jetzt am Anfang vom Rat geregelt werden, ist es doch vielleicht ratsam, sich mal die Protokolle der ersten Ratssitzung und der letzten Wahlperiode anzuschauen, damit man einen Überblick hat, was jetzt denn als erstes so alles kommt. In der Tat. Wer im Ratsinformationssystem noch nicht war, der hat damit das Erste, was er zu tun hat. Ratsinformationssystem angucken, welche Gremien gibt es etc. Und dann habe ich immer empfohlen, wenn das archiviert ist und man das vernünftig raussuchen kann, sonst geht einfach mal hin und lasst euch in Papierform mal zeigen, die Protokolle der ersten zwei Ratssitzungen oder Kreistagssitzungen der letzten Legislaturperiode 2009. Das macht Sinn. Ihr werdet dabei auch einiges lernen. Ich würde an der Stelle auch noch einwerfen, was jetzt Grundlagenwissen angeht, zur Konstituierung, auch zu allem Möglichen eigentlich, zu den verschiedenen Gremien, was zu beachten ist, welche Rechtsvorschriften zu beachten sind und so weiter. Es gibt dazu natürlich auch einen Haufen von Literatur. Ich habe mir mal eins hier bestellt und durchgelesen, das nennt sich Leitfaden für die Ratsarbeit. Wir haben auch das schon heute überlegt, wie wir das den Mandatsträgern zur Verfügung stellen können. Und zwar hatten wir erst den Gedanken, dass wir dann eine Sammelbestellung über die PICO machen. Das dürfen wir aber nicht aus verschiedenen rechtlichen Gründen. Wir dürfen also dürfen es nicht verschenken. Wir dürfen auch das nicht weiterverkaufen oder sowas. Wir werden es jetzt einfach unseren Mitgliedern und die es noch werden wollen, zur Verfügung stellen. Ich werde auch noch eine Literaturliste reinstellen, jetzt sehr kurzfristig, mit Büchern, die sich speziell eben praktisch anleitungsweise mit der Ratsarbeit beschäftigen. Wo einstellen? Wenn ich sage, ich stelle was ein, dann heißt das immer für die PICO, also für die Piraten in der Kommunalpolitik, die Kommunalpolitische Vereinigung. Den Link schreibe ich euch auch gerne hier noch rein. Ja, die Frage, die ich jetzt mal habe, wenn wir schon bei dem Thema sind, was macht die PICO jetzt für die vielen einzelnen Ratsmitglieder zukünftig? Weiterhin nur Bildung oder übernehmt ihr das, was schon mehrmals angesprochen worden ist, das, was ich ja befürchtet habe, auch die technische Umsetzung und auch nachher die Referendartätigkeiten? Ich würde gerne mal was dazu sagen, weil ich nicht PICO-Angestellter oder Vorstandsmitglied oder sowas bin, im Interesse der PICO sozusagen. Kommunalpolitischen Vereinigungen der anderen Parteien kriegen vom Land Geld für Bildung, übernehmen aber auch andere Funktionen und die können sie übernehmen, weil sie Mitglieder haben, die ihnen entsprechende Beiträge zahlen und sie es dadurch finanzieren. Tatsache ist, dass die Aufwandsentschädigungen in Kreistagen und Stadträten so berechnet sind, dass ein bestimmter Anteil bei allen etablierten Parteien als Mitglied pro Ratsmitglied Mitgliedschaftsbeitrag für die Kommunalpolitische Vereinigung gezahlt wird. De facto ist praktisch jedes CDU-Ratsmitglied Mitglied der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU, so ähnlich wie jedes SPD-Ratsmitglied in der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik ist, etc. pp. Davon leben die und wenn sie das haben, diese Unterstützung der Ratsmitglieder, Kreistagsmitglieder etc., dann kann die PICO auch in Zukunft diese Dinge leisten. Aber dazu braucht sie Mitglieder, die Beitrag zahlen, denn selber mit den Landesmitteln kann die PICO das nicht machen. Also kurz dazu, vielen Dank Hans-Emanuel, du hast da schon die Hälfte von dem gesagt, was ich sagen wollte. Grundsätzlich können wir eine ganze Menge Dinge machen. Die Frage ist eben, was kriegen wir bezuschusst? Bezuschusst kriegen wir tatsächlich nur den Bildungsauftrag, Punkt. Ja, alles andere muss ich selber tragen. Was die Bezuschussung angeht, ist es immer so, auch dafür brauchen wir Einnahmen, denn die Zuschüsse werden proportional zu den Einnahmen, die wir erzielen, gezahlt. Das haben wir bisher mit unseren Bildungsveranstaltungen ganz gut hingekriegt, dass wir da kostendeckend arbeiten konnten. Wenn wir jetzt in Zukunft, wäre dann halt im Einzelfall zu besprechen, was der Frank hat da Vorstellungen vorgebracht und vielleicht gibt es tatsächlich auch noch aus anderen Gegenden dann wirklich den Wunsch, dass da Dienstleistungen bereitgestellt werden, dann muss man sich immer eben klar sein, dass das dann auch irgendwo gegenfinanziert sein muss. Ja, und es muss natürlich dann eben mit den Vorgaben grundsätzlicher Natur, die es für kommunalpolitische Vereinigungen und für gemeinnützige Vereine, die wir nun mal auch sind, gibt, muss es halt eben vereinbar sein. Was wäre denn das zum Beispiel für eine monatliche Beitragssumme, die dann auf 124 neue oder auch alte Kommunalmandatsträger zukommt? Die PICO hat einen Jahresbeitrag von 60 Euro und einen Förderbeitrag freiwillig von 120 Euro oder da kann natürlich jede Summe X eingetragen werden als Jahresbeitrag. Also es gibt etablierte Parteien, wo Verwandte von mir Ratsmitglied sind, die davon ausgehen, dass Ratsmitglieder generell 10% ihrer Aufwandsentschädigung an die Kommunalpolitische Vereinigung zahlen. Also dazu eine kleine Anekdote. Ich hatte neulich ein Gespräch mit dem Herrn Klärbaum, das ist der Hauptgeschäftsführer der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU. Bei denen ist es so, dass die neuen Mandatsträger erstmal ihre ersten 6 Aufwandsentschädigungen, die sie von ihrer Kommune bekommen, komplett an ihre Kommunalpolitische Vereinigung weiterreichen. Ja, dafür gibt es aber ein komplettes Startpaket. Du kriegst vor allem die Sicherheit, dass du in 6 Jahren auch wieder aufgestellt wirst, ne? Also da haben wir aber auch nichts mit zu tun. Wir arbeiten ja nicht so. Wir sind ja von vornherein anders aufgestellt. Diese 60 Euro, es gibt auch einen Sozialbeitrag von 12 Euro als Jahresbeitrag wohlgemerkt. Ja, also da sind wir längst nicht in diesen Regionen wie die anderen kommunalpolitischen Vereinigungen. Hans-Jörg, die Frage, die ich jetzt eben stellte, du sagtest eben, ihr zum Beispiel Fachbücher dürftet ihr nicht anschaffen und auch nicht wieder an uns weiterverkaufen. Warum nicht? Nein, also Was heißt, wir dürfen die anschaffen, wir dürfen die auch weitergeben, natürlich. Wir dürfen nur nicht einzelne Mitglieder bevorzugen. Also wir dürfen jetzt nicht sagen, wir geben dir eins und jemand anders nicht. Wir können pauschal für alle Mitglieder etwas anschaffen. Für Mitglieder wohlgemerkt. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir schaffen etwas an und verkaufen das weiter oder geben es weiter an andere Interessenten außerhalb der PICO, dann ist das eine wirtschaftliche Tätigkeit. Ja, das können wir nicht leisten. Dann verschick doch mal einfach 124. Das mache ich sehr gerne in den nächsten Tagen. Also du meinst Aufnahmeanträge. Aufnahmeanträge, natürlich. Also man kann nicht erwarten, nicht Mitglied der PICO zu sein und von der PICO Dienstleistungen als Ratsmitglied zu kriegen. Das ist parasitär. Nein, aber darf ich da als Schatzmeister mal was zu sagen. Also das mit dem Verkaufen der Bücher werden wir ganz gewiss nicht machen, weil es einen wirtschaftlichen Zweckbetrieb eröffnet. Das möchte ich nicht für einen einzigen gemeinnützige kommunalpolitische Vereinigung, die es überhaupt in NRW gibt. Das Zweite ist natürlich, bestimmen die Mitglieder, wo es lang geht. Je mehr Mitglieder irgendwo im Stadtrat, im Gemeinderat, im Kreistag tätig sind, desto eher werden wir uns an deren Bedürfnissen ausrichten können. Und ansonsten gilt, es wird gemacht, was die Mitglieder wollen. Also würde ich vorschlagen, ihr schaut euch das mal an, was wir machen. Und wir gucken, was wir mit den Beiträgen realisiert bekommen. Wenn sich das die Waage hält, werden wir immer zueinander finden. Da ihr ja jetzt richtig existent seid, könnte ich dann ja jemand Gewissen anweisen, euch 120 Euro zu überweisen, ne? Aber selbstverständlich. Mache ich dann, okay, alles klar. Das Go und ich darf, habe ich ja. Ja, und wir bedanken uns schon mal im Voraus. Gerne, gerne. Ich möchte von mir aus jetzt noch eins eben sagen. Ich habe jetzt ein paar etliche Anrufe gekriegt die letzten Tage von Leuten, die Tipps und sowas für Gespräche zur Fraktionsbildung mit anderen Parteien und Gruppen haben. Ich stehe dafür gerne zur Verfügung. Meine Telefonnummer findet ihr ja nun auch an allen möglichen Stellen. Bitte etwas Verständnis, dass ich nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufbar bin. Einer war schon stinkesauer, dass es dann irgendwann nicht klappte. Man hat auch noch ein anderes Leben. Ich muss eben was zur Transparenz anhängen, weil sich einige hier im Raum mit Sicherheit wundern. Die 120 Euro, die ich eben erwähnte, sind ein Vermächtnis, der von mir im Auftrag meiner Mitvorstandsmitglieder, die mich bevollmächtigt haben, aufgelösten Hebewerks 120 Euro, die nicht angetastet wurden. Die ruhen immer noch beim Ex-Schatzmeister und werden auf Anweisung von mir dann an die PICO überwiesen. Ich habe mal noch eine Frage zum weiteren Ablauf. Und zwar ein Meinungsbild. Ja, machen. So, und zwar ist es ja so, kreisfreie Städte, Bezirksvertretungen beziehungsweise Kreistage haben ja ganz unterschiedliche Vorschriften und Geschäftsordnungen oder sonstiges. Ist es eigentlich besser, dass demnächst, ich sag jetzt mal, sich die entsprechenden Gruppen einzeln treffen? Vor allen Dingen, weil es ja dann gezieltere Fragen gibt, oder ist das totaler schlecht? Ich halte das nicht für besonders zielführend, weil dieselbe Gemeindeordnung gilt. Die Kreisordnung, wenn man sich die mal anguckt, ist fast ein Spiegel der Gemeindeordnung mit einzelnen Ausnahmen. Und die Grundsätze für Geschäftsordnung und Hauptsatzung der Städte und Gemeinden sind gleich, ob das die Stadt Köln ist oder die Gemeinde Dörntrupp. Also es gibt dort auch wesentlich mehr gemeinsame Fragen und Klärungsbedürfnisse als unterschiedliche. Natürlich gibt es auch unterschiedliche, aber ich glaube, das ist nicht der vorrangige Punkt. Was anderes an den politischen Fragen, aber da ist es regional. Ne? Natürlich mag es mal Dinge geben, die in Detmolder weniger interessieren als Ruhrgebietsleute, aber das betrifft dann sowohl Leute, die in Witten sind, kreisangehörige Stadt, als auch welche, die in Essen sind. Dazu ganz wichtig, ich finde das ein wenig erschreckend, die Erfahrung, die wir da gemacht haben auf Seminaren, dass viele, die fest davon ausgegangen sind und es jetzt auch geworden sind, in den Rat zu kommen, sehr wenig in die für sie zuständige Gemeindeordnung oder Kreisordnung reingeschaut haben. Gerade für die Fragen, die wir heute Abend besprochen haben, ist das doch eminent wichtig. Ja, da steht alles drin. Das ist natürlich Juristendeutsch. Deswegen bin ich eben auf dieses Anleitungsbuch da gekommen. Und dennoch muss man damit arbeiten. Es wird euch immer, immer wieder begegnen. Gleiches gilt übrigens für die Hauptsatzung und Geschäftsordnung des jeweiligen Gremiums, in dem ihr drin sitzt. Dazu kann also, okay, dazu. Dazu kann ich vielleicht auch noch sagen, diese beiden Dokumente, Hauptsatzung und Geschäftsordnung des jeweiligen Gremiums, findet man teilweise als Bürger nicht online. Ich habe dort einfach beispielsweise für meinen Kreistag eine E-Mail versandt, dann wurde mir das zur Verfügung gestellt. Also es findet sich teilweise nicht online, leider. Ist erschreckend. Ja, aber ist aber auch teilweise normal. Das genauso ist es für Zuständigkeitsordnung eines Rates, es aufgelegt ist, die auch der Oberbürgermeister der gibt. Den habe ich eben ja bei der 57 mal angefangen. Also es gibt bei den Kreisen, weiß ich nicht, bei Oberbürgermeistern ist grundsätzlich ja für jedes Ratsmitglied der Oberbürgermeister der Ansprechpartner. Und der hat einen Mitarbeiter, der dann normalerweise dir diese Sachen alle aushändigt, was der Rat selbstständig im Vorfeld schon geklärt hat, was aber in der Regel nur noch bestätigt wird. So, und die musst du dir dann wirklich durchlesen. Das ist, ich muss dazu sagen, das ist wirklich sehr individuell, wo Kreise oder kreisfreie Städte komplett andere Sachen haben. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt, Frank, nicht, was das sein soll. Natürlich gibt es einzelne Dinge, die zum Beispiel, ich sag mal, Dörntrup ist eine der kleinsten Gemeinden Nordrhein-Westfalens, wenn nicht die kleinste. Da sind viele Dinge, die in Düsseldorf städtische Angelegenheit sind, Kreisangelegenheit. Aber ansonsten sind die Prozederes, die Verfahrensweisen dasselbe. Und da ist es auch so mit dem Bürgermeister, dem Mitarbeiter, Zuständigkeitsordnung. Es war ja der Hinweis, dass du normalerweise nur zu deiner Stadt gehst und diese beiden Sachen hast und dann weißt du schon ungefähr 80%, wie es im Rat abläuft. Ja. Und jetzt ist es halt einfach so, zum Beispiel wie bei uns. Bei uns gibt es seit 35 Jahren keine einzelnen Ratsmitglieder. Alle Papiere allerdings, da gibt es keinen einzelnen Ratsherrn. Die sind gar nicht aufgeführt. So, das heißt, die müssen umgeschrieben werden oder beziehungsweise es muss jetzt Gespräch geführt werden. Aber ansonsten hast du eigentlich gar kein Recht, außer ich habe mal eine Frage. Also die Rechte einzelner Ratsmitglieder sind schon in der Gemeindeordnung festgelegt und alles, was die Stadt Düsseldorf festlegt, muss sich natürlich im Rahmen der Gemeindeordnung bewegen. Aber du hast recht, ganz vieles wird städtisch festgelegt. Wir haben das aus Aachen schon gehört. Was die sich auf den Kopf stellen mussten, ehe sie überhaupt irgendwas gekriegt haben, und in Münster sah es schon anders aus. Das ist richtig. Ich würde gerne noch kurz, weil das hier im Stream jetzt auch auftaucht von Udo Pütz, die Frage, kann man die Stelle der Sekretärin der Fraktion kürzen und mit dem Restgeld 400 € Stellen schaffen? Ihr kriegt Geld für Personal in Höhe von so und solche Stelle, die und die Tarifgruppe. Wie ihr das Geld dann verteilt, ist im Prinzip eure Sache. Ihr dürft es nur ausschließlich für Personal nutzen und ihr müsst euch an die entsprechenden Eingruppierungsregeln halten. Hinzu kommt noch, dass ihr Sachmittel umwidmen dürft. Ihr dürft also aus Sachmitteln Personalkosten bezahlen, aber umgekehrt nicht. Naja, gibt ja viel weniger Sachmittel. Ich würde gerne unter den Mindestlohn bezahlt, schießt ein dickes Eigentor. Das ist mitunter auch nicht zulässig, weil die Stadt schon Regeln erlassen kann dafür. Also das heißt, wenn die Stadt sagt, es wird Geld nach Tarif, bei uns ist zum Beispiel so, da kriegt eine kleine Fraktion 24,5 Stunden Tarifgruppe 8 bezahlt. Und es gibt halt einen Beschluss der Stadt, dass Mindestlohn zu beachten ist. Da können wir nicht einfach jetzt, das ist ja ein städtischer Vertrag dann, hingehen und entsprechend Mindestlohn zahlen. Im Übrigen wäre das auch politisch ein Eigentor ohnegleichen. Das meinte ich damit. Kannst du einmal sagen, wo sowas steht? Also wo ist sowas, wo werden solche Regelungen getroffen? Die hat die jeweilige Stadt beschlossen. Die sind Gegenstand des Haushaltes. Ich empfehle zu dem von Frank Render eben schon erwähnten Mitarbeiter des Bürgermeisters, Oberbürgermeister, Landrat zu gehen und sich das dort vortragen zu lassen. Die haben das natürlich alles griffbereit und geben dir das auch. Frage, habt ihr das Thema Mitarbeiter von Einzelratsmitgliedern schon oder Gruppen schon durchgekaut? Es gibt nur Mitarbeiter von Fraktionen. Ob Gruppen Mitarbeiter kriegen, wird sich noch herausstellen. Das ist Sache der örtlichen Übereinkunft und Haushaltsregelung. Einzelratsmitglieder haben keine Mitarbeiter. Nein, die können natürlich Mitarbeiter haben, die das ehrenamtlich machen. Wir reden ja jetzt, es geht jetzt nicht um ehrenamtliches Engagement, es ging jetzt um Stellen nach Tarifvertrag und mit städtischen Mitteln. Nein, es geht um die Frage, ob die die Erlaubnis haben können, die nicht öffentlichen Unterlagen zu lesen. Das ist ja das Entscheidende, sonst kann man gar nicht mithelfen. Das ist, glaube ich, ausgeschlossen. Ob ein Ratsmitglied, ich sag mal, um es überspitzt zu sagen, ein Ratsmitglied, das einzeln im Rat ist, aber Millionär ist und sich einen Sekretär leisten kann, ja, Ob dieser Sekretär dann das Recht hat, nicht öffentliche Unterlagen zu machen, das kann ich jetzt ehrlich gesagt so nicht beantworten. Ob er das als Beauftragter dieses Ratsmitgliedes darf, das wäre mal eine interessante Frage zu klären. Nein, das kann ich dir beantworten, das darf er nicht, weil du brauchst als jemand, der dem Ratsmitglied zuarbeitet und nicht öffentliche Akten liest, brauchst du die Freigabe der, ja, der Gemeinde oder der Stadt. Geheimhaltungsverpflichtung. Genau, ja, die kann ja gegeben werden, die gibt ja der Oberbürgermeister aus, das ist ja auch auf den anderen Ebenen. Die gibt er ja eben nicht, das, ja. Jetzt, das ist ja das Problem. Aber auch ein Fraktionsangestellter kriegt doch keine geheimen Papiere. Doch. Kann doch, zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Genau. Fraktionsangestellte, das sieht am deutlichsten in der Zeit, wo das alles noch in Papierform lief. Ich bin da 10 Jahre Ratsmitglied gewesen und selbstverständlich hat unsere Fraktionsmitarbeiterin alle Vorlagen gekriegt und einsortiert, brav und sonst was alles weitergegeben an die zuständigen Ausschussmitglieder und sonstige Dinge, ob öffentlich oder nicht öffentlich. Ja, genau, das meine ich. Also für Frank, einen Moment. Die Problematik ist doch für ganz viele von euch, ihr seid jetzt ganz alleine, ihr dürft die Unterlagen niemandem geben, ihr müsst diese Papierberge selber durcharbeiten oder sie bleiben liegen. Niemand kann euch helfen. Ihr dürft euch an niemanden wenden. Das ist also alles geheim. Dazu würde ich den Vorschlag machen, dass juristisch, wenn das tatsächlich so ist, und du sagst das ja aus Aachen, da habt ihr ja Erfahrung damit, das muss man dann mal juristisch durchziehen. Und zwar nicht in der Form eines ehrenamtlichen Mitarbeiters, eines Menschen, der sich halt engagiert, sagt, ich helfe dem jetzt mal. Sondern dann würde ich schlicht hingehen und sagen, ich mache mit dem Proforma-Vertrag, dass er von meiner Aufwandsentschädigung 20 Euro kriegt im Monat. Und dafür macht er mir das. Und dann ist er ein Angestellter. Hans Emanuel, ja, danke. Haben wir ja gemacht. Der Landesverband war zu knickerig, uns die Auslagen für den Rechtsanwalt zu bezahlen. Ich weiß, ganz ich hatte da was damit zu tun. Als Zusatzinfo, in der GONRW steht drin, dass Fraktionen zu Mitglieder, zu Mitarbeiter zu Verschwiegenheit verpflichten können. Da steht halt explizit Fraktionen und das ist das, worauf die sich in Aachen zurückgezogen haben. Es ist richtig, was aus Aachen gesagt wurde. Ich hatte damals ja auch mit der Angelegenheit zu tun. Es ist richtig, es ist versäumt worden, diesen entsprechenden Prozess zu führen. Man muss ihn unter Umständen, wenn das jetzt auftaucht, jetzt führen. Dann, wenn das Problem konkret wieder irgendwo ist. Ja, deswegen spreche ich es auch an, nicht um es zu kritisieren, sondern um jetzt die Gelegenheit zu ergreifen, halt eben diesen Prozess zu führen. Ich hatte schon mal überlegt, ob wir unseren Eschweiler Kollegen jetzt dazu überreden können, aber vielleicht macht das einer von euch, dass sich irgendeiner bereit erklärt, sozusagen diesen Musterprozess für alle zu führen. Das Makabre ist, dass mit größter Sicherheit derjenige gar nicht den Prozess am Ende führen muss. Es war damals so, dass der Landesverband nicht mal bereit war, die Vorgespräche mit dem Anwalt zu bezahlen. Darum ging es ja erstmal. Ein Anwalt führt nicht die Gespräche, der Mann lebt davon oder die Frau, ohne dass man ihm sagt, okay, jetzt kriegst du erstmal Vorschuss. Aber grundsätzlich ist es so, dass dies ein Organstreitverfahren ist, dass, wenn mir das zum Beispiel in Iserlohn passieren würde, dass ich als Ratsmitglied gegen den Bürgermeister führe. Und Organstreitverfahren, ich habe selber mal eins geführt als Ratsmitglied, muss tatsächlich die Stadt bezahlen. Ansonsten ist es doch, glaube ich, auch so, dass Rechtsanwälte auch die Geheimunterlagen zu Gesicht bekommen dürfen, oder? Das brauchen sie dafür ja gar nicht, sondern es geht darum, ob das Ratsmitglied wie die Schulte in der Gemeinde City-Stadt das Recht hat, seinen Kumpel nun künftig als regelmäßigen Mitarbeiter zu beauftragen und der die dann auch für ihn einsortieren darf. Das muss der Rechtsanwalt ja nicht im Einzelnen sehen, welche Unterlagen das sind, sondern der muss halt durchgehen, ob dieses Recht besteht. Ja, das ist klar. Ich meine, aber es ist nur allgemein möglich, damit Rechtsanwälte auch zu betrauen. Ja, klar. Aber ich möchte noch mal ganz kurz sagen, also es geht jetzt tatsächlich um Inhalte der Gemeindeordnung und da steht für mein Rechtsempfinden, ich bin jetzt kein ausgebildeter Jurist, Rechtsempfinden drin, dass die Möglichkeit besteht und dass alleine zum Beispiel der Verwaltungschef, in dem Fall der Bürgermeister, entscheidend, dass auch eine Person, die jetzt nicht im Lohn und Brot steht der Stadt, zur Verschwiegenheit verpflichtet werden kann. Und die Verschwiegenheitsverpflichtung Das ist sogar Bundesrecht. Wir können das jetzt aber hier nicht klären. Die Kompliziertheit sieht man am Beispiel der Stadt Hamm. Wenn Gell das jetzt durchziehen würde bei der Stadt Hamm, dann gilt das, was er durchsetzt, auch für die Rechte, die in Hamm auch sitzt. Das könnte dazu führen, dass sie da restriktiver sind. Das ist jetzt ein Sonderthema, was wir, glaube ich, hier nicht verfolgen können, weil die Rechtslage, das muss man jedenfalls sagen, nicht eindeutig ist. Ganz kurz noch was. Was du eben gesagt hast, Hans-Immanuel, ist, glaube ich, nicht bei allen angekommen. Dass wenn du die Stadt selber verklagst, der Punkt bei der Sache ist, dass wenn du die Stadt als Ratsherr verklagst, die Stadt beide Seiten die Rechtsanwaltskosten trägt. Ihr tragt keine Rechtsanwaltskosten in dem Fall. Wenn die Klage sich auf meine Wahrnehmung meiner Rechte als Ratsmitglied bezieht, dann ist das so. Hatten Gut. wir in Aachen auch schon, dass diese Situation so war und die andere Seite hat, also die Stadt hat beide Seiten bezahlt. Ich würde gerne noch ein ganz anderes Thema ansprechen. Irgendwann ist dann auch mal der Geduldsfaden zu Ende, fürchte ich. Ich weiß nicht, ich bin ja ein paar Minuten zu spät gekommen. Habt ihr das Thema der übergeordneten Kommunalparlamente angesprochen, sprich Regionalräte, Landschaftsverbände, Ruhrparlament, wie das mit der Vertretung da aussieht? Ja, wir haben kurz drüber gesprochen, dass wir da halt die Aufstellungsversammlungen haben. Und ich hatte gesagt, dass 22 Tage nach der Kommunalwahl die Listen, Reservelisten eingereicht werden müssen. Das ist jetzt die Zahl, die ich vom Regionalverband Ruhr übernommen habe. Falls das bei den anderen Geschichten, die da jetzt zu wählen sind, anders ist, könntest du das gerade nochmal hervorheben. Auch deinen Artikel dazu werde ich auch auf die Pico-Seite stellen. Also, ich habe erstens auf meinem Blog dazu was geschrieben, zweitens auf der Seite, die eben schon mal rumging, wo man sich melden kann als Kandidat im Wiki Kommunalwahl 2014, habe ich ausführliche Erklärungen zu diesen einzelnen Landschaftsverbänden, Ruhrparlament und Regionalräte hingeschrieben. Dankeschön. Genau da auf dem Link, der gerade von Brax gekommen ist, da findet ihr ausführliche Erklärungen, die habe ich geschrieben. Ich habe jetzt mal, man kann es noch nicht endgültig sagen, überschlagen mit meinen Rechenmöglichkeiten und den Daten, die bisher vorliegen, wie es eigentlich aussieht mit den Vertretungen in den jeweiligen Parlamenten. Nach meinen Daten ist es so, dass wir in keinem einzigen Regionalrat vertreten sein werden. Ich bin gefragt worden, ja, wie selbst Düsseldorf nicht, das ist doch der Größte. Düsseldorf ist in der Tat der Größte, aber wir sind deswegen meiner Ansicht nach dort nicht vertreten, das ist ein Rechenexempel, weil für die Vertretung im Regionalrat von Entscheidung ist das Ergebnis bei den Gemeindewahlen, sprich bei den Wahlen der Räte der kreisfreien Städte und der Stadt- und Gemeinderäte in den kreisangehörigen Gemeinden. Nun habt ihr im Regierungsbezirk Düsseldorf beispielsweise im Kreis Viersen für gar keinen einzigen Gemeinderat kandidiert, das ist jeweils 0%. Und das ist in vielen anderen Gemeinden auch. Wir kommen nicht zusammen im Gebiet des Regierungsbezirks Düsseldorf auf eine Prozentzahl, die ausreicht, um im Regionalrat vertreten zu sein. Das ist jetzt nicht eine rechtlich bindende Auskunft, das muss vom Regierungspräsidenten noch kommen, aber das ist meine Rechnung nach den entsprechenden Vorschriften. Wir sind aber, soweit ich das berechnen kann, vertreten zumindest mit ein oder zwei Leuten im Landschaftsverband Rheinland, im Landschaftsverband Westfalen-Lippe und mit, ich meine, eigentlich nur einem, vielleicht sind es aber doch zwei, wir werden sehen, im Ruhrparlament. Das heißt, dafür ist es tatsächlich von Relevanz. Ja, habe ich vorhin schon kurz gesagt. LVR Rheinland, zwei Leute, weil ich hatte einen Anruf von den Linken bekommen. Da geht es sogar weiter. Ich habe jetzt gehört sogar, dass die Freien Wähler gerne mit uns dazu sich zusammensetzen wollen, wegen Fraktionen. Das habe ich aber nur vom Hörensagen gekriegt. Die Freien Wähler sind ja im Rheinland das gewohnt. Das hatte ich ja eben schon, Thomas, erwähnt. Die Freien Wähler haben jetzt eine Fraktionsgemeinschaft mit deine Freunde. Wer weiß, wie sich das fortsetzt. Also für die drei Listen wird die Versammlung wichtig und sinnvoll sein, aber ich möchte nur warnen, sich jetzt Hoffnungen zu machen auf Sitze in Regionalräten der Regierungsbezirke. Das wird nicht eintreten, wenn überhaupt, dann nur in Düsseldorf. Kurz, Hans-Immanuel, möchte trotzdem die Leute, also wenn wir uns schon alle treffen in Dortmund, ja, also mir hat man gesagt, da die Festlegung dieser Räte erst später erfolgt. Keine Liste einzureichen ist schlimmer, als eine Liste einzureichen, die nicht zieht. Weil wenn nachher jemand sagt, aus Gleichbehandlungsgrundsatz lassen wir einen Piraten zu, weil wir halt in so und so viele Räten vertreten sind, haben wir keine Liste eingereicht. So, und zu dem Termin am 17. muss die Liste da sein. Das heißt, am 16.06.18 Uhr ist letztmöglicher Abgabetermin von diesen Listen. Richtig, das muss ordentlich vorbereitet sein und schnell gehen. Ich stimme dir auch zu, Frank, dass es natürlich sinnvoll ist, was einzureichen. Ich werde aber, hoffe ich, von den Regierungsbezirken, das haben die alle zugesagt, noch eine Information darüber kriegen, ob nach ihren Berechnungen Piraten nun vertreten sind und wenn ja, wie viele. Es ist beispielsweise, man kann es andersrum sagen, vollkommen und absolut ausgeschlossen, dass wir im Regierungsbezirk Detmold vertreten sein werden. Und dasselbe gilt für den Regierungsbezirk Arnsberg, vollkommen und absolut ausgeschlossen, aber wir werden es noch erfahren. Es ist eine minimale Chance Düsseldorf, minimale Chance noch geringer, aber denkbar ist Köln. Also im Ruhrparlament sind es 2 Sitze, das ist da angegeben. Ruhrparlament, Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, Landschaftsversammlung Rheinland auf jeden Fall. Wann sind die Aufstellungssammlungen nochmal? Soviel ich weiß, am 8. Dazu ist ja eingeladen worden auf einer gemeinsamen Versammlung aller Piraten in NRW. Dankeschön, am 8. in Dortmund. Ja, dann, das ist aber auch dann Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Ja, das, da wird gewählt. Also ist auch eingeladen die Liste für die Landschaftsversammlung Rheinland von den Piraten im Rheinland, von den Piratenmitgliedern in Westfalen-Lippe, die Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, von den Mitgliedern, die ihren Wohnsitz im Gebiet des Regionalverbandes Ruhr haben, die Ruhrparlamentsliste, und von den Mitgliedern, die ihren Wohnsitz im jeweiligen Regierungsbezirk haben, die die Regionalratssitze. So, und da musste man sich vorher, natürlich vor dieser Aufstellungsversammlung, noch in die Liste eintragen als Kandidat. Richtig, muss man aber nicht. Man kann, wie bei einer Landesliste oder sonst was, natürlich kannst du auch auf der Versammlung selber noch kandidieren. Aber dann müssen bitte die Wählbarkeitsvoraussetzungen gewährleistet sein. Jeder, der sich das überlegt, lese bitte dringlich den Link, den Brax da gepostet hat. Es ist nämlich so, dass nicht jeder für diese Parlamente kandidieren kann, abgesehen von den Regionalräten. Es hat einfach keinen Sinn, dass jemand, der nicht auf einer Liste stand für einen Kreistag und der nicht Mitglied eines Gemeinde- oder Kreistages ist, glaubt, er könne für die Landschaftsversammlung Rheinland kandidieren. Lest bitte nach, wer dafür kandidieren darf. Das ist unterschiedlich bei den Landschaftsversammlungen und beim Ruhrparlament. Das ist nicht gleich. Klar, dann. Das heißt also, dass ich dann als Mitglied, als Abgeordneter des Kreistages ohne Probleme kandidieren kann. Bei den Landschaftsverbänden, also ich will es jetzt nicht wiederholen, es steht da sehr genau auf der Seite aufgelistet, wer kandidieren kann. Als Mitglied eines Kreistages kannst du für eine Landschaftsversammlung kandidieren. Landschaftsversammlung, ich rede jetzt nicht vom Ruhrparlament. Kannst du für eine Landschaftsversammlung kandidieren? Du kannst kandidieren, wenn du auf der Liste für den Kreistag gestanden hast. Nicht Direktkandidat, sondern Liste. Du kannst kandidieren, wenn du Mitglied des Rates einer Gebietskörperschaft bist. Und du kannst kandidieren als Beamter und Angestellter oder Arbeiter einer Mitgliedskörperschaft, lest es bitte nach. Es ist schon ein bisschen skurril teilweise. Okay. Kannst du in 1-2 Sätzen sagen, ob das wirklich einen Mehrwert hat und wie viel Aufwand das ist? Weil das ist auch eine Zeitfrage. Ne? Ich empfehle jedem, der darüber nachdenkt, mal auf die Website des Landschaftsverbandes zu gehen. Beide Landschaftsverbände haben sehr aussagefähige Websites, wo drauf steht, was sie machen. Der Regionalverband Ruhr auch. Ja, ich meine, das ist höchst sinnvoll, wenn man da vertreten ist. Die Landschaftsverbände haben Aufgaben, die für uns nicht unwichtig sind, im Bereich Soziales, im Bereich Jugend, im Bereich Kultur und im Bereich Justizvollzug. Das wird oft übersehen. Landschaftsverbände sind zuständig für die forensischen Kliniken zum Beispiel. Das heißt, etliche kommunale Aufgaben überörtlicher Art sind von den Mitgliedskörperschaften, das sind die Kreise und kreisfreien Städte, an den Landschaftsverband übertragen per Gesetz, also das ist schon Vorschrift. Es ist sehr sinnvoll, dass Piraten da drin sind. Beim Ruhrparlament noch umso mehr, denn das Ruhrparlament ist ähnlich, wie es die Regionalräte sind, oder nicht ähnlich, sondern genauso, zuständig für die überörtliche Planung. Und die überörtliche Planung, also Gebietsregionalplanung, ist natürlich im Ruhrgebiet noch eine wesentlich entscheidendere Sache als in manchen ländlichen Regionen, all dieweil da viele Dinge gar nicht städtisch im Planungsverfahren alleine geregelt werden können. Das ist die Bedeutung des Ruhrparlaments an der Stelle. Frage von mir, muss ich bei dieser Aufstellungsversammlung persönlich anwesend sein oder hätte es überhaupt Sinn, mich zu bewerben, wenn ich nicht dorthin kommen kann? Da wir uns bei der Beantwortung von Fragen politischer Einschätzung enthalten sollten, kam vorhin zu Recht der Hinweis, zulässig ist es, ja. Danke. Zeitaufwand? Wann war es? Doch. Schwer zu sagen. Also das Ruhrparlament hat einen höheren Zeitaufwand als die anderen Regionalräte, aber die sind ja letztlich für uns auch nicht von Interesse. Die Landschaftsverbände, das ist schon ein sehr hoher Zeitaufwand, Landschaftsversammlungen, weil der Tagungsort Köln und Münster, da muss man jeweils erstmal hinkommen. Wenn man dort eine Gruppe oder Teil einer Fraktion ist, im Rheinland, Thomas hat es ja eben aus Köln erzählt, wäre ja theoretisch zumindest denkbar, dass es eine Fraktion gäbe in der Landschaftsversammlung Rheinland von Freien Wählern, Piraten und vielleicht dann auch wieder deine Freunde, weiß man ja nicht. Dann muss auch die Fraktion sich ja in gewissen Abständen treffen. Und wenn man jetzt nun oben an der niederländischen Grenze am Rhein wohnt oder unten im Rhein-Sieg-Kreis an der Grenze nach Rheinland-Pfalz, muss man halt jeweils nach Köln fahren. Das ist schon zeitaufwendig, auch wenn die Sitzungen nicht ganz so häufig sind. Aber dafür wird es ja auch vergütet. Dazu noch eine Info. Diese Gremien tagen in der Regel tagsüber, im Unterschied zu den meisten Räten und Kreistagen. Auch da gibt es Fälle, die tagsüber tagen, aber das ist eher selten. Da muss man sich drüber bewusst sein, wenn man berufstätig ist. Natürlich hat man Anspruch auf Freistellung gemäß § 44 GO. Aber ist natürlich immer die Frage, wie harmonisch dann das Arbeitsverhältnis weitergeht, wenn man da, man darf davon ausgehen, dass einmal im Monat die Verbandsversammlung tagt und ein Ausschuss auch einmal im Monat tagt, dann fällt man schon 2 Tage im Monat für seinen Arbeitgeber aus. Wie ist das eigentlich? Die Aufstellungsversammlung ist jetzt nicht in den wirklichen Gebieten, ist das überhaupt zulässig? Das ja, ist insofern zulässig, weil die Listen vom Landesverband der entsprechenden Partei zu unterbreiten sind. Wir haben das geprüft, ehe wir dazu eingeladen haben. Es war praktikabel, auch keine andere sinnvolle Möglichkeit, weil es, um mal aus meiner Schulzeit die beliebte Mengenlehre zu nehmen, zu große Schnittmengen gibt. Gibt es zu diesem Themenkomplex noch irgendwelche Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Besteht der Wunsch, noch einzelne lokale Situationen durchzusprechen, die wir am Anfang hatten und die wir nach hinten verschoben haben? Ja, bei mir auch. Ja, frag doch vielleicht erstmal, ob es noch allgemeine Fragen irgendwelcher Art gibt, also die jetzt nicht örtlich sind. Das wäre jetzt eben das Ding. Jetzt anfangen oder ob es noch allgemeine Fragen gibt. Ich hätte vielleicht noch eine allgemeine Sache. Ja, bitte. Dann fange ich mal an. Einfach ganz einfach. Wenn man einer größeren Fraktion beitreten möchte oder überhaupt bei Fraktionsgründungen mit anderen Parteien oder Wählergruppen, könnten wir da mal listenartig zusammenfassen, wir hatten es teilweise jetzt schon, welche Verhandlungsmasse es quasi gibt, also welche Dinge müssen geklärt werden, wo man eben zum Beispiel, wie stimmt die Fraktion ab, immer einstimmig etc. Also welche Punkte gibt es da listenartig? Naja, das haben wir an vielen Stellen diskutiert. Wir haben es auch weitgehend heute diskutiert. Das, was man da beachten muss, ist die Besetzung der Ausschüsse und sonstigen Gremien. Wie man als Pirat davor? Welche Möglichkeit hat man da reinzukommen? Das betrifft alle diese Sachen, ob es mit der SPD-Fraktion in Wuppertal ist oder mit der UWG in Iserlohn. Zu klären ist natürlich dann, wenn man auf Dauer in so einer Fraktion ist, wie sehr man sich eigenständig zu Gehör bringen soll. Und jetzt muss ich ja doch mal eine politische Einschätzungssache sagen, wer ernsthaft darüber verhandeln würde, dass er als Ratsmitglied in einer großen Fraktion Mitglied ist und sich darauf einlässt, dass man als Fraktion dann nur gemeinsame politische Auffassungen in Zukunft vertreten darf, der könnte dann doch vielleicht gleich in die SPD eintreten. Ja, aber beispielsweise, wenn man einen Antrag stellen möchte und in einer relativ großen Fraktion aus einer fremden Partei ist, wird der Antrag immer von der Fraktion angenommen oder aber eben... Nö, sorry, wir werden auch nicht in der Fraktion UWG Piraten, die wir gerade gründen, alle Anträge der UWG mittragen. Wir stellen sie nur. Also gestellt werden sie, aber ja, okay. Und das ist das grundsätzlich bei Fraktionen immer das Ding, dass Anträge eben auch gestellt werden, wenn man einen entwickelt? Das müsst ihr vereinbaren, wenn du jetzt, wir hatten, also weil das der extremste Fall war, den wir heute hatten, die Idee, SPD Wuppertal als 20. Fraktionsmitglied hinzugehen, ob man dann mit der SPD Wuppertal vereinbaren kann, dass ein Antrag, den nur die Piraten haben, den die SPD jetzt nicht richtig findet, trotzdem von der Fraktion auf die Tagesordnung gebracht wird, das muss man vereinbaren. Wenn man das nicht vereinbaren kann, dann frage ich mich, wozu sollte man das machen? Ja, aber es ging mir eben darum, was für solche Vereinbarungen gibt es alles? Oder wo könnte man möglicherweise, indem irgendwas quasi geheim gehalten wird, wie könnte man bei so einer Fraktionsgründung in ein Fettnäpfchen treten? Oh, das ist eine philosophische Frage. wenn ich zwei Tage Zeit habe, kann ich dir auflisten, wo man in Fettnäpfchen treten kann. Das kann man so nicht sagen. Das Zentrale, was jetzt zu klären ist, ist die Besetzung von Ausschüssen, Gremien, von Ausschussvorsitzenden etc. Wie kommt man darin vor? Was bei einer Vereinbarung über eine Fraktion mit einem anderen Partner zu klären ist, ist, wie in der Fraktion mit dem Personalmittel verfahren wird, wie verfahren wird mit der Frage der Bestimmung des Fraktionsvorsitzenden, wie verfahren wird bei der fraktionsinternen Entscheidungsfindung über organisatorische Fragen. Es ist zu klären, wie man mit Anträgen umgeht, die nur eine der beiden Seiten oder der beteiligten Seiten für richtig hält, dass die Fraktion die halt auf die Tagesordnung bringt, auch wenn dann die Ratsmitglieder der anderen Seite dann nicht dafür stimmen müssen. Das wären jetzt, was aus der Hüfte kommt für mich. Achso, und es ist zu klären, dass sie in der Gemeindeordnung auch vorgesehen, bei jeder Fraktion, in welchem Verfahren werden weitere Fraktionsmitglieder aufgenommen und in welchem Verfahren können Fraktionsmitglieder ausgeschlossen werden. Das muss man klären. Da kann man einfach hinschreiben per Beschluss. In der kleinen Fraktion, bei uns zum Beispiel, wird das logischerweise einstimmig sein. Das müsste halt irgendwie dann geregelt sein. Wenn man das in Wuppertal mit der SPD regeln will, dann wäre halt die Frage, ob das der Zustimmung des Piratenmitgliedes bedarf, wenn die Fraktion noch jemanden aufnimmt. Ah, okay, verstehe. Ja, solche Sachen meinte ich. Okay, das hilft schon mal weiter. Das war jetzt aber unvorbereitet, was mir spontan einfiel. Ich schließe nicht aus, dass es noch mehr gibt. Ich hätte noch eine allgemeine Frage. Ja, ich auch. Dann mach du zuerst. Wie wichtig sind die Beiräte? Rückfrage, welche? Ja, keine Ahnung. Polizeibeirat. Ja, genau, Polizeibeirat. Oh. Beiräte sind, das kann man so allgemein auch nicht sagen. Der Polizeibeirat hat normalerweise, dämmert der so vor sich hin und dann, wenn es einen Skandal und Krach bei der örtlichen Polizei gibt, kann der plötzlich zum entscheidenden Punkt der Kommunalpolitik werden, in der kreisfreien Stadt oder im Kreistag. Das ist ein Punkt, Polizeibeirat tritt sehr selten in den Vordergrund, hat aber in einzelnen Situationen, in Bielefeld gab es das vor vielen Jahren schon, plötzlich eine hohe Bedeutung, lässt sich so pauschal nicht sagen. Bei anderen Beiräten ist es eine Frage der politischen Einschätzung. Ich will mal zum Beispiel sagen, der früher hieß es Ausländerbeirat, heute hat er einen langen politisch korrekten Namen, ihr wisst, was ich meine. Dieser Beirat wird von den Parteien vielleicht auch verschieden bewertet. Vielleicht beeindruckt es Piraten und Grüne mehr, was dieser Beirat sagt, als die CDU. Das könnte durchaus sein. Das heißt, es ist eine Frage des politischen Gewichtes des Beirates. Beispielsweise ist mein Eindruck, dass die Integrationsbeiräte, so heißen sie denn, ein zunehmend größeres Gewicht bekommen in der politischen Öffentlichkeit, verglichen mit Seniorenbeiräten, deren Gewicht zu meiner Überraschung immer noch ziemlich minimal gering ist. Das ist aber jetzt nicht eine Frage, die man formal beantworten kann, sondern eine Frage der politischen Einschätzung. Wie wichtig ist mir das? Okay. Vielleicht darf ich mal kurz was ergänzen, wie das mit den Beiräten gehandelt wird. Es gibt auch oft sehr regionale Bezüge. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Das heißt hier bei uns Fedelsbeirat, Mühlheim 2020. Dort berät und entscheidet auch in einigen Teilen dieser Beirat über die Gelder, die als durch Landes-, Kommunale und auch Euro-Gelder für Infrastrukturmaßnahmen in diesem bestellten Stall kommen. Also das gibt's auch noch. Ich habe auch noch eine allgemeine Frage. Und zwar, darf ich? Ja, klar. So, und zwar das, was jetzt der Hans Emanuel eben zum Beispiel jetzt alles so erwähnt hat, technische Fraktion, Zielgemeinschaft, Gruppe, in was für einem Gesetz ist das geregelt, wie die einzelnen Voraussetzungen dafür tatsächlich sind? Geregelt ist die Frage der Fraktion über die Gemeindeordnung, ich meine immer auch die Kreisordnung mit für Kreistagsmitglieder. Also die Gemeindeordnung regelt die Frage der Rechte der Fraktion. Dann regelt die Gemeindeordnung die Frage, wie zu wählen ist, dass einfach Gremien nach Verhältniswahlrecht etc. gewählt werden. Alles andere leitet sich davon ab und ist tatsächlich nicht wirklich geregelt. Also Zählgemeinschaften bedeutet ja nur, Thomas hat recht, Gemeindeordnung und Geschäftsordnung, aber Zählgemeinschaft heißt ja nur, dass bei einer Verhältniswahl zwei zusammen abstimmen. Also das heißt, es gibt keine gesetzliche Regelung? So gesehen nicht, nein. Und deswegen gibt es auch nicht den Begriff offiziell technische Fraktion, sondern entweder ist man eine Fraktion oder nicht, laut GO. Richtig. Es ist nur die Frage, was ich dann reinschreibe und deswegen ist das halt, Fraktion ist ja laut links ein Zusammenschluss von und das regelt die Stadtverordnung. In der Stadtordnung steht, 3 ist eine Fraktion und deswegen musst du 3 sein. Ich würde dringend davon abraten, in offiziellen Dokumenten der Fraktion von einer technischen Fraktion zu reden. Das könnte mich nämlich, wäre ich der Bürgermeister oder Oberbürgermeister, in die Versuchung bringen zu sagen, aha, diese Leute sagen ja selber, dass sie keine politischen Übereinstimmungen haben, sondern nur technische und das reicht nun wiederum nicht. Also da muss man vorsichtig sein. Einen allgemeinen Satz über die gemeinsamen politischen Ziele wird man mit jeder demokratischen Partei hinkriegen. Und das reicht an politischer Erklärung. Eine technische Fraktion ist eine Frage der öffentlichen Darstellung. Wenn beispielsweise die Freien Wähler statt so und so und die Piraten erklären, dass sie aus, um beide Gruppen politisch handlungsfähig im Rat zu haben, eine Fraktion gemeinsam bilden, das nennt man dann technische Fraktion, aber das ist ein rein kommentierender Begriff, das ist kein juristischer Begriff. Formal müssen ja auch Fraktionen gemeinsame Programme vertreten. Ja, da reicht aber im Allgemeinen eine grundsätzliche Erklärung der allgemeinen Ziele. Wir sind für eine Intensivierung der Bürgerbeteiligung in Dingsstadt, für eine stärkere Vertretung der Stadtteile, dafür, dass in der Schul- und Jugendpolitik die Betroffenen stärker gehört werden und für mehr Transparenz. Das reicht. Ja, genau. Das wird sich übrigens in den Kommunen ein bisschen am Fraktionsgesetz des Landes NRW orientieren, nehme ich mal an. Ich poste dort hier meinen Kanal. Aber die Kommunen legen das in der Geschäftsordnung selbst fest. Es kommt nicht vor, dass Fraktionen von demokratischen Parteien nicht akzeptiert werden, außer die sind so doof, selber zu erklären, wir haben keine politischen Gemeinsamkeiten. Ich hätte auch noch eine Frage, so rein allgemein. Ja, bitte. Gibt es irgendwelche Fristen zu beachten? Wofür? Ja, jetzt für diese Sondierungsgespräche, bis wir eine Fraktion haben oder halt nicht. Rechtlich gesehen kannst du die Fraktion auch 2 Wochen vor der nächsten Kommunalwahl gründen. Ob das politisch Sinn macht, haben wir heute schon wiederholt diskutiert. Und dass es politisch und strukturell Sinn macht, jetzt schnell zu sein, haben wir auch diskutiert, da wo man kann. Thomas Hegenbart hat völlig recht. Das kann nicht bedeuten, dass man politische Grundsätze jetzt über Bord schmeißt oder politisch knifflige Situationen halt auf eine verantwortungslose Weise jetzt übers Knie bricht. Aber da, wo es geht, macht es Sinn, jetzt schnell zu sein. Denn jetzt werden die Absprachen zu Beginn der Legislaturperiode gesprochen und beschlossen und nicht in 3 Monaten. Ich würde übrigens ergänzen wollen, dass man nicht zu schnell sein sollte, weil man muss auch noch gegenüber der Stadt oder der Gemeinde, glaube ich, erklären, dass man das Ratsmandat auch annimmt. Und vorher kann man eigentlich keine Fraktionsvereinbarung abgeben. Ja, genau. Das ist juristisch, aber jenseits dessen, das kommt ja jetzt die nächsten Tage. Die Briefe sind sozusagen heute alle raus. Könntest du davon ausgehen? Ich hätte dann noch eine Frage. Und zwar hast du es eben, Hans-Emanuel, schon Begriff, meine ich, gesagt, und ich habe es jetzt auch von einer anderen Stelle gehört, dass die Ausschüsse, die Sitze da drin, nach Listen verteilt werden. Mir wurde da von jemandem gesagt, wir könnten ja mit der FDP zusammen eine Liste machen, damit wir dann nachher mehr bekommen. Diese Listen verstehe ich nicht. Das würde nur greifen, wenn es zu einer Wahl kommt und keine Einigung aller Fraktionen über die Besetzung der ganzen Gremien und Ausschüsse herbeigeführt werden kann. Es wird Räte geben, irgendwelche Querköpfe gibt es immer, wo es dann nicht zu einer Einigung aller Fraktionen kommt. Dann muss durchgewählt werden, was eine sehr stressige Ratssitzung bedeutet übrigens, oder Kreistagssitzung. Wenn dem so ist, Franz, mach's mal eben den Mikro aus. Wenn dem so ist, dann heißt das, da kommt es dann auf die Verhältniswahlstärke an und da kann man dann eine Zählgemeinschaft machen für diese Wahl mit jedem. Es gibt auch Fälle, wo es eine rechtsradikale Fraktion gibt und sich alle anderen einig sind, aber wegen dieser Fraktion es nicht eine Einigung aller Fraktionen gibt. Da hat es auch schon Situationen gegeben, wo es eine Einheitsliste aller anderen Fraktionen gegeben hat. Die wird dann halt im Rat mit 95% durchgestimmt gegen die rechtsradikale Fraktion. Auch das kann sich ergeben. Also Zählgemeinschaften kann es aus verschiedenen Gründen in dem Fall, dass es nicht zu einer Einigung der Fraktionen kommt, überall geben. Ich glaube, ich spreche dich dann nochmal speziell an. So ganz verstehe ich es noch nicht, aber danke. Gibt es noch weitere allgemeine Fragen? Ich sage nur gerade einen Satz. Zählgemeinschaft ist keine grundsätzliche Sache, sondern bezieht sich auf diese eine Wahl des Planungsausschusses. Na, okay. Udo, da kannst du mich anrufen, weil das wird hier in Düsseldorf höchstwahrscheinlich stattfinden. Okay. Kann ich dir auch was erzählen? Ist ziemlich dezidiert habe ich da mal was drüber erzählt, aber das wird jetzt zu lange dauern. Ich habe mal noch eine allgemeine Frage, und da wir so viele sind, die alleine sind. Laut DO, also laut Gemeindeordnung und auch den meisten Stadtsatzungen ist es ja so, Ältestenrat, also alle die Räte vorbereiten, ist der Oberbürgermeister, die Beigeordneten und die Abgeordneten oder die Fraktionsgeschäftsführer. Welche Rechte hat man als Einzelvertreter an diesen Sitzungen mit dran teilzunehmen und nicht dann halt alles vorgekaut zu kriegen? Keine also Ältestenräte gibt es nur in der Minderheit von Kommunen und Kreisen und sowas. In der Regel sind das interfraktionelle Besprechungen und dann weniger die Runde, die du erwähnt hast, sondern eher der Oberbürgermeister und die Fraktionsvorsitzenden. Aber das ist unterschiedlich. Auf diese Art von Konferenzen und Besprechungen, da sie kein Gremium nach der Gemeindeordnung sind, hast du schlicht gar keinen Einfluss. Da kannst du dich auch nicht reinklagen. Andere Fragen? Habt ihr irgendwelche Empfehlungen für Geschäftsführertätigkeiten? Geschäftsführertätigkeiten? Also es gibt keine Buchempfehlung für Fraktionsgeschäftsführer. Es gilt die gleiche Buchempfehlung wie für Mandatsträger auch. Das ist eben speziell der Leitfaden für die Ratsarbeit. Das ist von Lennep, das ist der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes. Und dann gibt es noch das Handbuch Kommunalpolitik Nordrhein-Westfalen. Das ist ein bisschen teurer, kostet etwas über 30 Euro. Das sind so die beiden Standardwerke. Und dann kann man sich natürlich einarbeiten. Also ich werde mehr und mehr Literatur jetzt demnächst noch auf die Pico-Seite draufstellen. Ich arbeite gerade an einem sehr ausführlichen Literaturverzeichnis. Aber das sind die beiden Sachen, mit denen man arbeiten sollte. Und natürlich sich als erstes mal die entsprechenden Gesetzestexte, die gibt es auch in Buchform, besorgen. Ja. Vielleicht kann ich ganz kurz nochmal auf den Frank zurückgehen. Er hat gerade gefragt, wie das mit Rechten auch von Einzelmitgliedern ist. Auch wieder zurück, das hat der Hans-Emanuel vorhin erzählt, die konstituierende Sitzung, die beschließt auch oder oft auch dazu was. Ich habe jetzt mal einfach mal den alten Beschluss von 2009 genommen. Da kann man mal sehen, wie zum Beispiel in Köln dann mit den fraktionslosen Ratsmitgliedern umgegangen wird, beziehungsweise welche Rechte und Pflichten die haben. Das ist jetzt mal so ein Antrag. Also links im Chat. Ich hätte noch eine Sache, die mir eingefallen ist gerade. Ich meine, also gesehen, dass auf der Tagesordnung der konstituierenden Sitzung steht, dass die Geschäftsordnung des Rates abgestimmt wird. Macht es da Sinn, schon direkt am Anfang Änderungen einzubringen oder Ähnliches? Ja, sicher, wenn du begründete Änderungsvorschläge zur Geschäftsordnung hast. Allerdings macht es noch mehr Sinn, dass man in den interfraktionellen Besprechungen, wo auch die Besetzung der Gremien etc. ist, diese Änderung ankündigt und schon mal anriet, sich darauf zu einigen. Könnte ja auch sein, dass die Leute mal mit uns einer Meinung sind. Also du meinst jetzt mit interfraktionellen Besprechungen das, was wir hier so Flurfunk nennen? Nein, das meine ich nicht. Ich meine die Runden, die wiederholt, also da rede ich heute so den ganzen Abend von, die jetzt stattfinden oder demnächst in Kürze. Wo laut Gemeindeordnung, das ist keine Kugelrunde, die Gemeindeordnung sieht das vor, zu diskutieren ist, ob sich alle Fraktionen einigen können auf die Besetzung von Gremien etc. pp., alles unendlich oft gesagt. Da wird auch zu bereden sein, ob es Konsens gibt über die Änderung von Geschäftsordnung und eventuell auch Hauptsatzung, soweit sie den Rat betrifft. Hans-Emanuel, kannst du gerade noch mal kurz sagen, diese interfraktionellen Sitzungen, wer die einberuft, wann die stattfinden, wer daran teilnimmt? Ja. Das ist Sache des Bürgermeisters, der ist der Vorsitzende des Rates oder Oberbürgermeister oder Landrat, ist dasselbe. Der lädt dazu ein und üblicherweise, weil es müssen sich die Fraktionen einigen, werden die Fraktionsvorsitzenden aller Fraktionen dazu eingeladen. Und dann muss man halt mal gucken, wenn man da zu zweit hingehen will, fragt man halt mal nach. Wer da sonst mitkommen kann, aber normal gehen die Fraktionsvorsitzenden nur hin. Die Runden sind ja auch schon groß genug. Wenn ihr euch vorstellt, da sitzen alle Fraktionsvorsitzenden, der Oberbürgermeister und noch ein, zwei Juristen, die er mitbringt, braucht er ja aus seinem Haus, dann ist der Kreis schon schon ziemlich groß. Da kann nicht jeder mit drei Leuten auftauchen. Aber das ist im Grunde die Runde und einzelne Ratsmitglieder haben dort nicht das Recht, daran teilzunehmen. Mit der Gefahr, auf die Gefahr hin, mich jetzt zu wiederholen oder uns zu wiederholen, weil es sicherlich schon mal kam, aber es sind viele noch dazugekommen, was das Thema Einladungen angeht. Jetzt wartet bitte nicht drauf, bis ihr zu allem Möglichen erst Post bekommen habt von der Verwaltung, sondern sucht bitte das Gespräch, geht ins Bürgermeisterbüro und lasst euch den jeweils Zuständigen in der Verwaltung nennen. Ich nehme an, dass die meisten von euch das schon gemacht haben, aber für die, die es noch nicht getan haben, das ist schon recht wichtig, weil alles, was an Infrastruktur und jetzt durch die Stadt geliefert wird, alles, was jetzt eure finanziellen Ansprüche, Ausstattung der Fraktion oder des Einzelmandats angeht, Büros, alles Mögliche wird halt mit diesem Ansprechpartner geregelt und manchmal gilt da tatsächlich auch, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ah, dazu hätte ich schon eine Frage. Also wir haben das hier so in Köln so geregelt bekommen, dass wir bereits vor der Wahl, also alle Kandidaten haben einen Termin benannt worden, ist ein Termin benannt worden. Der ist jetzt zum 1. Juni, wo wir dann unser Mandat annehmen können. Und da wird dann auch schon beschrieben, dass dann alle Ansprechpartner, die du gerade auch schon so ein bisschen aufgeführt hast, doch zur Verfügung stehen, den potenziellen Rats- und BV-Mitgliedern. Also von der Verwaltung, Juristen und ich weiß nicht was. Und es wird auch aufgelistet, diese einzelnen Punkte, die du gerade angesprochen hast. Ist das so üblich auch in anderen Städten oder ist das nur bei uns so? Das ist eher die Ausnahme. Ich kann nur empfehlen, sich einfach die Zeit zu nehmen, wenn man die persönlich hat, als Ratsmitglied oder gar noch, ihr seid ja in Köln jetzt als Gruppe zumindest da, dass man auf die Leute zugeht, dass man sich einfach mal die Zeit nimmt, einen Tag ins Bürgermeisteramt zu gehen, sich dem Sachbearbeiter vorzustellen, damit der sagt, ah, sehen Sie den Ansprechpartner, dann kommt man ganz schnell ins Gespräch über diese formalen Dinge und kann seine Fragen loswerden, die natürlich viel motivierter beantwortet werden, als wenn man den nur gleich schriftlich vorknallt. Und es nützt einem ja auch selber, wenn man einmal sieht, wer derjenige ist, der das macht. Hier war es zum Beispiel so, dass auch Beigeordnete gleich um ein Gespräch gebeten haben, wenn man mal Zeit hat. Also die sind da schon auch hinterher, einfach die Ansprechpartner zu kennen. Und das sollte man nutzen. Ich kann auch nur empfehlen, auch mit den Fraktionsvorsitzenden oder Leuten, die man kennt, aus den anderen Parteien, falls es nicht die Rechtsradikalen sind, also ob die einem nahestehen oder nicht, auch aus der CDU oder sonst was, mal ein Gespräch zu suchen, sich vorzustellen, schaden kann es nicht und man kriegt mehr Informationen, als man glaubt. Ich möchte als Tipp, weil ja viele Leute, in Düsseldorf ist es ja auch so, dass einige Rathäuser da nicht gerade sehr Bescheid wissen. Für den ersten Schritt, die Annahme des Ratsmandats, ist das Wahlamt zuständig, nämlich der gleiche Herr, wo alle Listen im Vorfeld eingereicht werden mussten. So, wer weiß aber dann, an wen das in der Ratsverwaltung, bei uns ist zum Beispiel hier Amt für Stadtverfassung, weitergereicht werden muss. Das heißt, du kannst dich dort halt von Position zu Position einfach durchfragen. Deswegen ist es immer einfach, beim Wahlamt anzurufen und sagen wir mal, ist das Ding verschickt? Nämlich die Annahme und B, wo geht das Ding hin? Ich hätte dann noch eine Frage. Und zwar ist es so, dass mal kurz kam, dass es eventuell wir von den Piraten in Aachen keinen Raum auf dem Fraktionsflur bekommen würden, sondern woanders. Angeblich keinen Platz. Naja, du kannst nur nicht per Gemeindeordnung vorschreiben, dass auf dem Flur so und so viele Räume zu sein haben, wenn die da nicht sind. Also man hat das Recht, gleich behandelt zu werden als Fraktion. Ihr seid ja eine Fraktion. Und es kann ja nicht sein, dass ihr deutlich schlechtere Fraktionsmöglichkeiten als andere kriegen. Aber ansonsten gilt auch im Zweifel bei der Verteilung von Räumen sozusagen das Zugriffsverfahren. Also wenn es eine beschränkte Zahl von Räumen gibt, von guten Räumen und die anderen sind halt im Keller, dann wird es so sein, dass zuerst die CDU zugreift und dann die SPD und dann die Grünen. Und ja, ich sage mal so. Und in Aachen seid ihr zwar Fraktion, aber ja nicht eine der größeren. Es gibt eine ganze Menge Kommunen, die das eben haben, dass sie im Rathaus selbst nicht genug Büros haben. Da werdet ihr in der Regel auch im Kommunalhaushalt bei Sachmitteln für die Fraktionen einen entsprechenden Posten finden für Fraktionen, die nicht im Rathaus oder in Gebäuden der Stadt untergebracht werden, dass die entsprechende Förderung der einer Büromiete bekommen. In Gronau ist es, glaube ich, auch so, dass die grundsätzlich die Fraktionen einen Betrag X kriegen, der dafür vorgesehen ist, irgendwo Fraktionsbüros anzumieten, weil Rathaus steht dann einfach, aber für alle Fraktionen kein Platz ist. Es würde ich mal überlegen, ob das nicht manchmal sogar eine bessere Lösung ist, Geld für Miete für ein Büro außerhalb zu kriegen, als im Rathaus. Aber das ist jetzt Geschmacksfrage. Aber da ist man ja komplett von allem abgeschnitten. Flurfunk. Und du bist näher am Bürger dran, hast ein Büro in der Stadt, also hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir haben ja ein Büro. Wir haben ein Büro in der Stadt, aber wir haben keinen Flurfunk da. Notfalls geht auch die Theke im Ratskeller. Dies ist jedenfalls keine formale Frage, die man jetzt klären kann. Im Zweifel wäre es formal so, dass bei einer begrenzten Zahl von attraktiven Fraktionsbüros und die anderen werden für unattraktiv gehalten, man gedanklich so vorgehen müsste, dass die Fraktionen da Zugriff drauf haben. Ja, wenn du natürlich, Mary, sagst, in Gronau ist keine Fraktion, im Rathaus, es ist halt ganz unterschiedlich. Danke. Gibt es noch allgemeine Fragen? Dann würden wir jetzt tatsächlich in die einzelnen Kommunen reingehen, wo da noch Klärungsbedarf ist. Ich würde, was mich angeht, jetzt mal um 5-minütige Pinkelpause bitten. Oh, gute Idee. Gut, dann Mal ein großes Lob an den Hans-Immanuel. Also der hat das jetzt wirklich eine ganze Weile hartnäckig gemacht. Das ist schon ziemlich schwer. Der ist hartnäckig. Vielen Dank. Herzlichen Dank auf jeden Fall, weil das ist kompetent, das ist umfangreich und das ist schon toll, hilfreich. Sagt ihm das gleich, wenn er vom Pinkeln zurückgeht. Nee, noch bin ich nicht pinkeln, aber ich erlaube mir jetzt eben weg zu sein. Bin auch eben weg. Thomas, Frank, vielleicht treffen wir uns einfach mal in Köln und bequatschen dann so ein paar Sachen. Was hier, Mammel oder was? Nee, so in Persona, so physisch und so. Und trinken vielleicht was dabei oder so. Hey, na klar. Welchen Frank meinst du? Die alte Klüngelrunde? Ja, klar. Nee, eben zu dem Thema, was wir da hatten. Ja. Wir können auch mal gerade ein Minütchen runter in den Mumble-Raum Köln gehen. Da können wir das mal kurz antexten. Okay. So, da der Hans-Immanuel noch nicht wieder zurück ist, würde ich kurz noch 2-3 Sachen ansprechen wollen, die Pico betreffen und euch natürlich alle auch. Und zwar dahingehend, was wir denn jetzt seminarmäßig für euch tun können, um euch da weiterzuhelfen bei der Arbeit im Rat. Seid ihr gerade alle pinkeln oder möchtet ihr kurz ein paar Infos bekommen? Ja, ich bin da. Ich bin auch interessiert. Okay, und zwar möchten wir jetzt zu vielen der Themen, die wir heute angerissen haben, was alles im weitesten Sinne mit Kommunalverfassungsrecht zu tun hat. Das, was heute besprochen wird, ist ja praktisch die Anwendung dessen. Ja. Und da ich das die nächsten 6 Jahre begleiten wird, haben wir vor, eben ein Grundlagenseminar Kommunalverfassung anzubieten. Und im zweiten Schritt ein Grundlagenseminar Kommunalfinanzen, Kommunalhaushalt, neues kommunales Finanzmanagement, was da alles dranhängt. Das Ganze wird relativ umfangreich und intensiv, sodass wir darüber nachdenken, daraus sogar jeweils Wochenendveranstaltungen zu machen. Und es stellt sich die Frage natürlich, wo wir die überall stattfinden lassen. Also man kann so ein Seminar sinnvollerweise mit etwa 30 Leuten machen. Und wir haben ja die Erfahrung gemacht jetzt bei den Vorbereitungsseminaren, dass wir nicht ganz NRW damit abdecken konnten und dass es eben doch Ecken gibt, die verkehrstechnisch schlechter angebunden sind oder einfach auch wirklich viel weiter weg. Beispiel Ostwestfalen, Lippe, da so einige Kreise und Städte. Und deswegen würden wir das gerne auch schon vorher mit euch besprechen, wo wir uns denn dahin begeben und ob überhaupt ein breites Interesse daran besteht, daran teilzunehmen. Denn wenn wir nachher, ich sag mal, 4 Seminare für 30 Leute anbieten und es kommen jeweils nur 5, dann wäre das auch ein bisschen zu viel des Guten. Ich frage einfach mal grundsätzlich die Thematik Grundlagenseminar Kommunalverfassung und Grundlagenseminar Kommunalfinanzen, bevor wir dann später weitere Seminare machen zu Einzelthemen, die kommunal wichtig sind. Ist das etwas, was so von euch angenommen werden würde? Ja. Ja. Die Frage ist, was uns jetzt so in der ersten Zeit am dienlichsten ist und was am wichtigsten ist zu wissen. Und da weiß ich, das kann ich nicht beurteilen. Ja, das hoffen wir eben mit diesen beiden Dingen anbieten zu können. Ich denke, dass das die Grundlagen sind, auf die ihr immer zurückgeworfen werdet. Ne? Also zum einen, was dürft ihr und könnt ihr dort machen? Und zum anderen, wer bezahlt es? Okay, da wäre ich auch interessiert. Also ich würde das dann auch in die Mailinglisten geben, AK Kommunal und Kommunalkandidaten. An der Stelle vielleicht auch jetzt eine organisatorische Frage. Sami hatte eben darum gebeten, dass ich mal eben an alle Kandidaten Mitgliedsanträge rumschicke. Sowas darf ich gar nicht machen, weil eure Adressen, alles, was über ein Wiki-Profil oder so hinausgeht, ist Sache des Landesverbandes und da dürfen wir als Pico gar nicht drauf zugreifen. Dann mach es doch so, dass man sich das einfach ausdrucken kann. Ich würde auch vorschlagen, dass ich jeweils das Ganze reinstelle in diese beiden genannten Mailinglisten, AK Kommunales und Kommunalkandidaten, die wird ja womöglich demnächst abgelöst durch eine Liste Mandatsträger, dass da eben immer alles drinsteht, was wir veröffentlichen. Ich glaube, ich habe keine der beiden Listen mehr abonniert. Ja, wir müssen uns schon auf eine einigen. Also ich gebe eigentlich auch immer alles an die NRW-Info weiter, nur das dauert manchmal Tage, bis es dort verarbeitet ist. AK Kommunal ist schon gut, oder? ja, da stimme ich Martin zu. Arndt, gut. Bist du auf der Liste? Ja. Kannst du dir dann bitte 2 ausdrucken? Jo. Danke dir. Also grundsätzlich auch Seminarankündigungen schicke ich auch immer grundsätzlich dann an diese Liste. Ich habe in der Vergangenheit viele lokale Mailinglisten bombardiert, einfach weil wir erstmal überhaupt Aufmerksamkeit schaffen wollten. Ich werde das wahrscheinlich auch in Zukunft so tun müssen, weil man dann doch irgendwie immer wieder merkt, dass Leute, obwohl es 10 Mailinglisten waren, die ihr Gebiet treffen, dann doch nicht gelesen haben und nachher sagen, warum hat uns denn keiner informiert, dass da ein Seminar stattfindet. Seid mir also nicht böse, wenn ihr da ein bisschen gespammt werdet. Löschen ist ja nicht verboten. Solange man dann nicht alle Mails 10-mal bekommt, ist mir das auch recht. Ja, das kann dir eben im Notfall passieren. Ja. Ich kann auch nicht jedes Mal 90 Listen anmailen, wie ich das auch schon mal gemacht habe in der Vergangenheit. Das wollt ihr nicht und das will ich auch nicht. Aber ich werde es an die überregionalen Listen schicken, die wir da so haben, ob das jetzt Münsterland oder Bergisches Land und sowas, die werde ich jeweils schicken und an AK Kommunal. Ich denke, darauf kann man es dann mal begrenzen. Sehr gut. Ja, und du kannst mich gerne anwerben. Ich habe das ja schon mal kritisiert, dass die Leute, die nicht die Pico, sondern die Compi gegründet haben, gar nicht kontaktiert wurden. Ich weiß nicht, ob das dem Frank oder dem Udo hier anders gegangen ist als mir. Ich bin jedenfalls nicht zur Pico-Mitgliedschaft aufgefordert worden. Ich bin nicht zugespammt worden und habe überhaupt noch nichts bekommen. Das finde ich jetzt wiederum ein bisschen verwunderlich, weil wir wirklich, ich habe also für die ersten Seminare, die wir jetzt zur kommunalen Ratsarbeit veranstaltet haben, im März und April, habe ich alle wirklich kommunalen Mailinglisten angemailt, habe dabei auch beachtet, was es so für Ausschlusskriterien gibt, damit eine Mail überhaupt veröffentlicht wird oder zumindest in die Moderation geht und nicht sofort geblockt wird. Ich kann natürlich nicht 90 Mailinglisten abonnieren. 90 deswegen, weil da zum Teil noch nach Kreis und einzelnen Gemeinden dann unterschieden wird. Habe also geguckt, dass ich diese Regeln alle einhalte. Wenn es dann lokal nicht in die oder in der Moderation dann abgeblockt wird, kann ich es dann nicht ändern. Aber de facto haben wir also wirklich diese 90 Mailinglisten angeschrieben für jedes Seminar. Du weißt ja, dass durch den Wahlkampf, der in manchen Gebieten sehr intensiv war, dann auch vieles im Gedränge untergegangen ist oder auch untergehen musste. Das ist ja auch überhaupt kein Vorwurf, ganz im Gegenteil, das ist ja viel wichtiger, was ihr da jetzt alles im Wahlkampf gemacht habt. Nur bitte ich dann umgekehrt auch nochmal nachzuschauen, ob irgendwo was liegen geblieben ist, bevor dann an uns die Kritik gerichtet wird. Wir hätten es niemandem gesagt, denn da haben wir wirklich unser Allerbestes gegeben. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich krieg's ja eh mit, ich höre es ja. Wir haben es ja auch in Aachen gehört. Ist ja kein Ding. Gibt es zusätzlich zu den beiden genannten Sachen oder eine dritte, die ich jetzt am besten direkt noch mit erwähne, noch weitere Vorschläge? Also das dritte, was wir jetzt auch noch machen werden, weil ihr das natürlich auch in der Ratsarbeit ständig brauchen werdet, wir werden noch mehr Rhetorikseminare machen. Wir haben 5 gemacht. Die sind, kann vielleicht der eine oder andere, der daran teilgenommen hat, auch was zu sagen. Die sind größtenteils, denke ich, schon sehr gut aufgenommen worden. Wir haben das intern besetzt gehabt, also mit 2 Piraten, mit dem Bernd Janotta und mit dem Holger Hennig. Wir haben jetzt auch das Angebot eines professionellen Rhetoriktrainers, haben dazu demnächst mal eine Pilotveranstaltung, wo er uns das erstmal selbst vormacht, ob es das Geld auch wert ist. Das wollen wir dann auch allen Mandatsträgern anbieten. Und wenn wir dann diese Grundlagen alle abgefrühstückt haben, wobei Rhetorik sicherlich was ist, was man immer fortsetzt mit anderen Schwerpunkten, dann würden wir eben in Einzelthemen reingehen. Ne? Dass man sagt, Bildungspolitik auf kommunaler Ebene, Umweltpolitik auf kommunaler Ebene und so weiter und so weiter. Da würde ich gerne was zu sagen. Ich habe heute, ich hoffe, es ist auch überall angekommen, auf die offizielle, auf die Nordrhein-Westfalen-Liste, rübergeleitet, eine Mail, die von den 20 Piraten von der Liste kam. Da hat der Dietmar Schulz geschrieben, was denn so von Fraktionsseite und LAFO-Seite und so weiter jetzt alles gemacht werden sollte, wegen der 124 neuen Mandate, beziehungsweise der insgesamt 424 Mandate. Wir hatten ja schon welche. Dann hatte jemand noch was dazu geschrieben, dann hat der Dave Kay geantwortet, Ich habe heute länger mit dem Dave Kay telefoniert. Wir haben die Sitzung ja jetzt hier gestreamt, da kann er sich das ja auch anhören. Dass das Hauptgewicht natürlich auch darauf beruhen muss, dass wir uns von uns aus, die jeweiligen Mandatsträger, die dann ja auch fachlich oder thematisch ihre Schwerpunkte haben, sich mit den jeweiligen Piraten in der Fraktion vernetzen, so wie man das über Arbeitskreise ja auch normalerweise tun sollte, um dann die Themenschwerpunkte da auch zu haben, im gegenseitigen Feedback, dass man so etwas macht. Und was ich gut fände natürlich wäre, wenn wir 124 eine gemeinsame Mailingliste hätten. Also letztes nehme ich mal als erstes auf, denke ich auch, sollte ganz schnell eingerichtet werden. Gebe ich morgen mal an, ja, an wen eigentlich, ist ja eine Sache des LAFOs, gebe ich an Maja weiter, dass sie das einrichtet oder einrichten lässt. Das davor ist natürlich eine super Sache, dass man so eine Art Vernetzungstreffen macht zwischen dem jeweiligen Landtagsabgeordneten und allen, wäre jetzt ein Vorschlag, wenn du jetzt jemanden aus dem Umweltausschuss im Landtag hast, alle, die in Umweltausschüssen in ihren Kommunalparlamenten sitzen. Wäre das eine denkbare Konstruktion oder ist das jetzt... Nein, das ist genau das Gemeinte. Das Problem ist nämlich, wir haben irgendwie mal eine Grobeinteilung. Die 19 Piraten decken irgendwelche Wahlkreise ab, wobei die sich natürlich so unterscheiden, was Größe und Dichte betrifft, dass das sehr schwierig ist. Zum Beispiel Moni Pieper hat den Kreis Paderborn. Aber Moni Pieper ist in erster Linie für Bildung zuständig. So, das war für mich immer sehr günstig, weil ich Bildungspolitik mache. Aber wenn ich jemand anderen brauche, dann würde ich den Hans-Joachim Rohwedder anmailen für Umweltschutz. Oder wenn ich Verbraucherschutz mache, dann Simone Brandt. Also dass man sich einfach darauf konzentriert und nicht erwartet, dass diese 19 Piraten sich nun in jedem Falle für die Kommunalpiraten in ihrem Gebiet, in ihrer Region zuständig fühlen, wenn sie thematisch in einem bestimmten Punkt gar nicht angesprochen sind. Das war der Hauptpunkt, dass man einfach mal sieht, wo sitzen wir Kommunalpiraten in welchen Arbeitskreisen und uns dann von da aus auch thematisch vernetzen, was bisher nicht so gut läuft, weiß ich, habe ich gehört, erfahren, die Vernetzung zwischen den wichtigen und großen Arbeitskreisen mit den jeweiligen Themenbeauftragten oder thematisch Befassten von den 19 Piraten. Das wäre wichtiger als nur diese räumliche Zuteilung. Gut, dann sind wir da, haben wir da die gleiche Idee und werden wir dann auch rangehen. Also an diese thematischen Dinge, denke ich, kommen wir im Spätsommer oder im Frühherbst, dass wir da dann auch konkret wieder Veranstaltungen zu anbieten werden, nachdem wir das Ganze grundsätzlich abgearbeitet haben. Es gibt übrigens, das ist dir ja auch bekannt und wahrscheinlich auch vielen anderen, die da schon waren, auch wieder das Angebot aus Kerpen. Die machen ja auch immer ganz hervorragende Seminare, dann mit uns gemeinsam kommunalpolitische Seminare abzuhalten. Auch da werden wir gerne drauf eingehen. Ja, die wollen auch, wir müssen reden wieder machen, nur das ist im Moment ausgesetzt, weil auch Bernd wie auch Janis sich natürlich erstmal sehr konzentrieren müssen, um sich einzuarbeiten in die kommunale Ratsarbeit. Blibla blub. Wer war da? Keiner. Ich glaube, wir warten alle auf Hans Emanuel jetzt. Ich hätte noch was. Ich pingel da mal lang. Ich hätte noch was, und zwar habe ich so ein bisschen Problem mit der Arbeit der 19 Piraten, wenn es jetzt im Bereich Kommunal geht. Wer ist 19 Piraten eigentlich? Ich bin jetzt 20, nicht so ein Nummernfan. Die 20 Piraten minus 1, die werten MDLs. Alles klar, ja, danke. Vor kurzem hatten wir eine Veranstaltung hier in Aachen am 22.05. und wir haben da keinen Piep von mitbekommen. Ha? Es muss eine Infrastruktur geben, dass ein kurzer Ping an die jeweilige Region geschickt wird, wenn irgendwas die betrifft, dann muss eine Infrastruktur her. Frag mal die Duisburger, ja. Die haben sich auch sehr gefreut über ihren Zoo und was daraus dazu kam. Aber gut, das ist, glaube ich, eine Sache, die ist jetzt nicht, ja, wir haben halt nicht für hier. Wir haben ein paar MDLs gerade da, deshalb, ja, genau. Ist sogar kommunale zuständig. Udo, du hast völlig recht, das muss besser werden. Hat bis jetzt vielfach nicht so geklappt. Klappt auch innerhalb der Fraktion manchmal nicht so gut. Ja, eine gute Frage. Biete mich gerne an, das zu übernehmen und das auch nochmal in die Fraktion zurückzutragen. Kann nur keine Versprechungen abgeben. Also eine einfache Lösung, so technisch, ne? Bin ich ein Fan von. man macht eine nette Mailingliste, die man gegenüber der Öffentlichkeit bekannt gibt, wo man sagt, wir haben übrigens die Listen eingeführt, Düsseldorf, Köln, Aachen, Bonn, hast du nicht gesehen, alle Städte in NRW, haben wir Mailinglisten eingeführt. Bürger, die Interesse an Themen haben, die diese Städte betreffen, tragen sich bitte da ein. Mit anderen Worten, das machen nur wir. Dann hast du aber diese Möglichkeit und da können dann eure Mitarbeiter oder ihr direkt, wenn die die Themen, die Tagesordnungspunkte durcharbeiten und sehen, aha, da ist was für Aachen, dann geht derjenige hin, schreibt zwei Worte dazu auf die diese betreffende Aachenliste und dann kriegen wir das halt mit. Und dann können wir noch immer den anhauen oder selber in eurem MDR, im Landtagsratsinfosystem nachschauen, aber dass wir einen Ping kriegen. Udo, das Problem ist kein technisches. Du hast völlig recht. Und ich trage das auch genauso gerne in die Fraktion. Danke. Aber ich kann dir halt nicht mehr versprechen, Udo. Ich bin jetzt wieder da, falls irgendwas ist. Kurz noch eine Frage jetzt ergänzend zu dem, was wir eben untereinander vorgeschlagen hatten, dieses Vernetzungstreffen Fachausschussmitglied aus dem Landtag mit den jeweiligen Fachausschussmitgliedern auf kommunaler Ebene. Ist das so für euch MDLs auch sinnvoll und denkbar? Ich spreche mal einfach wieder. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch von Landesebene da das Problem, dass verschiedene Fach-AKs im Moment nicht ganz so gut mit der Landtagsfraktion vernetzt sind und umgekehrt, ohne jetzt in irgendeiner Form da eine Wertung reinzulegen, klappt einfach nicht optimal an manchen Stellen. Und ich glaube, dass wir über den Dreh, das war halt auch mal eine Hoffnung der Kommunalwahl, insgesamt ein bisschen mehr Schwung in die thematische Arbeit da wieder reinbringen können, wenn wir das halt auf zwei Ebenen skalieren und wir da zusammenarbeiten. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Und für diejenigen, die sich da unsicher sind, wen wir ansprechen sollen, da müssen Frank und ich dann im Endeffekt herhalten. Wir machen den Kommunalausschuss im Landtag, dann sprecht uns an und wir sehen zu, wer dann der nächste Fachmensch dafür ist. Also auch keine Scheu haben, einfach ansprechen, anrufen, Mail, was auch immer. Toso, ich weiß gar nicht, ob jetzt bei allen 124 bekannt ist, wer von den 19 Piraten jeweils zum Beispiel wie Rohwedder für Umwelt, wie Simone für Verbraucherschutz, wie Moni für Bildung oder Dave K. für Energie. Wenn die alle genau wüssten, wer für welche Fachthemen ganz speziell zuständig ist, wäre es ja ein einfaches in dem Moment, wo man sich dann in den jeweiligen Ausschüssen engagiert, nach der jeweiligen Absprache, sich dann sofort mit denen auch in Verbindung zu setzen. Aber Sammy, da mal kurz vielleicht was Erklärendes zu beitragen. Ich bin ja auch einer von den 19. Da wäre es aber doch sehr sinnvoll, wir haben eine Piratenfraktion-NRW-Webseite, wo sich die 19 vorstellen, wo auch die Ausschüsse benannt sind, wo die 19 drin sind. Also derjenige, der etwas hier von der Landtagsfraktion wissen möchte, der kann da die Informationen finden, wer für ihn der richtige Ansprechpartner ist. Und da sind auch die ganzen Kontaktdaten. Und ich glaube mal, das ist doch... Das ist ein vorhandenes System, da muss man halt nur hingucken und wie gesagt ansprechen. Da sollte man jetzt nicht ein neues System entwickeln, dass jetzt irgendwie die Fraktion irgendwelche Mailinglisten bestückt mit neuen Informationen. Das ist klar, das war auch gar nicht gemeint, dass die das nachgucken können und wo sie es nachgucken können, ist ja auch gut, nochmal ein Hinweis von dir. Wichtig ist nur da, wo es keine funktionierenden Verbindungen gibt zwischen AKs und oder AGs und Fraktionsmitgliedern, so wie bei Bildung und Moni oder bei Energie und DFK und so, ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn das dann auch sofort in dem Moment in die Wege geleitet wird und zwar von denjenigen, die in den jeweiligen Gremien jetzt neu sitzen und dann in den entsprechenden Ausschüssen. Ganz klar. Ich meine, ich gehe davon aus, das hatte ich auch jetzt hier in unserer Fraktionssitzung gesagt, dass von den 19 hier, wir haben ja alle unsere Kontakte in die Regionen, also dass da jeder in seinem Bereich einfach jetzt guckt, sich anbietet und die Augen aufhält, weil wir wissen jetzt schon langsam, wie der Hase läuft und wie gesagt, kannst du dir auch nochmal bekannt geben, wir sind ansprechbar über die Webseite, was die überhaupt die Vernetzung angeht jetzt thematisch. Das kommt sicherlich, keine Frage. Aber es gibt natürlich auch viele, also nicht ganz so viele Sachen, die die ständig besprochen werden können. Bau- und Vergabeausschuss ist zum Beispiel was sehr Lokales. Natürlich gibt es dann vielleicht mal zum Thema Bauen hier an unseren Ausschuss Bau und Verkehr eine Rückfrage. Trotzdem ist das, sind das sehr lokale Dinge, die da besprochen werden. Kultur, Tourismus. Wir haben hier nichts mit Tourismus. Es gibt Kultur natürlich, da gibt es dann halt den einen Ansprechpartner. Also ganz eins zu eins, das lässt sich die Ausschussarbeit in der Kommune und hier im Landtag nicht übertragen, aber für fachliche Fragen, wie gesagt, in jeder Beziehung stehen wir hier zur Verfügung. Naja, vor allen Dingen auch gegenseitige Informationen. Nicht? Es gibt sicher dann von uns auch an euch Informationen, die wichtig sind. Ja, aber die Frage, die ich jetzt mal habe, da ist den normalen Ablauf. Jeder MDLer hat doch Gebiete, wo er für zuständig ist. So, ist es nicht sinnvoller, dass dieser MDLer mit eingebunden wird und gesagt wird, hier hast du eine Antwort oder das beschäftigt uns, gibt das weiter und man kriegt über den dann auch wieder eine Rückmeldung? Nee. Ja, aber die Ausschüsse sind doch komplett unterschiedlich. Also Schule im Landtag hat nichts mit Schule in der Kommune zu tun. Frank, aber das mag bei dir in Düsseldorf funktionieren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das für Sami schwieriger ist in Ostwestfalen. Das geht auch, wenn man will. Es geht alles, nur warum soll ich Moni kommen, wenn ich in einem, ich werde versuchen, in den Ausschuss für Schule, für Bildung und Kultur reinzukommen, aber wenn ich zum Beispiel nun auch noch in einem anderen Ausschuss sitze, was soll ich Moni dann damit kommen, wenn ich weiß, sie ist dafür gar nicht zuständig, da kann ich mich doch gleich an den von den 19 Piraten wenden, wenn es zum Beispiel um Energiepolitik geht, dass ich mich an Kai wende oder an sonst jemanden, das ist doch viel einfacher. Richtig, darum ging es doch, dachte ich. Auch. Ja, ich meine jetzt nur, ja gut, egal. Moni im Landtag ist für Lehrer und Unis und sonst was zuständig. Du in der Region bist für den Bau der Schule, für die Schulausstattung zuständig. So, da kann Moni gar nichts machen. Wenn die Stadt nicht investiert, investiert sie nicht. Müssen wir jetzt nicht diskutieren, Frank. Aber ich finde, das macht ein Problem deutlich, was in der ganzen Abstimmung eine sehr wichtige Rolle spielt. Also das hat jetzt nichts mit Personen zu tun, sondern es ist einfach so, dass die Sachen so kompliziert sind. Ich denke, genauso wichtig oder mindestens genauso wichtig wie die Vernetzung zwischen den kommunalen Fraktionen und der Landtagsfraktion ist auch die Vernetzung der kommunalen Fraktionen untereinander. Wir haben da ja nun wirklich das tolle Tool kommunalpiraten.de, wo Anträge aus unterschiedlichsten Ecken Deutschlands zusammengetragen werden, mit einem Blick darauf, ob sie in einer anderen Kommune womöglich auch Relevanz haben und man sich da bedienen kann. Da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, das intensiv zu nutzen. Wie war das? Kommunalpiraten.de? Ganz genau. Bevor wir jetzt da in die Tool-Dingens reinkommen, nochmal von der Fraktion aus die Einladung an alle, egal ob ihr euch jetzt an einen geografisch zugeteilten MDLer wenden wollt bei Landessachen oder wenn ihr da irgendwie Nachfragen habt oder einen thematisch zugeordneten, völlig wurscht, Hauptsache ihr verbindet euch, meldet euch da, umgekehrt ist das viel schwieriger. Also habt da keine Scheu, schreibt eine Mail, ruft an, wir sind alle ansprechbar dafür. Da will ich ganz bestimmt überhaupt niemanden ausnehmen. Und wir haben auch immer Kontingente für Führungen und Veranstaltungen im Landtag. Meldet euch dafür auch, bietet das auch kommunal an, wenn ihr da mal eine Schule besucht oder sowas, dass der Landtag besucht werden kann. Das ist immer ein schönes Zückerchen. Oder kommt auch gerne selber vorbei. Oh, ich soll das Mikro lauter machen. Ich versuche einfach näher dran zu gehen, weil ich muss gleich weg. Macht das einfach, sprecht uns einfach an. Hinzu kommt ja, dass das Problem vielleicht insofern gegenüber dem jetzt bestehenden zwischen den Ausschüssen im Landtag und den Arbeitskreisen der Partei vielleicht entschärft wird bei den Fraktionen dadurch, dass man einen angestellten Fraktionsgeschäftsführer hat, der viel von dieser Kommunikation übernehmen kann in seiner Arbeitszeit. In seiner Arbeitszeit, was sonst eben so nebenher laufen muss. Na, also nutzt die Leute auch dafür. Ja, bitte nicht den von der Landtagsfraktion nehmen. Den haben wir eigentlich für innere Aufgaben. Nein, ich meine die Fraktionsgeschäftsführer, die es jetzt auf kommunaler Ebene geben wird, überall. Oder fast überall, da wo Fraktionen gebildet werden können. dass der eben die Kommunikation, also dass der eben auch viel dieser Kommunikationsaufgaben wahrnehmen kann für die einzelnen Mandatsträger vor Ort, wenn es darum geht, jetzt mal das eine oder andere weiterzuleiten an euch. Parteipolitisch mit der eigenen Fraktion und dann Fraktionsgeschäftsführer, wo ich in einer Fraktion dann sitze, unter Umständen, die aus zwei Linken und mir besteht? Das wäre dann zum Beispiel ein Teil eurer Fraktionsvereinbarung, dass, wenn Sachen extern einzuholen sind, dass die dann eben bei beiden Parteien eingeholt werden. Womit eigentlich wir jetzt, weil wir gerade das Wort Fraktionsvereinbarung hatten, wir schon wieder bei Hans Emanuel sind, der jetzt, glaube ich, auch zurückgekehrt ist. Und wir jetzt, wenn es nicht weitere Fragen zu diesem Block gibt, wir in die einzelnen Kommunen weitergehen würden zur Besprechung spezieller Probleme. Oder gibt es noch zum bisher Besprochenen noch allgemeine Fragen? Ich würde gerne eben was einschieben, was ihr vielleicht im Chat nicht gesehen habt. Der Uwe, der Mitkrieger, hat in den Chat geschrieben, vernetzt euch auch im Hinblick auf den ABPT vorher. Was braucht und erwartet ihr als Kommunalpiraten seitens eines BUFO? Ihr habt das Wort und die Stimme und kommt zum ABPT und vertretet die Interessen eurer Piraten und Wähler in Halle vor Ort bei den BUFO-Wahlen. Ich gebe das einfach nur mal zur Kenntnis. Eigentlich vertretet ihr die Interessen eurer Wähler in eurem Rat. Das sehe ich auch so, ja. Ich weiß auch nicht, was uns da ein BUFO helfen soll. An der Stelle zu dem, was der Toso gerade gesagt hat, das ist eben auch ganz wichtig. Ihr seid jetzt Ratsmitglieder und Piraten, aber das sind zwei Sachen, die viel miteinander zu tun haben, aber es sind auch voneinander getrennte Sachen. Ihr werdet viele Dinge als Ratsmitglieder tun, die nicht unbedingt was auf dem Tisch zu suchen haben, zum Beispiel. Ja, also ihr habt nicht öffentliche Sitzungen, ihr kriegt auch mal die eine oder andere Informationen unter der Hand gesteckt. Da müsst ihr zukünftig trennen zwischen Mandat und Partei und überlegen, wo die Schnittpunkte sind und wo sie eben nicht sind. Also was BUFO und oder Bundesebene und Kommunales zu tun haben miteinander, haben alle gemerkt, die eigentlich gehofft haben, dass wir mehr als 2,1% kriegen. Ja, völlig richtig. Hast du völlig recht, Hans-Emanuel. Nur hast du halt weder als Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen noch als Mitglied eines Rates einen anderen Aufschlag bei der BUFO-Wahl als jedes ganz normale Parteimitglied. Wahlen, die zu Räten und zum Landtag stattfinden, heben einen jetzt nicht darüber hinaus. Ich wollte es ja auch nur vorgelesen haben, falls jemand dazu noch einen Kommentar abliefert. Ansonsten hatte sich das für mich damit eigentlich erledigt. Nichts gegen Uwe, aber das nützt uns sehr wenig. Dass wir alle hinfahren sollen, ist klar. Ich würde gerne noch was zu einer anderen Sache, die ebenso nebenbei kam, sagen, die ich wichtig finde. Nämlich, ich glaube, das war auf eine Frage oder eine Bemerkung von Sammy hin, die Frage, wenn Informationen eingeholt werden, dass sie von beiden Seiten eingeholt werden, wenn man in der gemeinsamen Fraktion mit einer anderen Gruppe ist. Ich finde das ganz wichtig, dass geklärt wird, dass die entsprechende, ich sag mal, man wäre in der Fraktion der Grünen, dass sowohl die Grünen in den Räten als auch die PIKO dann Ansprechpartner für solche Dinge sein müssen, sowohl die Landtagsfraktion der einen wie der anderen Seite, je nachdem, mit wem man da in der Fraktion ist, dass wir darauf achten und nicht uns plötzlich so unter der Hand durch zum Teil einer politischen Struktur einer anderen Partei machen lassen. Ja, das finde ich auch. Das ist sehr gut gesagt und da müssen wir wirklich aufpassen. Ergänzend dazu, weil du sagst, die PIKO ist eben auch Ansprechpartner für die Mandatsträger, wie das zukünftig stattfinden soll außerhalb dieses vorhin besprochenen Bildungsauftrags, darüber wird sicherlich dann auch zu reden sein, denn sehr gerne machen wir eine Beratungspraxis, wie sie bei den anderen kommunalpolitischen Vereinigungen gang und gäbe ist, aber wie gesagt, das ist nicht durch unsere Bezuschussung abgedeckt. Ja, also in dem Moment, wo das bei uns Ressourcen bindet oder auch neue Ressourcen geschaffen werden sollen, neue Strukturen geschaffen werden sollen, müssen wir uns halt alle an einen Tisch setzen und überlegen, wie wir das bewerkstelligen. Ne? Auch ohne Landtagsmittel, die dem Bildungsauftrag zugeordnet sind. Was ich von der Landtagsfraktion aus wichtig finde, in eine ähnliche Richtung ist, sich stark bewusst zu sein, dass eine Reihe Fraktionen gebildet werden, Gott, das deutsche Futur, gebildet werden zwischen Piraten und unabhängigen Wählergemeinschaften, das ist natürlich auch eine Chance, politische Basis eventuell zu verbreitern. Und in solche Einladungen, ich sag mal, wenn die Planungsausschussmitglieder eingeladen werden, dann durchaus offen dafür zu sein, dass, ich nehme unser Beispiel aus der künftigen UWG-Piratenfraktion in Iserlohn, möglicherweise auch der UWG-Vertreter dann da mitkommt. Und wir natürlich auch, da habe ich keine Hemmung, in so einem Fall dann auch mal zum Landesverband der Freien Wähler gehen. Klar, das ist deren Organisation. Das ist überhaupt ganz wichtig, dass man so Barrieren im Kopf ein bisschen beiseite räumt. Ich nehme ja immer mal wieder gerne auch an Seminaren teil, die von der politischen Konkurrenz veranstaltet werden und treffe da auf ganz lustige und engagierte Leute. Und das kann ich auch jedem nur nochmal mitgeben. Das sind alles Aktivisten. In der Kommunalpolitik wird keiner reich. Wenn es jetzt nicht gerade der Präsident vom Schützenverein ist, der dieses Ratsmandat unbedingt braucht, um sein Prestige zu stärken, dann sind das doch oft sehr, sehr idealistische Leute, die in ihrer Stadt was bewirken möchten. Und da sollte man nicht sofort die politischen Scheuklappen aufsetzen. Und da kann man viel bewegen mit denen. Barrieren im Kopf sollten wir Piraten doch wohl wirklich nicht haben. Das will ich hoffen, nur halt denkt man manchmal eben, wir haben die Weisheit gefressen und andere Parteien sind erstmal böse, ja, oder andere Parteivertreter, das will ich jetzt keinem persönlich unterstellen, aber da muss man, also ich denke einfach, da sollte man sich die Freiheit erhalten im Kopf. Also ich meine, wir werden in den nächsten Jahren immer wieder die Situation haben, dass wir zu irgendwelchen Runden, sei das sowas wie dieser heute Abend oder irgendwelche Kreise, wo es jetzt darum geht, kommunal vernetzt, dies und das Thema, und dann einer aufsteht und sagt, ich bin der Willi Meier und ich komme aus Dingstadt, ich bin zwar FDP-Mitglied, aber da in der Fraktion FDP-Piraten und bin da jetzt mitgekommen. Und das ist eine Chance für uns auch zu zeigen, dass wir kommunikationsfähig sind. Ich habe da noch eine ganz andere Frage, gerade jetzt Opposition und Fraktion im Landtag. Meine Einschätzung von dir, im Moment haben wir ja nur Erfahrung, wie man als Oppositionspartei arbeitet. Ein Tipp mal, ob es nicht auch lohnenswert, wenn man das Angebot hat, bei der regierungsstärksten Fraktion Hospitant oder Dings zu sein, um halt entsprechend auch vielleicht mal was umzusetzen. Mein Ratschlag vorhin, das nur im äußersten Notfall zu tun, in der großen Fraktion als ein Pirat dann Mitglied zu sein, bezieht sich auch darauf. Was sehr sinnvoll ist oder sein kann, ist Teil der in Anführungsstrichen Regierungsmehrheit auf kommunaler Ebene zu sein. Das kann sich ja ergeben, je nachdem, wie die Mehrheiten sind. Wir haben in Bayern ja jetzt einen Fall, ich glaube Regensburg war es, wo die Piraten gemeinsam mit anderen zusammen Teil einer rot-grünen irgendwie Mehrheit sind. Das ist sinnvoll, aber dafür musst du ja nicht Mitglied der anderen Fraktion sein. Also wenn rot-grün ist, dann werden die Grünen auch nicht Mitglied der SPD-Fraktion. Also da bleibt das eben vorhin schon Gesagte nach wie vor bestehen. Wie viel Einfluss hast du als Fraktionsmitglied? Ich nehme das vorhin mal zitierte Wuppertaler Beispiel. Wenn 19 Sozialdemokraten und ein Pirat dann da sitzen, wie viel Einfluss wird der wohl da haben in der Fraktion? Aber um Teil einer politischen Mehrheit, die den Haushalt verabschiedet und wesentliche politische Dinge in der Stadt trägt, zu sein, das kann ich mir als sehr sinnvoll vorstellen. Wäre auch was, was ich anstreben würde, aber eben als eigenständige Kraft. Deswegen frage ich ja explizit Hospitant, nicht Fraktion. So, als Fraktion bist du ja einer von 19. Hospitant, hatten wir vorhin schon mal. Wenn man keine Fraktion mit einem anderen Partner hinkriegt, Lage scheint ja in Düsseldorf so zu sein, und wenn man keine vernünftige Gruppe hinkriegt mit anderen, und wenn es keine kleine Fraktion gibt, wo man als Mitglied zumindest ein gewisses Gewicht hat, wenn man da noch zusätzlich aufgenommen wird, dann ist natürlich, aber dann erst meiner Ansicht nach, Hospitant in der großen Fraktion noch besser als gar nichts. Die Frage war jetzt als Tipp, sollte man, wenn man nur Hospitant sein kann, weil man halt nicht aufgenommen wird, lieber zur Regierung oder lieber zur Opposition gehen? Was würdest du oder was kann man raten? Ich würde in so einem Fall nicht Hospitant werden, sondern sagen, wenn euch die eine Stimme fehlt bei der Mehrheit, da kann man ja drüber reden. Es ist eure Sache, dass ich endlich einen Sitz im Planungsausschuss kriege. Dann regelt das bitte mal. Das kann der, können die auch so beschließen. Die können den einen Sitz auch abgeben oder sowas, wenn ich sowas haben will. Ich bleibe zwar selbstständig, aber ich berate gerne mit euch den Haushalt. Wir haben da 3-4 Anträge der Piraten, die da rein sollten. Also ich würde das versuchen, als Nicht-Hospitant der Fraktion zu machen. Es gibt auch eins unterhalb Hospitant. wenn die SPD sagt, ach komm, jetzt kommst du bei uns in die Sitzung, ist doch besser, wir beraten dann da zusammen, dann kannst du sagen, ist klar, solange über den Haushalt geredet wird, komme ich gerne zu euren Sitzungen. Können wir ja danach wieder anders machen. Deswegen musst du nicht formell hospitant sein, dass die dich zu einer Sitzung einladen oder zu mehreren. Hospitant, also nehmen wir das SPD-Beispiel, bezieht sich auf andere aber genauso, beinhaltet dann immer so ein bisschen, du bist da so halb angeschlossen. Ich erinnere mal an die Kommentare, als ein gewisser Piratenabgeordneter die Piraten verlassen hat, wie alle hinterher geguckt haben, wo der jetzt wohl hospitieren wird. Ich verstehe das, die Problematik sowieso nicht ganz. Ich meine, wenn wir schon einmal im Rat sind, dann, egal jetzt ob Stadt oder Kreis, dann besteht ja die Möglichkeit, sich immer zwischendurch, wie die berühmten Flurgespräche, mit allen Leuten zu unterhalten, zu fragen, zu lernen, einfach beim Zuhören auch und auch in den verschiedenen Ausschüssen, wo die anderen ja auch sitzen. Naja, man kann doch auch bei richtigen Gesprächen sein. Also, nimm an, ich nehme jetzt unsere Stadt hier, da kenne ich es nur am besten. In Iserlohn gibt es halt unklare Mehrheiten. Und es gibt ein gewisses lockeres Bündnis von SPD, Grünen, FDP und Linken, was zusammen aber jetzt nicht mehr so klar die Mehrheit hat. Wenn die dann nur eine Besprechung machen und wollen einen Haushalt gemeinsam miteinander diskutieren und ich wäre jetzt noch fraktionslos, was hindert mich denn zu sagen, also liebe Leute, ich kann mir vorstellen, einen Haushalt mitzubeschließen, ladet mich mal dazu ein. Natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen, das machen die anderen ja auch so. Das ist ja keine formale Gemeindeordnungsrunde, da können sie dich doch dazuhören. Und die können dich ja immer überzeugen. Wenn sie gute Argumente haben, ist doch wunderbar. Dann bist du da halt bekannt als jemand, den man auch sachlich überzeugen kann. Und go! Genau, das würde ich 100% unterschreiben, was Toto sagt. Und so würde ich auch an die anderen rangehen. Ich würde nicht dahin gehen und sagen, also jetzt muss ich unbedingt meinen Antrag aushandeln. Zuerst mal versuche ich zu sagen, Leute, ich habe hier andere Sache für den Haushalt und die ist doch sinnvoll. Vielleicht überzeugt euch das. Die Karte ziehen zu sagen, also sorry, aber wir Piraten müssen dieses eine Ding nur auch durchbringen. Das ist erst der zweite Verhandlungspunkt, der Deal zu machen. Gut, wollen wir dann in den Block reingehen, Einzelfragen, einzelne Kommunen oder hat sich das auch schon jetzt erledigt über die Gesamtdiskussion oder gibt es noch allgemeine Fragen? Ansonsten würde ich jetzt vorschlagen, kommt mit euren lokalen Problemen. Ich hätte eine spezielle Frage. Eine vorab. Derjenige, der jetzt eine örtliche Frage stellt, sage bitte zuerst, um welchen Ort oder Kreis oder so es geht. Es handelt sich bei mir um Sendenhorst, um den Stadtrat. Ich habe hier im Chat mal den Link zur Sitzverteilung, also da kannst du links oben auf Sitzverteilung klicken. Ich bin einzelner Pirat und man braucht mindestens 2 Leute für eine Fraktion. Erstmal Glückwunsch zu den 3,9%. Ja, klasse Ergebnis in Sennenhorst und blöde Zusammensetzung des Rates, weil, wie du schon festgestellt hast, die nächst kleinere Gruppe ist die FDP mit 2 Sitzen, die sind Fraktion, das heißt niemand braucht noch jemanden, um eine Fraktion zu bilden. Richtig, da kommen wir auch dann direkt zu meiner Frage, mit welchem Pfund kann ich jetzt wuchern? Also was könnte ich den anderen anbieten, was für die noch sinnvoll wäre, nützlich oder irgendwas, dass ich vielleicht mit denen Fraktionen bilden könnte? Zunächst gibt es ja keine Ratsmehrheit dort, ne? Also das ist vielleicht ein Plus. Darf mal kurz fragen, was BFA ist? BFA ist die Freie Wählergemeinschaft bei uns, die heißen Bürger für aktive Kommunalpolitik. Die wären auch meine Favoriten, weil die Schnittmenge mit denen am größten ist. Also mein Vorschlag, das nimmt das auf, was ich vorhin schon immer gesagt habe, wäre, sich morgen mal ans Telefon zu setzen oder wie auch immer und die Vorsitzenden, Sprecher oder was auch immer von BFA und FDP anzurufen, das sind die nächsten beiden kleineren Fraktionen, und die mal um Gespräch zu bitten, dass man sich mal kennenlernt. Ist klar, dass man Favoriten hat. Wer jetzt die BFA, sagst du, völlig klar. Hat ja nichts mit der FDP geredet zu haben und dann hat man sich mal kennengelernt und sagt, wir sehen uns die Jahre ja öfter. Und dann zu gucken, ob es da ein Interesse gibt an einem weiteren Fraktionsmitglied, ob man da tatsächlich sagen kann, also ich möchte nicht alleine arbeiten als Pirat, sondern wir haben hier ein paar Leute, die das zusammen machen. Habt ihr ja sonst auch nicht so gut abgeschnitten bei der Wahl. Und wir möchten schon auch in ein paar Ausschüssen da Piraten haben. Dafür unterstützt man natürlich dann auch die Gesamtfraktion, ne, und so weiter. Also da ist schon auch ein gewisses Verhandlungspotenzial von dir da, was die Stärkung der Sitzzahl der jeweiligen Fraktion angeht. Dann ist das wichtigste Pfund, womit du wuchern kannst, deine Person, wenn du der Ratsherr bist. dass die den Eindruck haben, ja, das wird sich lohnen, den bei uns dabei zu haben. Und die sind ja auch kleine Gruppen, also vor allem die BFA, aber notfalls vielleicht ja auch die FDP, weiß ich nicht. Das heißt, das könnte auch ein Argument sein. Und wenn sich das dann zusammen ergibt, kann man zu denselben Übereinkommen kommen, die wir vorhin immer schon besprochen haben. Da geht es dann um Antragstellungen, um Sitze in Ausschüssen, um was passiert, wenn eine Seite eben einen Antrag hat, den die anderen nicht wollen, dass der wenigstens auch gestellt wird, etc. Das hatten wir ja alles. Ja, genau, das habe ich auch alles mitgehört, das ist alles wunderbar. Ich dachte nur, vielleicht könnte ich denen auch dann so Sachen beibringen wie, hey, benutzt doch mal ein Pad. So, hier können wir alle zusammenarbeiten an einem Antrag oder sowas zum Beispiel, ohne dass wir direkt vor Ort sein müssen. Das ist, was ich meinte, dass du persönlich halt auch deine Fähigkeiten und Begabungen mitbringst und deutlich machen kannst, wie du die der gesamten Fraktion zur Bereicherung dienen lassen kannst. Da kannst du auch Überraschungen bei erleben. Wir mussten feststellen, dass alles mit der örtlichen UWG super lief in der Übereinkunft. Ich hatte ja schon erzählt, wir haben es praktisch stehen. Eine gemeinsame Fraktion. Nur eins nicht. Dokument und Einladung per E-Mail geht bei denen nicht. Ist wohl so. Ja, die anderen sind auch, ich würde jetzt nicht sagen direkt komplett Offliner, aber nicht so internetaffin. Das ist, teilweise sind die froh, wenn die ein Tablet bedienen können. Das ist schon, naja. Ob ich bei der 80-jährigen künftigen sachkundigen Bürgerin unserer gemeinsamen Fraktion, die aus den Reihen der UWG kommt, mit der wir politisch super klarkommen, nun ausgerechnet irgendeine Unstimmigkeit dadurch entstehen lassen soll, dass sie jetzt nicht mal einen Computer hat. Das glaube ich, kann ich auch sein lassen. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Nee, und bei der BFA war ich halt auch schon ein paar Mal auf Fraktionssitzungen. Die machen die öffentlich, was ich sehr gut finde. Also die sind auch sehr für Bürgerbeteiligung. Und jetzt kam heute zufällig die FDP auf mich zu, ob ich nicht Interesse hätte, mal mit denen zu sprechen. Das habe ich natürlich sofort angenommen und werde jetzt die nächsten Tage da mal lauschen gehen. Kleine Anmerkung dazu zum Punkt, was auch noch, in vielen Räten ist es so, dass zwar Fraktionen sehr klein, wie bei euch mit zwei sein können, aber dass zum Beispiel Besitzung oder Entsendung von Leuten zum Beispiel in Aufsichtsräte von kommunalen Betriebe oder so irgendwas, eine höhere Hürde an Fraktionsmitglieder angesiedelt ist. Da sollte ich dich mal bei euch erkundigen, wie das ist. Und das wäre vielleicht ein Punkt, das du ins Gespräch bringen könntest. Da ist Thüringen in einer anderen Situation. Das hatten wir vorhin auch schon diskutiert. Ich verweise nochmal darauf, in Nordrhein-Westfalen gehen jetzt die Sachen zuerst mal, und das wird in den allermeisten Fällen so sein, in der interfraktionellen Übereinkunft vor der ersten Rats- oder Kreistagssitzung. Darf ich kurz eine Frage stellen? Ich habe jetzt richtig von zwei ist bei euch Fraktion, ne? Ja. So, das, was du abklären wolltest, wenn ich jetzt das hier sehe in Sendenhorst. Das heißt, die BFA könnt ihr auch einen abgeben, ja, ohne dass sie ihren Fraktionsstatus verliert, richtig? Warum sollten sie das tun? Moment, es ist doch einfach so, dass normalerweise, wenn du jetzt eine Gruppe oder eine Zweckbündnis machst, würde die Piratenpartei auf, ich sag jetzt mal Fraktion, aber abstimmungs- und technisch, arbeitstechnisch, kann er bei der BFA weiterarbeiten oder nicht? Ist doch besser als ein Vierersitz, wo ich keine Rechte habe. Wenn das im Münsterland so ähnlich ist wie in Ostwestfalen und im Sauerland auf dem Lande, und wir reden ja hier nicht von einer Großstadt, dann machst du so eine Sache besser nicht. Also das sorgt am Ort schon für ziemliche Spannungen. Das hieße ja auch, die wollen sich einen zweiten Sitz in den Ausschüssen erschleichen, den die BFA ja sowieso hätte. Und außerdem sind doch die Gruppen, weder die Piraten noch die BFA, noch übrigens auch vor Ort die FDP, voraussichtlich so viele Leute, dass die nun locker überall gleich doppelt besetzt sein könnten. Es wäre auch etwas seltsam, wenn man dann auf den zweiten Blick auch noch sieht, dass sich dadurch die Kosten verdoppeln. Zwei Büros und zwei Fraktionsmitarbeiter. Also das ist sowas, das geht zwar, was du im Kopf hast, Frank, das könnte man sich zwar jetzt vorstellen, genau, was da unten steht. Also ich wüsste, was ich schreiben würde, wenn ich der Lokaljournalist wäre, aber fett. Ja. Ja, nee, das hatte ich auch irgendwie gar nicht so ins Auge gefasst. Ich würde das gerne mit der BFA hinkriegen, aber wenn es mit der FDP geht, könnte ich da auch mit leben. Also es spricht auch nichts dagegen, mit beiden zu reden, übrigens auch mit CDU und SPD, ja. Also ja, gerade im ländlichen Bereich ist es so, dass es viel mehr noch darauf ankommt, wer da wie man persönlich miteinander klarkommt und redet. Also ich würde immer auch, das werde ich auch tun hier jetzt, nachdem wir unsere Fraktion gebildet haben, selbstverständlich werde ich mit sämtlichen Fraktionen reden. Ich werde auch mal guten Tag bei der AfD sagen, auch wenn ich mit denen nicht zusammenarbeiten will. Aber man kann sich zumindest ja mal höflich benehmen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich verstehe mich mit denen allen super. Das läuft prima. Also ist nicht so, ich bin hier auch im Schützenverein und da sind die auch alle drin. Das ist hier im Münsterland wahrscheinlich genauso wie im Sauerland. Von daher, da habe ich überhaupt keine Probleme mit, nö. Ansonsten ist es ja nicht so, dass ihr da wahrscheinlich einen CDU-Bürgermeister habt, oder? Ja, wir haben jetzt so gerade eben noch wieder einen CDU-Bürgermeister, ja. Dann wäre ja sozusagen deine Stimme, die der CDU zu einer Mehrheit fehlen würde im Rat. Ja. Das sollte man dann vielleicht doch besser lassen. Und außerdem, wenn man bedenkt, dass wir gegen Fraktionszwang sind, du musst ja bei solchen Vorgesprächen auch mit den jeweilig in Frage kommenden immer eines klären, dass man sich selbstverständlich abspricht und Dinge klärt vorher, aber in bestimmten Fällen auch wohl bitte seine eigene Stimme behält und auch einfach mal anders kann. Und das wird bei bestimmten Parteien dann so sein, dass du immer anders stimmst und das gibt von vornherein böses Blut. Also das würde ich lassen. Also CDU-Piratendings machen. Wie bitte? Also innerhalb der Fraktion gibt es Fraktionszwang, aber doch nicht, wenn die CDU mit den Piraten in die Regierung geht und der Oberbürgermeister hat die entscheidende Stimme. Ja, es gibt auch innerhalb einer Fraktion, je kleiner der Ort, desto weniger gibt es auch bei der CDU nicht zwingend Fraktionszwang. Übrigens ist kommunal zu beobachten, gerade in den kleineren Orten, dass der Fraktionszwang bei der SPD viel stärker ist als bei der CDU. Bei der CDU kommt das alle Nase lang vor, dass Leute auch mal anders stimmen. Das, denke ich, kommt aus dem Unterschied der Milieus, wo die herkommen. Aber das können wir jetzt lang und breit diskutieren. Das hilft uns jetzt nicht weiter, glaube ich. Nee, hier ist die CDU, also die haben einen Fraktionszwang. Und die hatten auch bisher die absolute Mehrheit und haben damit Sachen durchgedrückt, die einfach auf keine Kuhhaut gehen. Und das könnte ich mit mir gar nicht vereinbaren, das dann mitzutragen. Ja, also, das spricht doch aber jetzt von allem, was wir gehört haben, vieles dafür, dass der Versuch, mit der BFA zu arbeiten, einen Sinn machen kann und auch vielleicht mit denen zusammen eine Fraktion zu bilden. Dass es außerdem sicher sinnvoll ist, ein gutes Verhältnis zur FDP und SPD zu haben, weil nur zusammen kriegt man da auch eine andere Mehrheit hin. Ne? Das heißt ja nicht, dass man nun mit hasserfülltem Gesicht jedem CDUler begegnet. Nee, ganz klar, eindeutig. Also ich komme super mit denen allen privat aus, ist überhaupt kein Thema. Nur was die da im Rat gemacht haben, das ist halt so eine Sache. Und ich habe auch bisher überall im Wahlkampf immer gesagt, wenn die Idee gut ist, dann ist mir auch egal, von wem die kommt. Ja, wenn die Idee gut ist, dann stimme ich auch bei der CDU dafür. Das ist mir egal, wenn die Idee gut ist. Also ich möchte jetzt nochmal sagen, weil wir wollten ja hier jetzt nicht so sehr, so verbleiben wir natürlich je später der Abend, desto eher rein, die politischen Verhältnisse diskutieren, sondern die formalen Möglichkeiten auch. Genau. Wenn du sowas machst, würde ich natürlich darauf achten, dass wenn du mit der BFA zum Beispiel eine Fraktion bildest, die dann 4 Ratsmitglieder hat, dass eben auch mehrere Ausschusssitze von Piraten besetzt werden. Und in übrigen Ausschusssitzen auch öfter Piraten als Vertreter sind. Das heißt, dass auch mehrere von euch in die Arbeit der Gesamtfraktion mit eingebunden werden. Und dass auf jeden Fall vereinbart wird, dass die Fraktion eben auch als gemeinsame Fraktion auftritt und nicht nur als BFA-Fraktion. Und dass Anträge, die nur eine von beiden Seiten so sieht, das kann ja bei aller Einigkeit auch mal passieren, dass es einen Antrag der Piraten gibt, wo die BFA sagt, nee Leute, das ist nur nichts für uns, dass doch klar ist, dass die Fraktion den Antrag auf die Tagesordnung bringt, auch wenn ebenso klar sein muss, dass die BFA-Ratsmitglieder dann nicht dafür stimmen müssen. Ja, cool. Ich danke für die Antworten. Ich bin unheimlich fertig. Ich hatte so einen langen Tag. Ich muss mich jetzt verabschieden. Danke, danke. War echt super cool. Bei Gelegenheit könntest du uns mal erzählen, was mit den Grünen bei euch passiert ist. Grüne gab es hier noch nie. Cool. Also die sind praktisch nicht existent. Der nächste Grünen-Ortsverband ist in Drenn-Steinfurt und die haben mit der SPD zusammen einen Bürgermeisterkandidat aufgestellt und der hat mit 128 Stimmen Mehrheit gegen den bisherigen immer haushohen CDU-Kandidaten gewonnen. Das war eine kleine Sensation. Aber hier in Sendenhorst keine Grünen. Es gibt ja auch in Deutschland, guckt nur mal auf die Liste, auf die Seite der Kommunalpiraten bundesweit, es gibt auch Orte, wo man sagt, wieso sind denn die Piraten eine gemeinsame Fraktion mit der SPD und man stellt fest, das sind 3 Leute, 2 SPDler, ein Pirat. Es gibt alles Mögliche vor Ort. Mhm. Ja, aber Hans Emanuel, ich weiß nicht, wer die gesteckert hat in den kleinen Städten, hier die CDU keinen ausgetretenen Fraktionsstatus hat. Ich glaube, dann solltest du mal überdenken. Also ihr mit absolut mehr, die drücken hier überall Dinge durch, die gehen echt auf keine Kuhhaut. Und wenn da ein Abweicher dabei ist, der ist garantiert im nächsten Periode nicht mehr im Rat. Das ist ein Ding, was sicher ist. Na, gibt halt örtlich offensichtlich ganz verschiedene Sorten Mäuse. Was gibt's jetzt noch an konkreten Fragen aus Orten, wo ihr sagt, da hätten wir gerne nochmal nachgefragt? Ja, ich hätte noch was. Wie ich vorhin schon meinte, ich bin ja in den konkreten Verhandlungen da mit ProHam. Und die haben halt schon gesagt, dass sie gewisse Ausschüsse haben wollen. Da bleiben jetzt einige für uns übrig. Beschwerdeausschuss, Personalausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, den haben sie Gott sei Dank nicht ganz wahrgenommen. Umweltausschuss und Kulturausschuss, bei den beiden muss ich mich jetzt noch entscheiden, weil sie halt so ein bisschen gesagt haben, die Ausschüsse wollen wir haben und aber nur in dem Verhältnis. Ja, ich weiß halt nicht genau, wie doll ich jetzt noch verhandeln soll. Also, und wie wichtig, ja, also dieser Personalausschuss, hast du ja schon gesagt, dass der recht wichtig sei, ne? Sind die ohne dich eine Fraktion? Die sind ohne mich keine Fraktion, die sind ohne mich eine Gruppe. Dann hast du doch eine ganz gute Position. Ja, ja, klar. Und der Austausch muss ja auch wichtig sein. Da, wo die Ausschussmitglieder sind, bist du Vertretung und umgekehrt. Und dann kann man wohl ein bisschen handeln, würde ich sagen. Ist genau das, was Sammy sagt. Aber du musst für dich intern, das ist generell, ne, in jedem Deal und wenn du einen LKW voll Autos verkaufen willst, du musst für dich halt wissen, dass du nicht alles kriegst, was du haben willst. Und welche Priorität was für dich hat. Und das gibt dann sowohl objektive Prioritäten, wo du sagen musst, das ist einfach mal wichtig. Und es gibt auch subjektive Prioritäten. Du sollst da arbeiten, also was dir persönlich auch jetzt was bedeutet. Und das musst du irgendwie für dich in Einklang bringen, auch mit deiner Gruppe vor Ort, ne? Ja. Und so musst du verhandeln. Und man kann Überraschungen erleben, dass man da offene Türen einrennt. Also man soll sich nicht gleich in den Schützengraben begeben. Ja. Da macht man erstmal ein Sondierungsgespräch und erzählt sich so gegenseitig, was einem wichtig ist, und dann geht man weiter und sagt, okay, wo sind wir jetzt, wo ist jetzt Konflikt? Und da kannst du ruhig selbstbewusst rangehen. Ihr braucht als Piraten die Fraktion und die Wählergemeinschaft Hamm braucht sie auch. Ich habe dann mir gedacht, wenn die das schon so machen, also dass sie quasi doppelt den Joker ausspielen, dass ich dann aber sage, soweit wir als Fraktion den Vorstandsposten irgendwann irgendwo bekommen in einem Ausschuss, dass der dann an uns geht. Erstens, wie wahrscheinlich ist es, dass man einen Vorstandsposten bekommt als so kleine Fraktion? Und zweitens, ja, ist das ein ordentliches Vorgehen oder werden die das sowieso ablehnen? Das ist mal eine Rückfrage. Was hältst du vom Sportausschussvorsitz? Nicht viel, aber ich hätte halt einiges vom Rechnungsprüfungsausschussvorsitz. Eben, es kommt drauf an, was. Ne? Also generell ist Vorsitz nicht unbedingt was Erstrebenswertes. Es kommt jetzt sehr darauf an, was. Irgendein Vorsitz wird man schon kriegen. Aber wenn das ein nervtötender Ausschuss ist, dann lassen ihn doch besser die anderen machen. Aber letztendlich musst du dir auch nicht gleich vorsetzen lassen, so und so ist das, friss Vogel oder stirb. Ja. Martin, in so eine Position, in so eine Verhandlung gehst du natürlich am besten, wenn du auch sagen kannst, hier kann ich was. Das mache ich schon lange, da habe ich mehr als nur Ahnung und deswegen würde ich das auch gerne weitermachen. Ja. Gut. Und was wir immer festgestellt haben bei solchen Diskussionen, du musst am Anfang, auch wenn es weh tut, schon deutliche Fehler einschlagen. Also du musst das echt austarieren, wo du hingehen kannst. Und genau das versuchen die gerade mit dir zu machen, hört sich so an. Hast du eigentlich auch mit der FDP gesprochen? Weil die sitzen doch in der gleichen Situation wie die Hammer, oder nicht? Ja, habe ich noch nicht, weil ich ProHam halt schon ganz früh angesprochen habe. Da haben wir schon quasi ziemlich Verbindungen aufgebaut, was ich auch nicht schlecht finde. Also da ist vielleicht sogar die Möglichkeit, dass man da ein paar Leute von denen auch zu den Piraten bringen kann. Ist ja auch eine Doppelmitgliedschaft möglich. Von daher habe ich da ganz klar schon sehr früh auch auf die eingeschossen. Ne? Ja. Aber wenn du die Zeit hast, ist auch eine Frage, wie viele Stunden am Tag du damit zubringen kannst, spricht die Sitzverteilung dafür, auch mal ein Gespräch mit der FDP zu führen. Vor allem die Frage, die ich habe, wer ist denn bei euch an der Regierung? Oder war? Das ist, wird jetzt auch gerade entschieden. Alles steht auf der Kippe. Schwarz kann mit Rot koalieren oder mit Grün, mit gelber Duldung. Ja, bitte? Martin, wenn du ein Gespräch vielleicht dann doch noch hast mit der FDP, würde ich das auch ruhig den Leuten davon pro Hamm sagen, dass du das tust. Das könnte unter Umständen deine Position auch ein bisschen stärken. Ja, ja, das man kann halt sowas, nicht passieren. Manchmal ist es auch eine nette Idee, sowas ganz elegant mal und zu machen. Nee, Moment, Donnerstag 17 Uhr, das klappt nicht. Da habe ich den Termin bei der FDP. Wie wäre es jetzt mit Freitag? Ja. Ja. Ja, also genau. Darf ich mal eine Frage stellen? Also wie gesagt, wir sind ja Piraten und sind eigentlich ziemlich stark. Das war eben schon in Sendenhorst. Normalerweise, du bist doch auch so, wie eben schon sagst, der Königsmacher mit deinen 29 Sitzen, wo die anderen eigentlich noch jemanden Dritte brauchen. Ist da überhaupt schon mal bei euch so die Überlegung gewesen? Warum die FDP mit zwei, ich kann auch alleine mit euch und dem Bürgermeister die Regierung stellen, um was zu verändern in Hamm? Ja, also ich weiß nicht, das möchte ich nie machen, glaube ich. Also schwarz-gelb, boah. Nicht schwarz-gelb, schwarz-grün und orange. Ja. Ach so, ja, nö, die werden ja eher schwarz-grün-gelb machen als... Ja gut, man könnte... Lokal ist grundsätzlich die Zusammenarbeit auch im Sinne einer kommunalen, Anführungsstrichen, Regierungsmehrheit aller demokratischen Parteien möglich. Also ich würde unter keinen Umständen ausschließen, dass es auch einen Ort gibt, wo Piraten und CDU zusammen die Mehrheit stellen. Es kommt drauf an, und da müssen wir ernst nehmen, was wir immer sagen, weil wir es nämlich auch meinen, es kommt drauf an, was sachlich zu erzielen ist und wo Übereinstimmung ist. Und es ist nicht Gott gewollt, dass es immer auf der linken Seite sein muss. Ja, also CDU hat schon hier in Hamm ein paar Sachen gemacht, die echt nicht in Ordnung waren. Auch diese Glasverbotssache, wir haben sogar gegen geklagt. Ich glaube, das kann ich auch meinen Piraten hier vor Ort nicht verkaufen. Also das geht dann nicht. Ich glaube ja auch, dass das eher unwahrscheinlich ist, sowas. Ich sage nur, man soll nicht gleich mit den Scheuklappen reingehen. Ich finde gut, dass die Landtagsfraktion zum Beispiel ja auch durchaus mit allen Fraktionen schon irgendwas gemeinsam beantragt hat. Ja. Die Scheuklappen sollten wir aber vielleicht doch, weil du sagtest, mit allen demokratischen, ne? Noch ist die AfD ja eine demokratische und demokratisch gewählte Partei. Und da sollten wir dann vielleicht doch die Berührungsängste sehr deutlich haben. Nicht nur die Berührungsängste, sondern das, was in vielen Räten wohl auch passiert, die werden einfach links liegen gelassen. Rechts. Wo auch immer, ja. Also wir werden alle die Erfahrung mit der AfD sammeln. Wir sind uns alle doch auch einig, dass sie uns politisch sonst wie weit entfernt stehen. Aber wir werden uns doch wahrscheinlich auch einig sein. In Hamm zum Beispiel habt ihr ja das Problem, da sitzt einer von Die Rechte im Stadtrat, die in Dortmund dafür die Randale gesorgt haben auch, die sind da ja auch im Rat, dass Parteien wie NPD und Die Rechte nochmal doch etwas andere Kategorie als der AfD sind. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass wir mit der AfD zusammenarbeiten können, aber bei einem NPDler, der war hier bis vor kurzem im Rat, würde ich nicht vorbeigehen und mich mal vorstellen, bei der AfD werde ich das tun, womit ich auch nur einen rein höflichen Umgang miteinander in Gang setzen will. Du weißt, dass es auch mittlerweile bewiesen und bekannt ist, dass NPDler bei ihrer ausgetreten sind und in die AfD rein, weil sie sich da mehr Chancen versprochen haben. Ich behaupte ja nicht, dass mir die AfD irgendwie sympathisch ist. Ich sage nur, es sind auch noch gewisse Unterschiede. Darf ich kurz eine kleine Anekdote zur AfD in Krefeld geben? Es sind zwei AfDler gewählt worden in Krefeld, in den Stadtrat. Es gibt jetzt zwei Parteiausschussverfahren gegen Platz 1 und 2 der AfD. Ja, warten wir es ab. Wir brauchen ja jetzt auch nicht zu prophezeien. Heute geht durch alle Medien, dass in der AfD eine Gruppe liberaler AfDler rausgehen will. Wir werden es halt sehen. Ne? Ich habe auch aus Duisburg gehört, dass da schon Gespräche sind, ob die AfD eine gemeinsame Fraktion mit der NPD gründet. Es gibt ganz sicher solche. Wenn ich mir unsere örtlichen AfDler angucke, da ist, die haben jetzt drei im Rat, da ist einer, der Spitzenkandidat von denen, ist ein durchaus renommierter und angesehener Wirtschaftsprofessor von der Fachhochschule hier. Also es ist schon unterschiedlich, wer da so drin ist und wie man mit denen umgehen muss. Ja, ansonsten hört dich nicht mehr, Hans-Emanuel. Bitte? Man hört dich nicht mehr. Doch, eindeutig, habe ich ihn noch gehört. Ich höre ihn die ganze Zeit. Aber Hans-Emanuel, ohne Scheiß, in Krefeld gibt es Parteiausschussverfahren gegen die beiden Ratskandidaten von der AfD. Ja, aber die haben eine Ratsmandate. Ich würde vorschlagen, wir lassen die AfD-Diskussion mal sein. Wir sind uns auch einig, wie wir das sehen. Es gibt jetzt, keiner sucht die Zusammenarbeit mit der AfD. wir brauchen jetzt nicht diskutieren, schüttelt man denen die Hand oder nicht. Also keiner sucht die Zusammenarbeit. Ich hatte nur dafür plädiert, Sammy, dass man, ich kann es auch gerne präzisieren, das hört bei mir auf der rechten Seite bei mir mit der CDU auf, Kooperationsmöglichkeiten. Aber genau wie unsere Landtagsfraktion schließe ich nicht aus, dass es auch mal eine Situation geben kann, wo man mit der CDU kooperiert. Dass das die eher seltenere ist, ist auch völlig klar. Also ich tendiere da eher zu der Ansicht, egal von wem einem ein Antrag kommt, wenn er richtig gut ist und auf unserer Linie auch, werde ich ihm zustimmen. Und da würde ich, wenn von der AfD ein Antrag kommt, der eindeutig sauber ist, der unsere Linie sogar trifft, wo ich also eigentlich nur sagen kann, wie kommen die zu so einem Antrag? Ja, selbstverständlich stimme ich dem dann zu. Es wird ein fürchterlicher Gewissenskampf werden, weil eigentlich müsste man das ja so machen, wie die anderen Fraktionen es im Landtag machen. Kommt ein Antrag von Piraten, wird er abgelehnt. 3 Wochen später ist er in leicht veränderter Form dann von Rot oder Grün da. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also da ringe ich tatsächlich mit mir. Man muss ja auch so ein bisschen sehen, wie das dann in den Medien steht. Also das, Sammy, was du sagst, ist genau auch ein Punkt, wo ich den Unterschied noch, ich bin kein Prophet, wie es sich entwickelt, wo ich jetzt, Stand heute, den Unterschied zwischen AfD und NPD oder die Rechte sehe. Ich glaube, die Dortmunder Piraten wären klug beraten oder die Hammerpiraten, einen Antrag von diesem Menschen von die Rechte auch dann nicht mitzubeschließen, wenn er aus unserem Programm abgeschrieben ist. Und deutlich zu sagen, wir sind nicht bereit, solchen faschistischen Organisationen zu publikumswirksamen Erfolgen zu verhelfen, auch nicht, indem sie Unterstützung für Anträge finden. Und dann kann man ihn auch selber beantragen und sagen, das ist jetzt ein Antrag von der demokratischen Seite. So würde ich bisher mit der AfD nicht umgehen, sondern so, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, wie gesagt, ich weiß es noch nicht genau, aber ist auch egal, wir werden es sehen und jeder muss dann für sich mit seinem Gewissen sehen, was er da mit Anstand vereinbaren kann. Es ist halt vieles noch unklar, ne? Also wir wissen genau, wer die NPD und wer die Rechte ist. Das Problem bei der AfD ist ja, dass es sehr schwiemelig unklar ist, was das jetzt eigentlich genau ist. Vielleicht kann ich ganz kurz, ganz kurz nur vielleicht die Story hier erzählen der letzten Jahre mit Pro Köln. Die Pro-Bewegung, naja, ihr wisst ja auch ungefähr, wo die anzusiedeln ist. Die hat ja hier in Köln ihren Ursprung und die haben hier 5 Jahre lang oder 10 Jahre lang, glaube ich, fast Fraktionsstärke gehabt. Hier gab es einen Konsens, wie mit denen umgegangen wurde. Den kann man mögen oder auch nicht, aber er war jetzt im Nachhinein erfolgreich, weil jetzt sind sie rausgeflogen aus Fraktionsstärke. Der Konsens hieß hier, also in Köln, Pro Köln, egal wie gut auch diese Anträge sein mögen, sie werden schlicht und einfach nicht geteilt von den anderen. Das war ein kompletter Konsens, der auch konsequent von allen Parteien von rechts bis links durchgehalten wurde. Das kann man, wie gesagt, nicht gut finden, weil sicherlich auch bei Pro Köln es mal gelegentlich sehr sachliche Anträge gab, aber ich kann das, hätte das und ich ziehe das auch hier in Köln in Zukunft durch. Für mich ist die Pro-Bewegung nicht auf dem demokratischen, auf dem demokratischen Ebene mit den anderen Parteien und deswegen gibt es da keinen Konsens und teile da mit Sicherheit keine anderen, keine Entscheidungen von denen, auch wenn sie vielleicht gut sind. Das Problem bei der AfD ist die, da gibt es nämlich eine kleine Schnittstelle mit uns. Die werben sehr stark mit der Bürgerbeteiligung. Also muss man da an der Stelle höllisch aufpassen, dass man da nicht auf einmal Gemeinsamkeiten findet und dann hat man ein Problem, das gegenüber anderen irgendwie zu verkaufen. Ich glaube, der Hans-Emanuel hat das schon richtig gut zusammengefasst. Wir werden die Zusammenarbeit da wohl kaum suchen und wir sollten uns das alle sehr, sehr gut überlegen, wo wir da Anträge unterschreiben. Und alles, was rechts davon ist, sollten wir konsequent die Finger von lassen. Ich glaube, da sind wir uns aber auch alle einig. Nochmal eine Besonderheit zu die Rechte. Die Rechte hat ja hier in Dortmund wirklich mal wieder ein paar Straftaten begangen, auch am Wahlabend. Also die Videos kann ich jedem nur anempfehlen, der einmal glaubt, ja, das sind ja nur Rechtsradikale. Guckt euch die aktuellen Videos an. Wir werden jetzt eine Aktuelle Stunde im Landtag nächste Woche beantragen, um das Innenministerium zu befragen. Ich weiß nicht, ob sie durchkommt, wir schauen das mal. Orange Bay weiß da ja auch von Bescheid, Frank schon, um rauszukriegen, wie möchte das Innenministerium denn die lokal arbeitenden Gremien davor schützen, dass da jetzt jedes Mal Gewalttäter auftauchen. Das trifft Dortmund, das trifft Hamm, das trifft noch 2 andere Kommunen. Das ist eine ganz heiße Geschichte. Also war das diese, Entschuldigung, war das diese, nur eine Frage. Ich habe nur eine Frage, Toso. War das dieser quasi Überfall, wo auch Christian Gebel verletzt worden ist? Ja. Wo die Polizei offensichtlich irgendwas wohl auch falsch gemacht hat? Da hat die Polizei ganz, ganz viel falsch gemacht. Da hat aber auch haben auch andere was falsch gemacht. Die Polizei, die relativ schnell da war, und das waren leider nur irgendwas zwischen 6 und 8 Streifenpolizisten, haben aber, das muss man auch ganz deutlich sagen, hervorragende Arbeit geleistet. Ich hätte mich da nicht so zwischengestellt. Muss man auch mal anerkennen. Wir schweifen da gerade ein bisschen vom Thema ab. Aber trotzdem wollen wir das behandeln, und ist nicht nur Christian Gebel verletzt worden, es sind auch mehrere andere verletzt worden. Unter anderem ist auch die Daniela Schneckenburger niedergeschlagen worden von den Grünen, und unsere Nadja Reigl ist auch geschlagen worden aus dritter Reihe. Hervorragend. Ganz tolle Typen, Malle. Also darf ich ganz kurz jetzt was sagen? Ich habe 2 oder 3 Leute von Die Rechte auf der Party mal in Hamm getroffen, als wir Wahlkämpfen waren. Die haben mir auch stolz ihren Mitgliedsausweis gezeigt. Und der eine hat auch ganz offen gesagt, dass er vorher eine Hammerkameradschaft war, die ja verboten wurde vor einem Jahr. Dass also die Rechte doch mehrere Mitglieder hat, die vorher eine Hammerkameradschaft waren. Vielleicht kann man da ja auch ansetzen und da nochmal darauf hinweisen, dass das wohl eine Nachfolgeorganisation ist von der Hammerkameradschaft. Also man muss sehen, dass die Rechte aus einem Streit innerhalb der rechtsradikalen Szene kommt. Das sind Leute, denen ist die NPD zu demokratisch und zu bürgerlich. Und die Rechte kritisiert an der NPD, dass sie zum Beispiel die Verbundenheit mit dem Nationalsozialismus nicht herausstellt und sowas. Das heißt, das sind Leute, die noch weit rechts von der NPD stehen, wenn das überhaupt geht. Ja, also Beispiel, der Spitzenkandidat in Dortmund hier hat von seinen 60 Jahren 25 Jahre im Knast verbracht wegen Gewalttaten. Also da geht es auch nicht mehr um Politik, da geht es einfach nur um Gewalt. Und wenn er doch wieder kriegt, ist er doch aus dem Gremium wieder raus, oder nicht? Nein, das muss extra, ich habe das klären lassen, auch für alle anderen. Nur weil jemand Gewalttaten begeht oder im Knast sogar landet, wird er nicht automatisch sein Ratsmandat los. Dazu muss eine Unzuverlässigkeit vom Gericht erkannt werden. Die muss entweder vorher durch die Staatsanwaltschaft oder einen Nebenkläger beantragt werden, oder der Richter erkennt das von selber. Von selber passiert das nie. Die Staatsanwaltschaft beantragt das fast nie, und die Nebenkläger haben meistens andere Sorgen. Wir werden das hier in Dortmund forcieren, weil die ersten 3 Kandidaten waren bei dem Überfall aufs Rathaus beteiligt. Wir versuchen so schon, da dann ein paar Leute rauszuhalten. Müssen wir halt schauen, wie es jetzt wird, ob das zieht. Automatisch verliert man das passive Wahlrecht nicht. Auch bei einer Verurteilung nicht. Das können wir als Piraten auch nicht ernsthaft wollen. Ich meine, es ist ja richtig, dass Leute, die im Knast sitzen, wegen sonst irgendwas auch ihre politischen Rechte haben und da auch gewählt wird. Wir können kaum vertreten, dass man generell, nur weil man jetzt straffällig geworden ist, seine politischen Rechte nicht mehr hat. Das war jetzt von meinem Redebeitrag auch nicht intendiert. Nee, es war mir klar. Ich wollte es nur darauf hinweisen. Diese Punkte sind ja eine gewalttätig extremistische Einstellung gegen die Demokratie. Das ist ja noch was anderes, als wenn einer wegen Automatenknackens und von mir aus auch wegen der Kneipenschlägerei zu Recht im Knast sitzt. Was mich da auch sehr erschreckt hat, war die Diskrepanz zu der Pressedarstellung. Ich habe am nächsten Morgen einen Radiobeitrag im WDR gehört, und dort wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Rechten doch nur ihr Recht an dieser Party teilzunehmen wahrnehmen wollten und ganz friedlich das Rathaus betreten wollten. Ja, dummes Zeug. Ich hab's ja live auf Twitter praktisch verfolgt. Der WDR hat sich nachts bei mir noch entschuldigt auf Twitter, weil sie so einen Scheiß verbreiten. Wir sind kurz vor Mitternacht. Ich hätte persönlich auch, weil ich jetzt ja auch seit Stunden Fragen beantworte, ich hätte persönlich auch jetzt ein Interesse, dass wir jetzt konzentriert gucken, gibt es aus den Orten noch Fragen, jetzt zurück zum Thema Ratskonstituierung, Fraktionen, Zusammenarbeit etc., die noch nicht beantwortet sind, dann stellt die jetzt bitte, sonst wäre mir auch mal dran gelegen, irgendwann zu sagen, so, jetzt ist gut, Bier her. Ja, bei mir noch, in Geldern. Und zwar habe ich das Problem, dass die Linken mit reingekommen sind und wir sind beide alleine drin, aber die Linken haben kein Programm. Ich weiß nicht, wozu die stehen. Sie sind auch so in der Öffentlichkeit nie aufgetreten. Es sind auch alles Hartz-IVer, was nicht schlimm ist, aber mir halt das Leben schwer macht, weil mir gesagt worden ist, wenn ich mit der Linken eine Fraktion mache, dass ich dass wahrscheinlich die Fraktion scheitern wird und ich dann auch keine Chance hätte, mit anderen Parteien noch eine Fraktion zu machen, weil ich dann gebrandmarkt wäre. Und das Problem ist auch, dass die Linken vor 5 Jahren schon mal reingekommen sind in den Stadtrat. Da ist einer reingekommen von der Linken, der ist nach einer Woche schon aus der linken Partei ausgetreten, hat dann versucht, in anderen Parteien unterzukommen und die haben zum Teil geblockt. Man versteht dich gerade ganz schlecht. Markus, du bist zum Teil kaum zu verstehen. Ja, danke für die Info. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder? Ja, red weiter. Was habt ihr denn mit? Habt ihr alles mitbekommen? Wir haben eingegriffen, als man es nicht mehr hören konnte. Bis dahin ging's. Ungefähr bis zu dem Punkt, wo du sagtest, dass die Linke irgendwie kein Programm hat und auch sehr schlecht angesehen ist bei euch. Und du dann im Brandmarkt wärst, wenn du was mit denen zusammen machst. Aber da sind im Rat ist jetzt ein Linker drin aktuell, ja? Ja, ich kann jetzt mal den Link zum KZN posten, wo die Ergebnisse stehen. Jetzt bist du ganz weg. Ja, jetzt bin ich aber wieder da. Also die Situation in Geldern ist ja die, ich fasse das nochmal so zusammen, wie ich das jetzt immer gemacht habe, es gibt nur eine sonstige Kraft, die keine Fraktion ist und da ein Interesse hätte, das wäre eben die Linke mit einem Sitz. Sowohl FDP als auch Grüne haben 3 und sind damit ganz klar Fraktion. Nun ist es ja so, dass wir hier nicht über eine große Kraft, sondern über eine Person reden, nämlich das Ratsmitglied der Linken, was im Rat jetzt ist. Kennst du den persönlich? Nein, kenne ich nicht. Ich denke, dir bleibt kaum was anderes übrig, als mal mit den Linken ein Gespräch zu führen und dir mal anzuhören, was sie wollen, was sie sich vorstellen. Darf ich nochmal eben fragen, wer war bei der Wahl, wer hatte da mehr Stimmen, Linke oder ihr? Die Linken hatten 50 Stimmen mehr. Scheiße. Also du kannst ja unter Umständen auch unter bestimmten Konditionen hingehen, dass du sagst, also du kannst dir das vorstellen, aber nur unter der Voraussetzung, dass du den Fraktionsvorsitz machst und den Hauptausschuss, das ist die wichtigste Vertretung. Wenn sich das herausstellt, dass es nicht vernünftig geht, mit denen zu arbeiten, dann kannst du es immer noch aufkündigen. Es ist ja hier nichts für die Ewigkeit. Man kann so eine Fraktionsgemeinschaft auch wieder kündigen, eine Fraktion. Den Versuch unternehmen, sofern du dir grundsätzlich vorstellen kannst, mit den Linken sowas zu machen, spricht ja erstmal nichts dagegen. Nur, dass die Leute Hartz-IVler sind und ein bisschen schräg, das können wir als Piraten kaum anmerken. Damit können wir auch dienen. Also ich weiß es nicht. Die örtlichen Verhältnisse musst du am Ende beurteilen, können wir dir hier wenig zu sagen. Zu den Voraussetzungen, wie man sowas verhandelt, worauf man achten muss, haben wir auch, glaube ich, genug gesagt. Für mich ist der Eindruck, so wie du es schilderst und wie ich das so deiner Einstellung, Markus, da so zu denen draus höre, mit diesen großen Bedenken und so einem großen Zögern dahinter, dass du bestimmte Sicherheiten brauchst. Und die Sicherheit wäre ja, wenn du sagst, okay Leute, wollen wir Hochdeutsch reden, ich bin mir bei euch unsicher, ob ich das in Kauf nehmen will. Wenn ich den Fraktionsvorsitz mache, dann bin ich der, der für das Ganze spricht, da weiß ich, wo ich dran bin. Und vielleicht sind dann die Türen im Rathaus auch offener, als wenn ein linker Fraktionsvorsitzender ist, also von der Gruppe. Und dann kannst du es mal darauf ankommen lassen. Dann könnt ihr gucken, wie arbeiten die diese Fraktion dann in die Ausschüsse schickt, etc. Dass den anderen das nicht passt, ja, so ist das Leben. Die Mehrheitsverhältnisse in Geldern sind, wie wir die Sitzverteilung sehen, ja generell offen. Falls es eine große Koalition gibt, ist eh keiner gefragt. Was ich noch anmerken muss, ist, dass die FDP schon vor der Wahl auf mich zugekommen ist und mir das angeboten hat, mit denen eine Fraktion zu machen und nach der Wahl immer noch dazu steht. Also das wäre dann die andere Option. Aber wie gesagt, die hätten dann eine eigene Fraktion. Gut, aber da kannst du ja auch, ich habe heute den ganzen Abend dafür plädiert, auch parallel zu reden, auch mit verschiedenen zu reden. Nichts spreche dagegen, dass du mal ein Gespräch mit dem Linken führst und seinen Leuten, dass du ein Gespräch mit der FDP führst und warum nicht auch mit den Grünen, die hier mit 3 Sätzen sind, ja? Die haben auch schon gesagt, dass sie kein Interesse hätten. Dann scheidet das aus, wenn die nicht wollen, also mit den beiden anderen. Und einfach auch substanziell guckst, kriegst du bei beiden Möglichkeiten bei raus, dass es vernünftig Sitze auch für Piraten in Ausschüssen gibt, dass Anträge der Piraten namens der gemeinsamen Fraktion auch gestellt werden, auch wenn die andere Seite damit nicht einverstanden ist, also mit dem Inhalt des Antrages, natürlich immer auch geschenkt, dass sie dann auch dagegen stimmen dürfen. Kriegst du andere Regelungen? Wir haben es heute ja lange diskutiert, was es alles für Regelungen gibt, kriegst du sowas hin. Und wenn du dann sagst, okay, würde ich mit der FDP hinkriegen, würde ich mit den Linken hingehen, dann müsst ihr am Ende in Geldern, die Piraten sagen, also rein formal spricht mehr für die Linken, weil das eine Fraktion ist, wo beide darauf angewiesen sind. Inhaltlich spricht jetzt vielleicht menschlich und so mehr für die FDP, so höre ich es ein bisschen raus. Ne? Ihr müsst euch dann entscheiden und ich denke, jede von beiden denkbaren Entscheidungen ist dann auch okay, wird auch keiner was gegen sagen. Und sehe ich das richtig, dass ist das eine Frau hier, die Linke, die da neu drin ist, dass die neu im Rat ist, noch gar nicht vorher im Rat gewesen ist? Genau, und die kennt keiner. Ja, aber dann sehen die Ratsmenschen das meistens sehr praktisch. Also wenn da Leute verbrannte Erde hinterlassen haben, dann ist das eher mit dem Namen denn mit der Partei im Rat verbunden. Von daher würde ich da einfach mal unbelastet in so ein Gespräch gehen. Also red mit beiden, sehe ich auch so, was Tosu sagt. Also red mit beiden und redet dann in Geldern, unter den Piraten in Geldern mal drüber, wie ihr die erste Gesprächsrunde mit beiden Seiten bewertet. Und dann müsst ihr euch entscheiden. Es gibt für beides Argumente, dass ich grundsätzlich sage, man ist stärker in einer Fraktion, wo der andere Teil auch drauf auf die Fraktion angewiesen ist, habe ich vorhin schon erklärt, muss ich jetzt nicht wiederholen. Ja, okay. Ich habe dann auch noch eine Frage, eine abschließende an dich, Hans-Emanuel. Was ich wissen muss, auch für die Vorgespräche, die ich führe, die diversen Ausschüsse, kannst du da, was den Kreis zum Beispiel, Kreistag Paderborn betrifft, kannst du da eine Prioritätenliste so Pi mal Daumen liefern, welche Ausschüsse die wichtigsten sind, so von 1 bis? Wenn du mir 3 Minuten Zeit gibst, kann ich das. Super, danke. Dann bis dahin noch eine kleine praktische Kleinigkeit. Immer wenn ihr in so Gespräche geht, macht euch Notizen. Wenn das da nicht möglich ist oder ihr das da nicht auf die Reihe kriegt, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, ich kenne das, dann setzt euch zumindest kurz danach hin und macht euch ein kleines Stichwort, Gedankenprotokoll, was denn gelaufen ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Leute kommen immer wieder auf Gesprächsdetails zurück und die sollte man dann parat haben. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, jetzt nicht nur für die ersten Gespräche, sondern auch dauerhaft. Ich schreibe immer gleich mit. So, ich habe jetzt hier die Liste der Paderborner Ausschüsse vor mir, der Kreistagsausschüsse. Ja. Das mache ich deswegen, das habe ich ja gesagt, ich gucke immer dann sofort auch drauf. Danke, du hast das auch da nee, du nicht, sondern wer ist Le Brinkmar? Also, hat es auch gefunden. Danke, Lennart, hat es auch gepostet. Es ist oft so, dass hinter dem Namen sich viel weniger verbirgt, als man machen kann. Also beispielsweise sind uns Piraten, ist uns Schulpolitik wichtig. Es muss euch im Klaren sein, dass der Schulausschuss des Kreises erstens mit den allgemeinbildenden Schulen nichts zu tun hat, in aller Regel, wenn nicht der Kreis wieder erwartend Träger einer allgemeinbildenden Schule ist, sondern normalerweise mit den berufsbildenden Schulen, mit den Berufskollegs und mit Förderschulen, je nachdem. Wie ich Paderborn kenne, schätze ich, dass die Stadt Paderborn eigene Förderschulen hat, aber im übrigen Kreisgebiet das Kreisschulen sind. Das heißt, das sind dann die Schulen, mit denen man zu tun hat, aber auch nicht die bildungspolitischen Aspekte, sondern die Ausstattung, die Schulträgerrolle. Ob einem das so wichtig ist als Pirat, mir wäre es wichtig, weil ich finde, unsere Schulen sind grundsätzlich unterfinanziert etc. Aber das muss man halt sehen. Bildungspolitik in dem Sinne macht man im Schulausschuss jetzt nicht, aber immerhin. Gut, Kreismedienzentrum ist da auch mit drin. Ich halte für ganz wichtig den Ausschuss für Natur, Umwelt und Klimaschutz, wenn man Umweltpolitik für ein zentrales Thema hält. Der Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Verkehr ist natürlich jetzt ein sehr umfassender Ausschuss. Da scheinen mir auch die Planungsfragen drin zu sein, für die der Kreis zuständig ist und Stellungnahmen abgibt. Das ist möglicherweise vielleicht der wichtigste Ausschuss von den Fachausschüssen. Der Abfallverwertung und Entsorgungsbetrieb Paderborn ist ja in UWL kenne ich ja die Situation ganz gut, ist ein wichtiges Thema, aber ein sehr spezialisiertes Thema. Den würde ich mir nur an Land ziehen, wenn ihr auch einen Experten für das Thema Recycling, Abfallentsorgung habt und gleichzeitig jemanden, der sich auskennt, wie man in einem Wirtschaftsbetrieb agiert. Wenn ihr den nicht habt, lasst es besser. Finanzausschuss klärt sich unter den Kreistagsmitgliedern. Da würde ich generell sagen, wenn du eine gemeinsame Fraktion bildest, was den Finanzausschuss angeht, sollte man darauf bestehen, wenn die eine Seite den Hauptausschuss, beziehungsweise im Kreis ist der Kreisausschuss, im Kreisausschuss den Vertreter hinschickt, dann sollte man auf jeden Fall als Minderheit in der Fraktion sagen, dann möchte ich den Finanzausschuss, weil der in ähnlicher Weise ein Querausschuss wie der Kreisausschuss ist. Der Jugendhilfeausschuss ist stark bestimmt von freien Trägern, die da auch vertreten sind, freie Träger und Kirchen, die da auch Vertreter drin haben, hat eine breitere Öffentlichkeit. Allerdings Kreis Paderborn, eben nachdenken, für die Stadt Paderborn ist der Jugendhilfeausschuss völlig unwichtig, weil die Stadt Paderborn das alles selbst machen wird. Die hat ja auch ein eigenes Jugendamt. Für die übrigen Gemeinden des Kreises ist der aber ganz entscheidend, weil da alle Angelegenheiten der Jugendhilfe des Jugendamtes vom Kreis aus gemacht werden. Den halte ich, wenn man in Jugendpolitik ist und gar noch jemanden engagiert hat, sozialpolitisch auch für sehr wichtig, zumal es hier keinen Sozialausschuss des Kreises gibt. Also das wäre eigentlich da das Zentrale. Kultur würde ich in der Verteilung der Ausschüsse jetzt eher für vernachlässigbar halten. Der hier steht, Personal ist unter den Kreistagsmitgliedern zu klären, das hatten wir ja vorhin auch schon mal mit Rat und Personal, ist natürlich einfach, weil es um Machtfragen geht bei Personal, ist schon auch nicht unwichtig. Falls du gar nicht so richtig in die Hufe kommst, also dass die alle die Ausschüsse wegschnappen, gilt wieder das, was ich zum Rechnungsprüfungsausschuss gesagt habe, da sage ich nur sehr oben, ne? Ach doch, es gibt einen Sozial- und Gesundheitsausschuss, sehe ich, sorry. Rettungsdienst, Feuerwehr ist beim Kreis sehr wichtig. Also du merkst, ich bin ein bisschen vorsichtig zu sagen, was hier der Wichtigste ist. Fachpolitisch ist es vielleicht der Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Verkehr. Ja, ich glaube auch der Jugendhilfeausschuss mit den freien Trägern und Kirchen. Okay, das sagt mir schon mal einiges. Ich gucke mir dann nachher nochmal unter dem Link an, was es da alles noch gibt. Und dann kommt es eben auf die Verhandlungen an. Ne? Und das, was ich mir ursprünglich dachte, schulpolitisch, was Ausstattung ist, natürlich auch für mich nicht uninteressant. Also da würde ich gerne dem Hans Emanuel mal ganz kurz widersprechen, wenn ich das darf, und zwar an der Stelle Schulpolitik. Das Thema Inklusion an Schulen ist lokal aufgehangen und es vergeht im Moment kaum eine Woche, wo die kommunalen Spitzenverbände dazu nicht irgendeine Erklärung rausgeben. Da kann man schon einiges bewirken, wenn einen das Thema interessiert. Ja, da ich das Thema drin bin, werde ich auch reingehen, wenn es geht. Das Thema Inklusion greift aber auch im Kreis Paderborn, in der Stadt Paderborn und den Gemeinden des Kreises, denn die allgemeinbildenden Schulen, wo die Inklusion sich ja abspielt, sind in städtischer und Gemeindeträgerschaft und nicht in Kreisträgerschaft. Gut, dann nehme ich das für den Kreis Paderborn zurück, aber lass es mal grundsätzlich im Raum stehen für Leute, die sich für Schulpolitik auf kommunaler Ebene interessieren, als Info. Ansonsten Schule kann man ja auch gerade neue Medien und so machen, das ist ja auch eins unserer Themen. Also ich habe jetzt auch nur was zu Kreis gesagt und gezielt auch, weil ich Paderborn hier die Lage gut kenne, das ist in anderen Kreisen auch wieder anders, ne? Aber im Kreis Paderborn war das jetzt, meine ich das halt so, der Kreis Paderborn zeichnet sich anders als manche anderen Kreise, aber so ähnlich wie zum Beispiel der Kreis Olpe oder so, dadurch aus, da ist eine große Stadt und drumherum ist nichts Relevantes, sondern lauter Paderborner mögen mir verzeihen, lauter Käfer drumherum. Und es ist nun mal so bei der Verteilung, das wissen die aus den Großstädten jetzt weniger, dass die Frage, was ist Gemeindesache, was ist Kreissache, ist unterschiedlich nach der Größe der Gemeinden. Das heißt, je größer eine kreisangehörige Stadt oder Gemeinde ist, desto mehr Aufgaben liegen bei der Stadt. Und je kleiner die sind, desto mehr Aufgaben liegen beim Kreis. Und damit gibt es in Paderborn ein extremes Missverhältnis, weil Paderborn eine Großstadt ist, die sozusagen alles, was eine kreisangehörige Stadt machen kann, auch macht, so ähnlich wie Siegen oder meinetwegen auch Iserlohn. Und die anderen Gemeinden des Kreises Paderborn aber alle sehr klein sind, sodass da alles, was ein Kreis machen kann, der Kreis macht. Aha, gut. Könnte ich mich ja vorher nochmal mit unserem parteilosen Bürgermeister in Delbrück unterhalten. Der kann mir da sicher auch ein paar Ratschläge geben. Ja, zweifellos, für Delbrück ist der Kreis viel wichtiger als für Paderborn, was ja, die Gemeinde angeht. Ja, ich muss also sehe schon, dass ich etliche Gespräche noch weiterhin führen muss. Danke. Hat mir schon mal sehr geholfen. Freut mich. Gibt es noch Fragen? Ja, dann können ja, einer noch. Ja, bitte. Ich hatte das vorhin schon gefragt. Kann man sagen, welche Aufsichtsräte da irgendwie wichtig sind? Sparkasse gibt's. Es gibt alles Mögliche, Stadtmarketing, Stadtwerke, sowas. Martin, da müsste ich jetzt dasselbe machen wie bei Paderborn. Mal die Hammer-Seite angucken, welche Aufsichtsräte es gibt. Und dann muss man wissen, was die zu tun haben. Also es ist örtlich immer sehr verschieden. In der einen Stadt machen die Stadtwerke jede Menge Zeug. In der anderen Stadt stellt sich heraus, die Stadtwerke sind nur noch für ein Stauwerk zuständig, ne? Und alles andere ist schon irgendwo anders hin. Das müsste am Ort gucken, in welcher städtischen oder überwiegend städtischen Wirtschaftsgesellschaft da die wichtigen Dinge laufen. Ich kann mir bei Hamm vorstellen, dass das eben schon im Bereich Stadtwerke liegt, dass das schon auch im Bereich, wenn Hamm sowas hat, ich habe jetzt die Hammer-Seite nicht vor mir, ne? jetzt nicht mehr geguckt. Wenn es da sowas gibt wie eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, kann das auch von großer Bedeutung sein. Schwierig sind, zwar bedeutend, aber kommst du eh nicht rein, sag ich mal, sind die Sparkassen, die örtlichen Sparkassen. Es ist auch aus dem zweiten Grund schwierig, würde ich auch den Großstädten sagen, falls man mal bei der Sparkasse reinkommt, nichts ist so geheim wie das, was da läuft. Das unterliegt ja nochmal ganz anderem Recht als dem Kommunalrecht. Und wer sich das mal anguckt, welchem Recht von so einer Bank der Verwaltungsrat unterliegt, der muss am Ende feststellen, du kannst nicht mal deinen Piratenkumpels irgendwas erzählen und bewirken kannst du da auch nichts. Also ob das so weise ist, wage ich zu bezweifeln. Positiv hätte man von einem Verwaltungsratssitz einer Sparkasse, dass die dann auch verteilen, dass gewisse Überschüsse der Sparkassen, der kommunalen Sparkassen ja für gemeinnützige Zwecke ausgegeben werden und da kann man dann mitreden, wofür und wenn du dann meinst, der örtliche Computerclub, ne, und so. Aber das ist so ziemlich das Einzige, was du wirklich davon hast. Wenn ich noch was zu den Sparkassen sagen darf, ist doch, glaube ich, so, dass hauptsächlich dann die ganzen Sparkassenmitarbeiter selbst im Rat sitzen, die dir dann den Nagel reißen. Es gibt üblicherweise, ich weiß das zum Beispiel aus Bielefeld, ist jetzt keiner mehr da, aber da ist es zum Beispiel eine alte Tradition, es ist ein Gentleman's Agreement zwischen CDU, SPD und Grünen. Bielefeld hat drei große Gesellschaften und bei der Sparkasse hat mehr die CDU das Sagen, bei den Stadtwerken mehr die SPD das Sagen und bei der Wohnungsbaugesellschaft mehr die Grünen. Es gibt auch solche Traditionen, wenn man die kennt, ist man klug beraten. Trotzdem wäre es natürlich gut, drin zu sitzen. In dem Fall würde ich sagen, die Wohnungsbaugesellschaft käme zuerst, aber ist jetzt mal Geschmacksfrage. Zusätzlich muss man sagen, dass man für Sparkassen und andere Geschichten, die der Finanzwirtschaft unterliegen, halt auch ein gewisses Fachwissen mitbringen muss, sonst muss man da gar nicht erst anfangen, da mitmachen zu wollen. Das gilt nicht wirklich zum fachlichen Mitarbeiten, sondern das gilt auch als formale Voraussetzung an der Stelle. Würde ich aber generell für die Aufsichts-, was Toso sagt, für die Aufsichts- und Verwaltungsräte von Wirtschaftsbetrieben sagen, ihr erinnert euch alle an die viele Kritik, die es bei Misswirtschaft von bestimmten Betrieben gibt, wo man sagt, warum haben die Aufsichtsgremien nichts gemacht? Wenn du in sowas reingehst und seien es die Stadtwerke und die Wohnungsbaugenossenschaft und du bist jetzt in diesem Aufsichts- oder Verwaltungsrat und da läuft eine Sauerei und du bist ja jetzt schon seit 3 Jahren drin gewesen, dann kommt auch an dich zurecht die Frage, hast du eigentlich nichts von gemerkt, schnarchst du die ganze Zeit? Und wenn du sagst, Leute, so bin ich in sowas nicht drin und du hast überhaupt keine Erfahrung in irgendwelchen Gremien irgendwelcher Art, politischer Art, ist es besser, erstmal in einem Ratsausschuss Erfahrung zu sammeln, wie sowas überhaupt läuft und sich wirklich sachkundig zu machen, ehe man sich in solche Dinge reinbegibt. Das ist schon ein Minenfeld. Okay. Haben wir denn noch was? Oder gehen wir jetzt alle ins Bett? Ich hätte gerne noch. Deine habe ich schon, Hans-Jörg. Ich hätte Hans-Emanuels Nummer gerne noch. Was? Nummer? Ja. Ich glaube, wir könnten auch mal gerne noch mal irgendwann wieder einen weiteren Termin machen, wenn so die ersten Erfahrungen gesammelt sind, dass wir das uns gegenseitig regelmäßig auf dem Laufenden halten, weil diese Vernetzung hat, glaube ich, keine andere Partei und da könnten wir auch eine enorme Stärke rausziehen dann. Deswegen finde ich auch eine Mailingliste ganz wichtig. Lass uns doch die AK kommunal nehmen. Also ihr habt jetzt die Nummer bei der Mailingliste, ne? Ich kriege ein bisschen einen Föhn, ne? Jetzt haben wir also es wäre dann die vierte Kommunal-Mailingliste, da muss man mal ein bisschen Struktur reinbringen. Dann bin ich dafür, dass wir diese Kommunalkandidatenliste auch wirklich dann einschlafen lassen. Die braucht man nicht mehr. Es gibt eine Bundeskommunalliste, die sollte man für Themen nehmen, die tatsächlich auch interessant sind, überörtlich. Und es gibt die Mailingliste vom AK Kommunal NRW für Dinge, die speziell jetzt NRW sind. Aber wir sollten schon weitgehend, sehe ich auch so, was wer A2KE ist, auch immer geschrieben hat, sehe ich auch so, natürlich auch davon profitieren, indem wir uns auf der Gesamtkommunalliste austauschen, dass es Erfahrungen gibt von Leuten, die schon jahrelang in Kommunalparlamenten sitzen, in Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und anderen Ländern, die haben wir damit einbezogen. Plus eins. Jo. So, dann stoppe ich jetzt mal auch die Aufnahme. Kann mal eben noch einen in den Mumble-Chat, die Mailingliste reinschreiben, die Hans-Emanuel eben ansprach. Welche meinst du jetzt genau von denen, die angeschnitten? Die Sinn machen würde. Ich habe es ja schon. Piratenpartei.de, Listinfo, Kommunalpolitik, jawohl. Das ist die Bundesliste. Weil ich kurz weggenickt bin. Ist zu Ende? Muss ich Aufnahme beenden? Ich schon, ja, kannst du beenden. Ah ja, das Listinfo ist der richtige Link, stimmt. Ich habe den unter dem Mail noch. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.